Teil 15 von Die Anarchisten von John Henry Mackay. Gelesen von Ragnar. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Tragödie von Chicago. In drohende Wolken von Rauch und Blut schienen die Tage gehüllt, mit denen die zweite Woche des November begann. Während in London der Schrei nach Arbeit oder Brot immer furchtbarer in die Ohren der privilegierten Räuber und ihrer Beschützer drang, waren die Augen einer Welt nach Chicago gerichtet, auf die erhobene Hand der Gewalt. Würde sie fallen oder begnadigend sich senken? Die Ereignisse des Tages überhäuften und überstürzten sich. Orban hatte die ersten Tage der Woche in seinem Büro verbracht, hart arbeitend, denn er wollte sich die beiden letzten möglichst frei halten. Als er Mittwoch nach dem Lunch sein Kaffeehaus aufsuchte, sah er Fleet Street und Strand besät mit buntfarbigen Flaggen und Wimpeln, die sich seltsam von dem trostlosen Grau des Himmels, dem schlammigen Schwarz des Straßenschmutzes und den gestauten Menschenmassen, welche die Trottoirs zu beiden Seiten undurchdringlich besetzt hielten, abhoben. Lord Mayors Show. Der neu gewählte Bürgermeister der Stadt hielt alter Sitte gemäß seinen pomphaften Umzug, und das Volk vergaß auf einige Stunden bei dem Anblick des bunten, kindischen Schwindels seinen Hunger. »Welche Zeit«, dachte Orban. 10.000 Pfund bezahlt die Stadt jährlich diesem nichtsnutzigen Schwätzer für seine wertlosen Geschäfte, und während er in Guildhall mit schwelgerischem Raffinement tafelt, zernagt der Hunger nach einem Stück Brot diese ungezählten Tausende. Er wollte nichts sehen von der Prozession. Er suchte sich seinen Weg durch halbleere Nebengassen. Ein feiner Regen träufelte unablässig nieder. Mit der Feuchtigkeit durchdrang Kälte und Unbehagen die Kleider. Er kaufte sich eine Morgenzeitung und durchflog sie hastig. Trafalgar Square auf jeder Spalte. Versammlungen der Arbeitslosen Tag für Tag, heute erlaubt, morgen verboten. Verhaftungen der Redner. Beunruhigende Gerüchte aus Deutschland. Die Krankheit des Thronfolgers soll unheilbar sein. Leise, ängstliche Vermutungen über ihre Natur. Krebs. Die Wendung im Schicksal eines Landes, zum Guten oder Bösen, abhängig von dem Leben und Sterben eines Mannes. Frankreich nichts. Chicago, kurze Notizen über die Begnadigungsbriefe von Vieren unter den Verurteilten an den Gouverneur von Illinois, in dessen Hand nach Verwerfung des neuen Prozesses nun die letzte Entscheidung liegt. Über den Fund von Bomben in einer Zelle, natürlich. Die Stimmung in weiten Kreisen ist den Verurteilten zu günstig. Da werden plötzlich Bomben gefunden. Gefunden in einer Nacht und Tag bewachten Gefängniszelle. Und sie schlägt wieder um. Allzu gelegen kam dieser Fund in einem Augenblicke, wo die Gesuche um Begnadigung sich mit Hunderttausenden von Unterschriften bedeckten, die, wie die Zeitungen eindringlich illustrierten, aneinandergelegt einen Raum von 11 Meilen in die Länge bedecken konnten, als dass die bewusste, überlegte Absicht dieser Nachricht nicht unverkennbar gewesen wäre. Orban ballte die Zeitung zusammen und warf sie von sich. Nun hatte er keine Hoffnung mehr. In entsetzlicher Deutlichkeit stiegen die kommenden Tage vor ihm auf, und der Frost schüttelte ihn wie Fieber. Der 11. November fiel auf den Freitag. Vor dem mit Papieren, Zeitungsblättern und Büchern überladenen Tisch in seinem Zimmer saß Orban. Es war um die 5. Stunde des Nachmittags, und das Licht des Tages erlosch zwischen den trüben Straßenreihen. Orban hatte den ganzen Tag damit verbracht, um noch einmal aus der Fülle des Materials, das ihm sein amerikanischer Freund vollständig zur Verfügung gestellt hatte, die Tragödie, über deren letzten Akt sich heute der Vorhang gesenkt hatte, in jeder einzelnen ihrer Szenen, von Beginn bis zu Ende, vor sich abspielen zu lassen. Was er in allen seinen Teilen miterlebend, entstehen und wachsen gesehen hatte, stand nun vor ihm als geschlossenes Ganze. Aber immer noch wühlten seine Finger in den übereinander gehäuften Zeitungen und durchblätterten die Broschüren in nervöser Hast, als suche er noch nach diesem und jenem Punkt, auf den das Licht noch nicht hell genug gefallen war. Die Unmöglichkeit seiner heutigen Arbeit, in voller Deutlichkeit das Ganze wie das Einzelne zu durchschauen, quälte ihn bis zur Verzweiflung. Die Widersprüche waren zu zahlreich. Nie würde sich die Tragödie völlig erhellen, über welche heute der letzte Schleier gefallen war. Dennoch hoben sich in starrer Erkennbarkeit die Tatsachen vor Orban empor. Vor seinem Geiste steht Chicago, der Vereinigten Staaten zweitgrößte Stadt. Vor 50 Jahren noch ein kleines Grenzdorf, vor 20 ein Trümmerhaufen, durch Feuersbrunst zu ihm geworden, über Nacht, aber über Tag wieder erstanden, heute die prächtige Stadt an dem großen See, der große Kornspeicher der Welt, der Mittelpunkt eines unermesslichen Verkehrs, überschäumend im Besitz einer Kraft, von welcher das alternde Leben des Ostens nichts mehr weiß. In dieser Stadt des rapiden Wachstums mit ihrer nun fast erreichten Million Einwohner, von denen der dritte Teil Deutsche sind, in ihrer ganzen furchtbaren Deutlichkeit die Folgen der staatlich bevorrechteten Ausbeutung menschlicher Kraft, das Ansammeln des Wohlstandes in einzelnen Händen zu schwindelhafter Höhe und in treuer Wechselwirkung damit immer größere Massen an den Rand der Unmöglichkeit, ihr Leben zu fristen, getrieben. Und in diese gärende Stadt, wie ein neuer und furchtbarer Brand, die Fackel der sozialen Leere geworfen, geschürt von tausend Händen, greift die Glut mit einer Schnelligkeit um sich, welche die Tage der Revolution als gekommen erscheinen lässt. Die Gewalthaber schicken ihre Polizisten, und das Volk schickt seine Führer, hinter die es sich stellt. Jene knütteln und schießen streikende Arbeiter nieder, und diese rufen mit schallender Stimme »To arms! To arms!« und zeigen den Wahlspruch »Proletarier, bewaffnet euch als einzige Rettung!« Gewalt gegen Gewalt, Torheit gegen Torheit. Die Bewegung zugunsten des achtstündigen Arbeitstages in den Vereinigten Staaten, die Acht-Stunden-Bewegung, deren Beginn um fast zwei Jahrzehnte zurückdatiert und als deren Ende von 1 Million Arbeitern, den Knights of Labour mit 400.000 Arbeitern und den Federated Trades Union mit einer gleichen Anzahl an der Spitze, dem 1. Mai des Jahres 1886 entgegengesehen wird, ist das Ziel, um das von beiden Seiten gleich leidenschaftlich gekämpft wird. Was die Forderungen früherer Jahre als Recht bereits hier und da auf dem Papier erobert hatten, blieb unerworbenes Recht. Die 1883 gegründete Internationale Arbeiterassoziation von Revolutionären deutscher Zunge in Chicago, die sich Anarchisten nannten, aber die kommunistische Lehre des gemeinschaftlichen Besitzes verteidigten, nimmt, obwohl sie in dem allgemeinen Wahlrecht nur ein Mittel sehen, die Arbeiter durch Vorspiegelung der Erlangung politischer Rechte von der Erwerbung ihrer ökonomischen Gleichberechtigung abzuhalten, dennoch, um sich ein wichtiges Propagandafeld nicht entgehen zu lassen, Stellung in dieser Frage, die bald zu der einzigen Frage des Tages wird. Dem 1. Mai gehen in Chicago, dem Mittelpunkt der Acht-Stunden-Bewegung, unerwartete Ereignisse voran. Die Schließung einer großen Fabrik, die dadurch erfolgte Brotlosmachung von 1200 Arbeitern, haben Versammlungen zufolge, auf denen es zu ernsten Zusammenstößen mit den uniformierten und den nicht uniformierten Polizisten, den Privatdetektivs der Pinkertonschen Schutzpatrouillen im speziellen Dienst der Kapitalisten, den berüchtigten Pinkertonianern, kommt. So wird am 3. Mai, nachdem an dem so lange erwarteten 1. in Chicago allein mehr als 40.000 Arbeiter, in den Staaten aber 360.000 die Arbeit niedergelegt haben, von denselben ein Angriff auf die Arbeiter gemacht und einer großen Anzahl von diesen verwundet. Die Versammlung des 4. Mai auf den Haymarket einberufen von dem Exekutivkomitee der IAA hat den Zweck, gegen diese Freveltaten der gesetzlichen Gewalt zu protestieren. An demselben Tage noch wird von einem der Führer, dem Redakteur der großen deutschen Arbeiterzeitung, ein Zirkular geschrieben, das unter dem Namen Rache-Zirkular zu einer entsetzlichen Berühmtheit gelangen sollte. Es ist in zwei Sprachen geschrieben. Das Englische wendet sich an die amerikanischen Arbeiter, die es auffordert, sich ihrer Vorfahren würdig zu zeigen und sich zu erheben, wie Herkules in seiner Kraft, das Deutsche lautet: Rache, Rache! Arbeiter zu den Waffen! Arbeitendes Volk, heute Nachmittag mordeten die Bluthunde eure Ausbeuter, 6 eurer Brüder, draußen bei McCormick's. Warum mordeten sie dieselben? Weil sie den Mut hatten, mit dem Los unzufrieden zu sein, welches eure Ausbeuter ihnen beschieden haben. Sie forderten Brot, man antwortete ihnen mit Blei. Eingedenk der Tatsache, dass man damit das Volk am wirksamsten zum Schweigen bringen kann. Viele, viele Jahre habt ihr alle Demütigungen ohne Widerspruch ertragen, habt euch vom frühen Morgen bis zum späten Abend geschunden, habt Entbehrungen jeder Art ertragen, habt eure Kinder selbst geopfert, alles, um die Schatzkammern eurer Herren zu füllen, alles für sie. Und jetzt, wo ihr vor sie hintretet und sie ersucht, eure Bürde etwas zu erleichtern, da hetzen sie zum Dank für eure Opfer ihre Bluthunde, die Polizei, auf euch, um euch mit Bleikugeln von der Unzufriedenheit zu kurieren. Sklaven, wir fragen und beschwören euch bei allem, was euch heilig und wert ist, rächt diesen scheußlichen Mord, den man heute an euren Brüdern beging und vielleicht morgen schon an euch begehen wird. Arbeitendes Volk, Herkules, du bist am Scheideweg angelangt. Wofür entscheidest du dich? Für Sklaverei und Hunger oder für Freiheit und Brot? Entscheidest du dich für das Letztere, dann säume keinen Augenblick, dann folg zu den Waffen, Vernichtung den menschlichen Bestien, die sich deine Herrscher nennen. Rücksichtslose Vernichtung ihnen, das muß deine Losung sein. Denk der Helden, deren Blut den Weg zum Fortschritt, zur Freiheit und zur Menschlichkeit gedüngt, und strebe, ihrer würdig zu werden. Eure Brüder. Die Versammlung auf dem Haymarket am Abend des 4. Mai ist eine so ordentliche, dass der Bürgermeister der Stadt, der mit der Absicht gekommen war, die Versammlung beim ersten Anzeichen von Unordnung zu schließen, dem Polizeikapitän bedeutet, er möge seine Leute nach Hause schicken. Der Wagen, von welchem herunter die Redner sprechen, steht in einer der großen Straßen, die auf den Heumarkt mündet. Einige tausend Menschen umgeben ihn, die ruhig erst den Worten des Verfassers des Manifestes, dann dem ausgedehnten Vortrag eines englischen Liedes über die 8-Stunden-Bewegung folgen. Es sind viele Details in ihnen, die das Verhältnis des Kapitals zur Arbeit betreffen. Ein dritter Redner spricht ebenfalls Englisch. Am Himmel steigen Wolken auf, die mit Regen drohen, und der größte Teil der Zuhörer verläuft sich. Da macht, als der letzte Redner schließen will, die Polizei in einer Stärke von 100 Mann einen geschlossenen Angriff auf die noch zurückgebliebenen. In diesem Augenblick fällt, von unsichtbarer Hand geschleudert, eine Bombe in die Reihen der Angreifer. Sie tötet auf der Stelle einen derselben, verwundet 6 andere tödlich, verletzt eine große Anzahl, etwa 50. Unter mörderischem Feuer der Polizei flüchten sich die Reste der Versammlung in die Nebenstraßen. In Chicago herrscht der Wahnsinn der Furcht. Keiner unter den Gegnern sieht in dem Bombenwurf die Selbstverteidigung eines zur Verzweiflung Getriebenen. Und während in den Arbeiterkreisen die falsche Annahme um sich wuchert, es sei die berechnete Tat eines Polizeiagenten, die dem bedrohten und schreckbebenden Kapital ermöglichen sollte, einen tödlichen Schlag gegen die 8-Stunden-Bewegung zu führen, bearbeitet die im Solde dieses Kapitals stehende Presse die öffentliche Meinung mit ungeheuerlichen Gerüchten von blutigen Verschwörungen gegen Recht und Gesetz, mit der Wiedergabe von aufreizenden Stellen aus Zeitungsartikeln und Reden, während sie selbst als das beste Mittel, den Hunger der Tramps zu stillen, Blei und Kugeln und für die Arbeitslosen die Mischung von Arsenik in ihre Mahlzeiten, um sie loszuwerden, empfohlen hatte. Die 3 Redner des Abends werden verhaftet, ebenso 4 weitere bekannte Persönlichkeiten aus der Bewegung. Ein 8., der Herausgeber des englischen Arbeiterblattes des Alarm, ein Amerikaner, stellt sich später freiwillig. Von den vielen, welche eingezogen und verhört waren, werden diese 8 zurückbehalten und vor die Schranken des Gerichts geführt. So standen die Tatsachen der Vorgeschichte vor Orbens Augen. Eine Schlacht war geschlagen worden in dem großen Kriege zwischen Kapital und Arbeit, und die Sieger setzten sich nun zu Gericht über ihre Gefangenen. Dem Kampfe aber war für geraume Zeit ein jähes Halt geboten. Der zweite Akt der Tragödie beginnt, der Prozess. Vor Orbens Augen hebt sich langsam der Vorhang von dem Prozess, wie er ihn verfolgt hat in allen seinen Stadien, nach den zahllosen Berichten der Zeitungen, wie er ihn kannte aus den Reden der Verurteilten und wie er ihn heute wieder durchgearbeitet, nach den Auszügen der Akten, die dem Supreme Court von Illinois übergeben waren. Es war in der Tat eine mühsame Arbeit gewesen, der er den heutigen Tag gewidmet. Doppelt mühsam für ihn in der fremden, der seinen so fremden Sprache. Aber er wollte noch einmal und zum letzten Mal prüfen, ob die Gegner wenigstens den Schein des Rechtes auf ihrer Seite hatten. Auch von diesem Standpunkte aus ist die Verurteilung der Angeklagten nichts als ein Mord. War wirklich eine Verschwörung im Werk gewesen, dahin gerichtet, die nächsten Attacken der Polizei mit Bombenwürfen zu erwidern, so stand jedenfalls die individuelle Tat des 4. Mai in keiner Beziehung mit ihr. Für niemand kam die Torheit derselben überraschender als für die, welche unter ihren Folgen so furchtbar leiden sollten. Zunächst ist die Zusammensetzung der Jury eine willkürliche. Wenn auch etwa 1000 Bürger der Stadt vernommen werden, so sind es doch nur solche, deren eingestandene Voreingenommenheit gegen die Bewegung des Sozialismus die Verteidiger der Angeklagten zur Ablehnung zwingt, bis sie sich genötigt sehen, Männer anzunehmen, die sich nach eigenem Geständnis zum Teil bereits ein Urteil gebildet haben, ehe noch die Untersuchungen begonnen. Von dem großen Arbeitsbezirk Chicagos, welcher der ganzen Bevölkerungszahl der Stadt von 750.000 Menschen allein mit 150.000 Einwohnern gegenübersteht, kommen auf jene 1000 Vernommenen nur 10. Und diese 10 leben dazu noch in nächster Nähe der Polizeistation. Der Staat verwirft die meisten von ihnen. Derer, die er annimmt, ist er im Voraus sicher. Das ist die Jury, in deren Hände die Entscheidung über Leben und Tod gelegt wird. Immer findet sich die mit Anmaßung gepaarte Dummheit bereit, eine Rolle der Lächerlichkeit und der Verächtlichkeit zu spielen. Furchtbar wird sie, wenn ihr, wie hier, die Brutalität der Gewalt sich beigesellt. Dann wehe jedem, der ihr in die Hände fällt. Die übrigen Vorarbeiten bestehen in der Inhaftnahme und Bearbeitung einer übergroßen Anzahl von Personen aus der arbeitenden Klasse. Keine Brutalität ist dem Polizeihauptmann, einem eitlen Streber gewöhnlichster Art, zu brutal, keine Hinterlist zu niedrig, um aus ihnen herauszulocken, in sie hineinzulegen, was er wissen will, dass eine Verschwörung bestanden hat. Er nimmt gefangen, wen er will. Er verlängert, verkürzt die Haft nach Gutdünken. Er behandelt seine Opfer, wie er will. Niemand hindert ihn. Kein Kaiser herrschte je souveräner als die aufgeblähte Winzigkeit dieses brutalen Strebers. Gegen Ende des Juli sind auch die Vorarbeiten beendet. Der Staatsanwalt stellt seine Anklage auf, die auf Verschwörung und Mord lautet. Der riesige Prozess, welcher Mitte Juni mit Zusammensetzung der Jury seinen Anfang genommen, tritt damit in sein zweites Stadium. Einen Tag später beginnen die Vernehmungen der Zeugen unter beispiellosem Zudrang des Publikums, der unvermindert bleibt, solange sie dauern. Der Staat hat sehr verschiedene Zeugen. Die einen sind vor die Entscheidung gestellt, mit angeklagt zu werden oder gegen die Angeklagten auszusagen. Sie und ihre Familien haben von der Polizei Unterstützungen erhalten und lange Unterredungen mit ihr gepflogen. Selbst daraufhin sind sie nicht imstande, mehr zu sagen, als dass Bomben verfertigt und verteilt worden sind, aber sie müssen hinzufügen, dass die Verteilung nicht zum Zwecke der Benutzung auf dem Haymarket-Meeting geschah. Ein anderer Hauptstaatszeuge ist ein notorischer Lügner von übelsten Rufe bei allen, die ihn kennen. Seine Aussagen fallen am meisten ins Gewicht. Auch er hat Geld von der Polizei erhalten. Er hat alles gesehen, wer die Bombe warf und wer sie entzündete, er weiß, wer abwesend war und wer anwesend, nur von den gehaltenen Reden hat er nichts gehört. Und er kennt die ganze Verschwörung in allen ihren Einzelheiten. Alle diese Staatszeugen haben sich untereinander widersprochen, aber man breitet die blutigen Kleider der getöteten Polizisten vor der Jury aus. Der eine und der andere der Angeklagten hat nie eine Dynamitbombe gesehen, aber der Staatsanwalt verliest alberne Stellen aus dem gewissenlosen Buche eines professionellen Revolutionärs über revolutionäre Kriegskunst. Einige der Beschuldigten haben in gar keinem Verkehr miteinander gestanden, kannten sich kaum. Aber die Geschworenen werden mit Auszügen aus Reden und Zeitungsartikeln überschüttet, welche die Erregung und die Leidenschaft der Stunde geboren und die oft weit zurückliegen. Denn die Anarchie ist vor Gericht. Indem diese 8 Männer geopfert werden, soll ein vernichtender Schlag gegen die ganze Bewegung geführt werden, durch den man sie auf lange Zeit hinaus zu lähmen gedenkt. Bourgeoisie gegen Proletariat, Klasse gegen Klasse. Die Verteidiger der Angeklagten tun ihr Möglichstes, die Opfer den Klauen der Gewalt zu entreißen. Aber indem sie gezwungen sind, sich auf den Boden des Gegners zu begeben, um ihn zu bekämpfen, auf das Terrain, welches wie zum Hohn das allgemeine Recht genannt wird, müssen sie notwendigerweise unterliegen. Und sie unterliegen. Gegen Ende des August fällt das Urteil aus dem Munde der Jury, das 7 Männer dem Tode überliefert, bevor der Tod selbst nach ihnen verlangt. So ist endlich das entsetzliche Narrenschauspiel dieses Prozesses, welches den 4. Teil eines Jahres für sich in Anspruch genommen, beendet. Ein neuer Prozess, dringend verlangt, wird abgelehnt. Vor dem Richter halten die Angeklagten ihre Reden, diese berühmt gewordenen Reden, aus denen die Leiden, die Klagen, die Wünsche, die ganze Verzweiflung und die ganze Hoffnung, alle Erwartung und aller Trotz des Volkes in allen Nöten des empörten Herzens so ergreifend, so kühn, so einfach und so leidenschaftlich, so stürmisch und so unklar sprechen. Noch ein volles Jahr vergeht, ehe der schlechte Staat seine Ärmel aufstreifen kann, um mit seinen unersättlichen Händen auch diese Opfer zu erwürgen. Und fast schien es anders kommen zu wollen. Denn während von den Arbeitern willig alle nötigen Opfer gebracht werden, um alles noch Mögliche zu ermöglichen, bereitet sich in weiteren Kreisen ein Umschwung der Gefühle vor, und die Überzeugung von der Unschuld der Verurteilten tritt an die Stelle der eingeschüchterten Furcht und die des künstlich erzeugten Hasses. Die Wetterfahne der öffentlichen Meinung beginnt sich zu drehen. Dennoch bestätigt der Supreme Court von Illinois, welchen im März des folgenden Jahres der Fall zur neuen Prüfung übergeben ist, das Urteil. Und ebenso das Bundesgericht in Washington. Der Tag der Ermordung steht vor der Tür. In den Händen eines einzigen Mannes nur liegt jetzt noch die Macht, die fallende Hand des Todes aufzuhalten. Es ist der Gouverneur von Illinois. Ihm steht das Recht der Begnadigung zu. 3 der Verurteilten reichen ein Schreiben ein, in dem sie die Anklage als ebenso falsch wie absurd bezeichnen, aber bedauern, der Gewalt das Wort geredet zu haben. Die übrigen 4 weisen in Briefen voll Stolz, Mut und Verachtung die Begnadigung für ein Verbrechen zurück, an welchem sie unschuldig sind. Sie verlangen die Freiheit oder den Tod. In diesen Briefen schreibt der eine: »Die Gesellschaft mag eine Anzahl der Anhänger des Fortschritte, die uninteressiert den Arbeitern gedient haben, hängen, aber ihr Blut wird Wunder wirken. Es wird den Niedergang der modernen Gesellschaft und die Geburt einer neuen Ära der Zivilisation beschleunigen.« Der andere: »Die Erfahrung, die ich während des 15-jährigen Aufenthaltes in diesem Lande in Bezug auf die Wahl und die Verwaltung unserer öffentlichen Ämter, die total von Korruption zerfressen sind, gemacht habe, haben mir jeden Glauben an die Existenz gleicher Rechte für Arm und Reich genommen. Und die Handlungsweise der öffentlichen Beamten, der Polizei und der Miliz haben den festen Glauben in mir hervorgerufen, dass dieser Stand der Dinge nicht lange weiter bestehen kann. Und der dritte, nachdem er den Gouverneur die Wahl gelassen hat, ein Diener des Volkes oder ein Werkzeug der Monopolisten zu sein, ihre Entscheidung in diesem Falle wird nicht allein mich, sondern sie selbst und die, welche sie vertreten, richten. So drücken sie sich selbst die Märtyrerkrone tiefer in die trotzigen Stirnen. Von allen Seiten wird der Gouverneur bestürmt, auf hundert und aberhundert Versammlungen werden hundert und aberhundert Resolutionen gefasst, die gegen die Verurteilung protestieren. In allen Teilen der Welt erschallen die Rufe der Sympathie, der Entrüstung, die Rufe nach Aufschub, nach Begnadigung. Nur in Chicago selbst schließt die Hand der Gewalt den Mund der Bevölkerung mit brutaler Wucht. Nur bei dreien wird der Tod zu lebendigem Begräbnis verwandelt. Fünf sollen sterben. Da, im letzten Augenblick, als die Wogen der öffentlichen Teilnahme den geplanten Mord unmöglich zu machen drohen, werden in den Zellen des einen Verurteilten plötzlich Bomben gefunden. Die feile Presse tut das ihre. Sie lässt ununtersucht, wie Bomben anders als mit dem Willen der Polizei dahingebracht werden konnten, wo sie zu so gelegener Zeit entdeckt wurden. Sie lässt von neuem ihre Rufe der Angst um die gefährdete öffentliche Ordnung ertönen und fabelhafte Gerüchte von blutigen Plänen, das Gefängnis, die ganze Stadt in die Luft zu sprengen, erzielen ihre einschüchternden Wirkungen. Die Woge der Sympathie weicht zurück. Noch eine Szene. Vor dem Manne, in dessen Hände die Gewalt, die Macht gegeben sind, liegen weinende Frauen. Sie umfassen seine Knie. Eine arme Mutter bittet um das Leben ihres Sohnes, eine Frau, die dem geliebten Manne nur durch die Gitterstäbe des Gefängnisses die Hände zum Bunde reichen durfte, verlangt nach Gerechtigkeit. Eine verlassene Gattin weist auf ihre zitternden Kinder, da die Worte ihr versagen. Aber nichts vermag das seelenlose Bild von Stein zu rühren, in dessen Herzen nur die Öde der Ärmlichkeit, in dessen Hirn nur das Vorurteil der Gewöhnlichkeit herrscht. Schaudernd wendet sich die Freiheit ab. Der Tragödie zweiter Akt ist zu Ende. Über die Todesqualen von 18 Monaten rollt endlich der schwarze Vorhang der Vergangenheit. Orben erhob sich und schritt auf und ab, die Hände über den Rücken gekreuzt. Es war dunkel geworden. Das Feuer erlosch. Er war in Gedanken versunken. Das Rascheln vom Papier schreckte ihn auf. Die Abendzeitung wurde durch die Türspalte geschoben. Er bückte sich nieder und riss sie hastig an sich. Tod oder Leben? Ein Schrei des Entsetzens rang sich von seinen Lippen. Bei dem Schein des sterbenden Feuers hatte er ein kurzes Telegramm durchflogen. Special Edition. 6:15 Uhr. Chicago, 10. November. Schrecklicher Selbstmord. Der eine der Verurteilten. Soeben mit einer Bombe in seiner Zelle den Kopf zerschmettert. Unterkiefer völlig fortgerissen. Die Luft seines Zimmers legte sich schwer auf Orben. Er glaubte zu ersticken. Hinaus, hinaus! Hastig ergriff er Hut und Stock und eilte fort. Ende von Teil 15. Teil 16 von Die Anarchisten von John Henry Mackay, gelesen von Ragnar. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Als er nach einer Stunde heimkehrte, fand er am Kamin die qualmende Pfeife im Munde, die Zeitung in der einen, den Schürhaken, mit welchem er das Feuer zu neuer Glut stocherte, in der anderen Hand, Dr. Hurt. Er war überrascht. Es war das erste Mal seit dem Tode seiner Frau, dass jener ihn zu einer anderen Zeit als an den Sonntagnachmittagen besuchte. »Störe ich Sie, Orben? Hatte einen Krankenbesuch in der Nähe, dachte, es sei gut, meine Füße zu wärmen und ein vernünftiges Wort zu reden, in diesen Tagen, wo die Menschen sich wieder einmal gebärden, als ginge die Welt unter.« Orben drückte ihm kräftig die Hand. »Sie hätten nichts Besseres tun können, Doktor«, sagte er. Er sprach jedes Wort klar und deutlich, aber seine Stimme war völlig klanglos. Dr. Hurd sah ihm zu, wie er die Lampe entzündete, Wasser kochen ließ und Whiskygläser und Tabak heranschob. Dann saßen sie sich gegenüber, die Füße der Wärme entgegengestreckt. Keiner von beiden wollte offenbar das Gespräch beginnen. Endlich zeigte Orban auf die Zeitung, welche Dr. Hurd in der Hand hielt, und fragte: »Haben Sie gelesen?« Hurd nickte ernst. Aber als er in Orbans Gesicht sah, wie blass und entstellt es war von niedergezwungenen Schmerzen, sagte er besorgt: »Wie sehen Sie aus?« Orban winkte abwehrend mit der Hand. Dann aber neigte er sich vornüber und vergrub sein Gesicht in beiden Händen. »Ich bin durch eine Nacht von Wahn gegangen«, sagte er langsam und leise, den Vers eines modernen Dichters zitierend. Dr. Hurd sprang auf, und indem er zum ersten Mal die Maske seiner eisigen Zurückhaltung fallen ließ, legte er die Hand auf Orbans Schulter und sagte: »Orban, mein Freund, nehmen Sie es nicht so schwer. Es musste so kommen, über kurz oder über lang.« »Was verlangen Sie?« fuhr er dann ungeduldig werdend fort. »Was verlangen Sie von den Regierungen? Dass sie die Hände in den Schoß legen und ruhig zusehen, wie die Flut der Bewegung sie verschlingt? Nein, Sie, der Sie gleich mir wissen, dass Recht nichts anderes ist als Gewalt und der Kampf des Lebens nichts anderes als der Trieb nach dieser Gewalt, nein, Sie können in diesem Ereignis von Chicago nichts sehen als die traurige Episode eines gemeinen Kampfes, den Ihr Verstand begreifen muss als eine Notwendigkeit.« Orban sah den Sprecher an. Seine Augen loderten und seine Lippen bebten. Aber ich habe einen persönlichen Abscheu gegen alle Feigheit, und diese kaltblütige Ermordung ist eine Feigheit, wie ich mir sie größer und widerwärtiger nicht denken kann. Welcher Mut, die Toren hinter, die Vorurteile neben und die göttliche Einwilligung über sich zu haben und zu morden. Welche Feigheit, eine Schlacht schlagen zu lassen. Nicht Mann gegen Mann zu stehen, sondern sich zu verstecken hinter dem Talar des Gesetzes, den Bajonetten der Soldaten, den Fäusten roher Knechte, stupiden Tieren, die keinen anderen Willen haben als den ihrer Herren. Welche Feigheit, sage ich. Die Dummheit in ihrer Mehrheit für sich zu haben und dann zu sagen, ich sei im Recht. Gibt es wohl eine größere? Da sein Gast keine Antwort gab, fuhr er fort. Es gibt für mich nur eine wahrhaft vornehme und anständige Gesinnung, die passive. Und nur eine Betätigung, deren Erfolge ich groß nenne, die der eigenen Kraft. Meine Achtung für alle jene, die aus sich selbst geworden sind, mit sich selbst stehen und fallen, ist unbegrenzt. Aber ebenso unbegrenzt ist mein Abscheu gegen jene, welche die Torheit auf die Schultern hebt, sie heute zu erhöhen, um sie morgen in ihr Nichts zurückfallen zu lassen. »Ja, es wird alles zusammengeworfen, das wahre und das falsche Verdienst«, sagte Dr. Hurd. »Warum gibt es noch Herrscher auf Thronen? Weil es noch Untertanen gibt. Woher dieses soziale Elend? Doch nicht, weil die einen sich erhöhen, sondern weil sich die anderen entäußern. Wir leben unter dem Fluche einer völlig unnatürlichen Idee, der christlichen. Wir haben die Äußerlichkeiten der Religionen zum Teil abgeschüttelt. Aber von dem Segen hätten wir die Idee der Religion über Bord geworfen. Von dem frischen Wind, der dann unsere Segel schwellen müsste, ist noch wenig zu spüren. Glauben Sie mir, Doktor, zwischen einem Bourgeois und einem Sozialdemokraten herrscht eine innerliche Verwandtschaft. Aber nichts führt von beiden zu mir. Ein Abgrund liegt zwischen uns, zwischen den Bekennern des Staates und denen der Freiheit.« »Sie denken wie die Natur«, sagte der andere nachdenklich. »Und daher ist wohl die Gesundheit und die Wahrheit auf Ihrer Seite.« Und zurückkommend auf das verlassene Gespräch fragte er: »Und wurde Ihr Abscheu nicht geweckt, als Sie von dem Bombenwurf hörten?« »Nein, ich sah hier nur eine Tat der berechtigten Notwehr. Auf ihre eigene Verantwortung machte die Polizei einen Angriff auf eine friedliche Versammlung. Ihre Brutalität wurde diesmal bestraft, während sie für gewöhnlich frei ausgeht. Ich beklage die Tat nicht nur als völlig zwecklos, sondern auch als schädlich. Aber mehr noch beklage ich jene, welche nicht einsehen wollen, dass solche Taten immer nur die Ausbrüche einer Verzweiflung sein können, die nichts mehr zu verlieren hat, da man ihr alles genommen. Und jene, welche immer nur andere zur Anwendung von Gewalt zu reizen suchen, ohne selbst je dabei zu sein, wie lautet ihr Urteil über diese? Dass es jämmerliche Feiglinge sind und dass das Blatt, das vor einiger Zeit schrieb, man möge doch endlich einmal dem Manne, der von Newport aus unablässig nach dem Kopf eines europäischen Fürsten schrie, ein Billet nach Europa laufen, um ihm so die Gelegenheit zu geben, ihn sich selbst dort zu holen, gar nicht im Unrecht war. Dr. Hurd hatte sich wieder gesetzt und eine ernste Pause entstand. Sie sprachen über anderes. Dann sagte Hurd wieder, »Ich fange an, dieses Volk zu hassen. Es ist wie ein Moloch, der seine Arme geöffnet hat und nun Opfer um Opfer verschlingt. Dieses große Kind, das so lange mit Ruten gezüchtigt wurde, wird plötzlich verhätschelt bis zur Lächerlichkeit. Es wird mannbar und erstaunt über die Kraft seiner eigenen Glieder. Wenn es sich derselben ganz bewusst geworden sein wird, wird es alles zertrampeln, was ihm unter die Füße kommt. Es hat der Gewalt all ihre Attitüden bereits abgelauscht, die lächerliche Unfehlbarkeit, den dünkelhaften Hochmut, die bornierte Selbstgefälligkeit. Ich sage Ihnen, Orben, die Zeit ist nicht mehr fern, wo es für jeden stolzen, freien und unabhängigen Geist eine Unmöglichkeit sein wird, sich noch Sozialist zu nennen, da man ihn sonst in eine Linie stellen könnte mit jenen elenden Kriechern und Erfolgsanbetern, die jetzt schon vor jedem Arbeiter auf den Knien liegen und ihm den Schmutz von den Fingern lecken, nur weil er ein Arbeiter ist. Nun war Dr. Hurd der Erregte, während Orban in eine brütende Traurigkeit versunken schien, die durch das, was er hörte, nur noch vermehrt wurde, da er ihm beistimmen musste. »Jede Zeit hat ihre Lüge«, fuhr Dr. Hurd fort. »Die große Lüge der unseren ist die Politik, wie die der Kommenden das Volk sein wird. Von ihrem reißenden Strom wird alles ergriffen, was klein, schwächlich und unselbstständig ist. Alle Menschen von heute, dort im Strom kämpfen sie ihre kleinen, wertlosen alltäglichen Kämpfe. Die Menschen aber von morgen, und zu ihnen gehören wir, sie bleiben am Ufer oder sie erreichen es wieder, nachdem der Strom sie eine Zeit lang zu verschlingen drohte. Und dort am Ufer der Erkenntnis stehen wir. Und darum wollen wir die Tagesereignisse unserer Zeit, deren Zeugen wir sind, an uns vorübergleiten lassen. Nicht wahr?« Orban war ergriffen. Zum ersten Mal in dieser langen Zeit, die er ihn kannte, tat dieser seltsame und seltene Mensch sein Herz vor ihm auf und zeigte ihm dessen vernarbte Wunden. Was musste auch er gelitten haben, bis er so fest, so hart und so einsam geworden war. »Wohl haben Sie recht«, sagte er. »Auch ich schwamm im Strome und auch ich stehe am Ufer. Und an meinen Füßen und meinen Blicken vorüber treiben die blutenden Leichen von Chicago. Es sind nicht die ersten und es werden nicht die letzten sein.« »Wohl haben Sie recht«, sagte Orban wieder. »Ich war mit unter denen, die im Strome kämpften. Als ich 20 Jahre alt war, als ich nichts kannte von der Welt, die einen Menschen in meinen Augen bewusste Sünder, die andern schuldlose Engel waren, als mir die Folgen die Ursachen und die Ursachen die Folgen zu sein schienen, da haben sie auf mich gehört, wenn ich zu ihnen sprach. Wo ich den Mut dazu hernahm, vor Hunderten mit meinen Phrasen zu paradieren, ich weiß es heute nicht mehr. Ich war gefeit gegen alles, ich stand im Dienste der Sache. Wie konnte ich da fehlen? Aus diesem Gedanken schöpfte ich meine ganze Kraft, nicht aus mir selbst. Daher so oft meine Unermüdlichkeit, mein unerschütterlicher Glaube, meine Gleichgültigkeit gegen mich selbst. Und je weiter ich mich von der Wirklichkeit entfernte, desto näher kam ich meinen Hörern und ging oft weiter, als ich wollte. Das war auch der Weg der Führer von Chicago. Sie wurden vorwärts getrieben und konnten nicht zurück. Sie mussten sich selbst überbieten, um sich behaupten zu können. Es ist dies das oft so tragische Geschick aller derer, die den Maßstab ihres Wertes bei andern suchen.« »Mein Schicksal wäre das ihre gewesen«, sprach Orban weiter. »Übrigens war ich nicht glücklich. Ich glaube nicht, dass Selbstaufopferung wirklich glücklich machen kann. Und ich hätte nicht so sterben mögen. Heute habe ich es wieder gefühlt. Nein, ich will kämpfen und siegen, ohne eine neue Wunde zu empfangen. Viele werden sagen, das sei sehr bequem. Mögen sie es sagen. Ich sage, es ist schwerer, als sich selbst hinzugeben, den Feinden zum Vergnügen und den Freunden nicht zum Nutzen. Und wollen Sie wissen, was es war, das mich zu dieser Erkenntnis brachte? Ein Lächeln, ein höhnisches, eisiges Lächeln. Es war, als ich meine Rede vor den Richtern hielt. Ich schleuderte ihnen Wahrheiten zu, welche die einen verblüfften, die anderen zur Wut brachten. Ich sprach von meinen Menschenrechten und von ihren Rechten der Gewalt. Kurz, es war eine pomphafte, leidenschaftliche und ganz ungewöhnliche Rede, ohne alle Politik und natürlich auch ohne irgendeinen Zweck, die kindische Rede eines idealen Menschen. Es ist immer lächerlich, mit ethischen Forderungen an Menschen heranzutreten, besonders an solche halb wilde, unverständige, dumme Menschen, die aus Paragraphen und Formeln alle Weisheit des Lebens schöpfen. Aber das empfand ich damals noch nicht. Während ich indessen so sprach, ich sprach eigentlich mehr für die, welche mich nicht hörten, sah ich auf dem klugen Gesicht eines Beamten ein Lächeln, ein spöttisches, mitleidiges, sezierendes Lächeln, welches sagte, »Du Narr, was kümmern wir uns um deine Worte, solange sie nicht Taten werden?« Doch nein, ich muß mich verbessern, ich sah das Lächeln nicht, denn ich sprach ganz unbekümmert weiter. Erst später im Gefängnis kam es mir zum Bewusstsein, dass ich es empfunden hatte. Und nun verfolgte es mich lange Zeit. Ich sehe es heute noch, wenn ich die Augen schließe. Durch die Mauerspalten meines Gefängnisses grinste es mich an. Es war ein Feind, den ich zu bezwingen hatte. Aber ich sah, das war keiner, der sich mit Worten in die Flucht schlagen ließ. Nur ein einziges Mittel gab es, ihn zu bannen, sich ein gleiches Lächeln zu erwerben. Nur ihm gegenüber war jenes machtlos. Ich erwarb es mir. Ich hatte ja Zeit. Und alles erschien mir verändert, was ich erlebt und gesehen, unter dem Lichte dieser neuen Betrachtungsweise. Ich sehe die Menschen, wie sie sind, die Welt, wie sie ist. Heute lächelt man nicht mehr über mich. Es war sicherlich die größte Tat ihres Lebens, Orban, dass sie die Kraft hatten, sich loszureißen und auf eigene Füße zu stellen. Aber die Kommunisten, sollte man es für möglich halten, dass die meisten sich empört über die Begnadigungsgesuche von Einzelnen der Verurteilten aussprechen, darin einen Verrat, eine Erniedrigung zu sehen, einen Wisch zu unterschreiben, mit dem ich mein Leben aus den Händen meines Mörders retten kann? 1000 solcher Fetzen würde ich unterzeichnen und hinterher über den Dummkopf lachen, der von mir Ehrlichkeit erwartet, während er mich durch Hinterlist und Gewalt in seine Macht bekommt. Orban, diese Kommunisten sind Fanatiker, sie sind krank, verworren, sie leiden an moralischen Hirngespinsten. »Ich habe am letzten Sonntag gesagt, was ich zu sagen hatte«, sagte Orban ruhig. »Und ohne allen Nutzen. Nein, diese Leute müssen durch Erfahrung klug werden. Lassen Sie es.« »Die Erfahrung wird furchtbar sein. Es ist traurig für mich zu sehen, wie immer die sich neue Leiden schaffen, welche schon so viel gelitten haben.« Wieder glitt das Gespräch ab und bewegte sich während der nächsten Stunde fern von Chicago. Der Doktor hatte das Zimmer mit Rauch gefüllt, den er in hastigen, kurzen Stößen aus seiner nie erkaltenden Pfeife stieß. Der strenge Ernst des Gemaches war gemildert durch die Strahlen der Lampe und die Flammen des Feuers. Ein Hauch der Behaglichkeit fast erfüllte es mit der später werdenden Stunde. »Kennen Sie das Märchen von des Kaisers neuen Kleidern?« fragte Orban. »So ist es auch mit dem Staat. Die meisten Menschen, ich zweifle nicht daran, sind innerlich davon überzeugt, dass sie weit besser ohne ihn fertig werden könnten. Sie bezahlen widerwillig ihre Steuern, die sie instinktiv als einen Raub an ihrer Arbeit empfinden. Aber der Gedanke, es müsse so sein, da es immer so gewesen, lässt sie das erlösende Wort nicht aussprechen. Sie schielen einer nach dem anderen, zweifelnd und zaudernd. Es gehört aber die ganze Unbefangenheit der unverfälschten Natur dazu, um dieses künstliche Hemmnis, die Quelle all unseres äußeren Elends, mit den Worten umzustoßen: »Aber er hat ja gar nichts an.« Das Ganze ist ja ein krasser, offen zutage liegender Schwindel dümmster Art. Und dieses Wort der Erlösung ist gefunden. Es heißt Anarchie. Orban sprach weiter, da sein Zuhörer nachdenklich schwieg. Oder nehmen wir das folgende Beispiel. Es ist am Morgen einer Schlacht. Zwei Heere stehen sich gegenüber, die man hierher zusammengetrieben hat, damit sie sich gegenseitig vernichten. In einer Stunde soll die Metzelei beginnen. Wie viele von beiden Seiten glauben Sie wohl, wenn dem Willen des Einzelnen die freie Wahl gelassen wäre in dieser Stunde, würden bleiben, um zu Mördern zu werden? Und wie viele würden die auferzwungenen Waffen fortwerfen und heimkehren zu den friedlichen Beschäftigungen ihres Lebens? Alle würden umkehren, nicht wahr? Bleiben vielleicht nur der kleine Haufen, dem Krieg und Gewalt anerzogene Berufe sind. Und doch handeln alle die anderen gegen ihren Willen, ihre Vernunft, ihr besseres Wissen, weil es ihnen nicht klar geworden ist. Sie müssen, denn der Fluch des Wahns, ein Etwas, ein Unfassliches, ein Unverständliches, Schreckliches treibt sie. Sagen Sie mir, Doktor, was das ist, dieses Grauenhafte. »Gewohnheit, Dummheit und Feigheit«, sagte Hurt. »Oh, ich habe gar nichts gegen Kriege, denken Sie das nicht«, rief Orban, und er stieß mit den Händen die Blätter auf seinem Schreibtisch zusammen, damit jener nicht sehen sollte, wie erregt er wurde. »Nicht das Geringste. Raufbolde und Brutes hat es zu allen Zeiten gegeben. Aber mögen Sie allein unter sich Ihre Kämpfe und Streitigkeiten ausfechten und nicht andere, völlig unbeteiligte, am liebsten in Frieden lebende Menschen zur Teilnahme an ihren Raufgelagen zwingen, unter dem lügnerischen Vorgehen, ihr eigenes Interesse erfordere es, im Namen des heiligen Krieges für das Vaterland und ähnlicher Schwindeleien sich gegenseitig dahinzumorden. Ich habe gar nichts gegen Kriege«, rief er noch einmal. »Mögen sie nur geführt werden von denen allein, welche sie wollen. Umso besser, geht aufeinander los, ihr brutalen Schlechter, zerfleischt euch gegenseitig, rottet euch gegenseitig aus, die Erde wird aufatmen, wenn sie von euch befreit ist. Einstweilen aber sitzen wir noch in den Käfigen unserer Staaten, kauernd in ihren Ecken, uns gegenseitig bewachend und beobachtend, immer auf der Hut, drücken uns an den Gitterstäben hin, knurren uns an, bis wir aufeinander losstürzen, weil der Raum uns erdrückt und das Futter uns zu ungleich zufliegt«, spottete der Doktor. Orban antwortete in gleichem Ton. »Das ist der Kampf ums Dasein, mein Freund. Der Stärkere zermalmt den Schwächeren. So hat die Natur es gewollt.« »Ja, diese Phrase, das Schlagwort einer unverstandenen Wissenschaft, kam Ihnen zur gelegenen Zeit. Mit ihr entschuldigen Sie Ihre gewaltsame Unterdrückung und Einengung der Natur in die unnatürlichen Grenzen einer staatlichen Zwangsgemeinschaft und unter die stupiden Gesetze, die Sie für unfehlbar halten und die Sie doch selbst geschaffen. Es ist immer dasselbe, die Arbeit kann konkurrieren, solange bis sie inmitten des von ihr geschaffenen Überflusses verhungert. Das Kapital bleibt der Konkurrenz enthoben.« Bei Orbans Worten war Hurt wieder plötzlich sehr erregt geworden. »Alles kann ich vertragen, nur nicht, dass die Wissenschaft, die klare, sichere, unerbittliche Wissenschaft, die unbestechliche, von diesen Schwindlern der Gewalt und des Bestehenden ihren Diensten nutzbar gemacht und in dieser Weise verfälscht wird«, rief er. Orban spottete weiter. »Und was für herrliche Exemplare der Gattung Mensch aus diesem Kampf ums Dasein als die Stärksten hervorgehen, nicht wahr? Ein Beispiel, da ist einer von unseren oberen 10.000, Mitglied der Jeunesse Dorée. Hoher Hut, Monokel, Schnabelschuhe. Er rührt keine Hand, aber sein Kapital arbeitet für ihn. Es wirft ihm jährlich 1.000 Pfund in den Schoß. Er ist faul, dumm, interessenlos, mit 30 Jahren ein Wrack. Da sind andererseits 100 Arbeiter, junge Burschen, tatkräftig, frisch, voll Mut und Willen, ihre Kräfte zu verwerten. Sie können nicht, wie sie wollen. Alles ist ihnen verschlossen. Sie erlahmen, werden müde, stumpf, sie erliegen. Ihr Leben ist, wenn sie sterben, nichts gewesen als Arbeit und Schlaf. Sie beendeten jene nur, um sich zu diesem niederzulegen, und sie standen von diesem nur auf, um sich zu jener zu begeben. Der eine hat die Mittel, um nicht zu arbeiten, die anderen haben die Mittel nicht, um zu arbeiten. So saugt der Vampir einen nach dem anderen aus. Er ist das Produkt der vergeudeten Arbeit von 100 Menschen. Ein krankes, unproduktives Leben hat 100 gesunde, produktive Menschen ganz einfach vernichtet. Jenen hat das Nichtstun entnervt, diesen die Überarbeit entkräftet. Was ist das, hm? Kampf ums Dasein? Göttliche Weisheit? Ordnung der Natur? Er machte einen Augenblick Halt und sah auf den Doktor, der mächtige Rauchwolken aus seiner Pfeife blies. Dann sprach er weiter. Oder auch ein anderes Bild, gleich anmutend. Die gnädige Frau. Den Tag über liest sie Romane oder redet ihren Dienstboten in die Arbeit, von der sie nichts versteht. Abends lässt sie sich auf den Ball fahren. Was sie auf dem Leibe trägt, der Schmuck, der Diamanten, hat an und für sich gar keinen Wert. »An und für sich hat nichts Wert«, unterbrach ihn Hirt. »Aber es repräsentiert ein Vermögen an Wert«, fuhr Orban unbekümmert fort. Doch er wurde von Neuem unterbrochen. »Ach, lassen wir das, Orban«, murrte Hirt. »Solange die Arbeiter nicht vernünftiger werden, sind solche Existenzen und weit schlimmere noch die unausbleibliche, ganz natürliche Folge.« Es war spät geworden, die Atmosphäre des Zimmers drückend und heiß. Das Feuer war müde. Hirt sah nach der Uhr. Aber bevor er sich erhob, brach plötzlich und ungestüm wie eine Flamme die heimliche, schamhafte, heiße, fast widerwillige Liebe dieses eigentümlichen Mannes zu allen Unterdrückten und Leidenden aus zornigen Worten hervor, die polternd von seinen Lippen fielen. »Diese Toren! Wollen Sie nie klug werden, Bomben zu werfen? Welcher Unsinn! Um es den Regierungen nur recht leicht zu machen, sie zu vernichten, nicht wahr? Aber es scheint mir, dass diese Menschen es darauf anlegen, sich gegenseitig in Opfern zu überbieten und nicht im Siegen, sondern im Unterliegen ihren Stolz zu suchen. Opfer über Opfer. Nein, ich will nichts mehr damit zu tun haben. Wenn sie nicht klug werden wollen, so sollen sie es bleiben lassen.« Er war aufgestanden. In scheinbar leichtem Ton fügte er, sich gegen Orban wendend, dessen trübe Blicke sich nicht von dem Tische wenden wollten, auf welchem die zerknitterten Zeitungen und Blätter wie eine ungelöste Aufgabe lagen, hinzu. »Sie dürfen von mir nicht zu viel verlangen, Orban. Ich stehe jeden Tag an Totenbetten. Was will das Leben weniger Einzelner, die gewaltsam herausgerissen werden, bedeuten gegen jene Scharen, die niemand zählt und die keiner nennt, und die doch nur Opfer waren der anderen, obwohl sie sich nie zu wehren versuchen?« Er reichte ihm die Hand. »Lesen Sie die Geschichte. Schlagen Sie sie auf, wo Sie wollen. Überall die Siegenden und überall die Unterliegenden. Die Sache ist immer dieselbe gewesen, nur die Zahlen waren verschieden. Ob sie fallen, erschossen auf dem Schlachtfelde, verhungert an der Straßenecke, erdrosselt vom Galgen. Bleibt es nicht gleich? Nicht zu fallen, zu siegen, dafür sind wir da.« Orban konnte nicht antworten. Eine unruhige Angst hatte ihn ergriffen vor der Nacht, die kam, in der er allein mit sich bleiben sollte. Hirt schickte sich zu gehen an. Doch als er schon den Türgriff in der Hand hatte, wandte er sich noch einmal zu Orban, trat auf ihn zu und sagte, »Übrigens will ich Ihnen noch danken. Ich wollte es längst schon tun. Sie wissen, ich bin ein alter Skeptiker. Ich glaube an nichts, und alle Utopien sind mir ein Greuel. An die Freiheit als ein Ideal glaube ich also nicht, aber Sie, nun, Sie haben eine Art gehabt, mir die Freiheit als ein Business klarzumachen, dass ich Ihnen sagen will, falls Ihnen etwas daran liegt, in Ihrem Sinne bin ich ein Anarchist.« Damit drückte er ihm kräftig die Hand, und die Blicke der beiden Männer begegneten sich für einen kurzen Augenblick. Nun kannten sie sich. Kein Blutbund war es, den sie miteinander schlossen. Kein Versprechen, das sie band, gaben sie sich. Keine Verpflichtung gingen sie ein gegeneinander. Aber sie sagten sich mit diesem Blicke, »Wir wissen, was wir wollen. Vielleicht ist die Stunde nicht allzu fern, wo wir uns stark genug fühlen, der Gewalt standzuhalten. Dann mag es sein, dass wir zusammenstehen. Bis dahin Wachsamkeit und Geduld. Orban war allein, und mit einer ungestümen Bewegung richtete er sich empor und durchmaß wohl eine Stunde lang sein Zimmer, während sein Feuer völlig erlosch. Als die Müdigkeit ihn ergriff, klang es in seinen Ohren wieder. Lies die Geschichte. Er griff wahllos nach dem nächsten Bande und las die Nacht durch bis zum Morgengrauen. Er watete bis an die Knie durch das Blut der Vergangenheit. Er sah das Entstehen und Vergehen der Völker. Er sah die Verantwortlichkeit für ihr Leben auf die Schultern Einzelner gewälzt, und er sah diese Einzelnen unter ihr zusammenbrechen oder mit ihr spielen, wie das Kind mit dem Balle. Er sah, wie die, welche das Gute wollten, das Schlechte schufen, den Irrtum. Er sah, wie die, welche das Schlechte erstrebten, das Gute brachten, den Irrtum zerstörten. Er sah, dass alles, was gewesen war, nicht anders hätte sein können, eben weil es so und nicht anders gewesen. Nicht zu trauern und zu fluchen galt es daher, sondern zu erkennen. Er kannte Irrtümer zu vermeiden. Das war die Losung, das der Nutzen und der Segen der Geschichte, das war, was sie lehrte. Orban las, und über den Trümmern der Völker vergaß er Chicago. Dann schloss der Schlaf seine Augen. Behutsam zog der Schlummer das Buch zwischen seinen Fingern fort. Es glitt zur Erde. Nur das Licht brannte weiter. Schwere Träume bedrängten den Schläfer. Unruhig hob und senkte sich seine Brust, und der sonst in dem scharfen, harten Zug um die Mundwinkeln verborgene Schmerz war aus seinem Versteck hervorgekrochen und lagerte jetzt auf den mageren Wangen. Die blassen Lippen waren leicht geöffnet. So ging die Nacht zu Ende, die gefürchtete. Als Orban erwachte, war der Morgen gekommen. Er wusch sich und kleidete sich um. Dann erst griff er nach den Zeitungen. Er wusste, was er lesen würde. Als er sah, wie seine Hand zitterte, welche das Blatt umschlug, ging er noch einige Male auf und ab, bevor er begann. Er wollte stark sein. Dann las er, ohne Hast, bleich, mit einer unheimlichen Ruhe. Aber sein Herz stand still. Das war der letzte Akt der Tragödie von Chicago. Der Morgen des 11. November. Die Stadt ist im Zustand der Belagerung. Jedes öffentliche Gebäude ist bewacht. Man befürchtet alles, vor allem Brandlegung. Das Militär ist zusammengezogen, die Feuerwehr alarmiert. In den Absteigequartieren wird jeder Ankommende bewacht. Die Mitglieder der Jury, der Richter, der Staatsanwalt, die Häupter der Polizei sind unter Schutz gestellt. Die größeren Fabriken haben geschlossen. Das Gefängnis ist umgeben von einer undurchdringlichen Reihe von bewaffneten Polizisten. Ein Tumult entsteht. Eine verzweifelnde Frau irrt mit ihren weinenden Kindern längs der lebendigen Mauer hin und versucht in wahnsinniger Angst zu ihrem Manne zu gelangen, ehe es zu spät ist. Sie wird von rohen Händen gefasst und muss die schrecklichsten Stunden ihres Lebens zwischen den steinernen Wänden einer Zelle verbringen. Schweigen, das Schweigen der Furcht herrscht wieder. In den umliegenden Straßen drängen sich die Menschen. Wo sie sich sammeln, gehen sie wieder auseinander. Sie sind gelähmt unter der Wucht dieser Stunden. Im Innern des Gefängnisses, die Verurteilten sind erwacht. Sie schreiben ihre letzten Briefe. Sie werden auch jetzt noch belästigt von der niedrigen Aufdringlichkeit eines Priesters, den sie von sich weisen. Sie nehmen ihre letzte Mahlzeit ein, sie tauschen durch die Entfernung ihrer Zellen letzte Worte der Freundschaft und der Hoffnung miteinander aus, die der Sache gelten, für welche sie sterben. Und was sie bewegt, dafür finden sie Ausdruck in Strophen, die ihnen ihr Gedächtnis gibt, und deren ungewohnter Schall dröhnend und machtvoll die starren Wände entlang irrt. Ein Fluch dem Götzen, zu dem wir gebeten, der uns geäfft, gefoppt und genarrt. Ein Fluch dem König der Reichen, der uns wie Hunde erschießen lässt. Ein Fluch dem falschen Vaterlande, wo nur gedeihen Schmach und Schande. Und poor creature, afraid of the darkness, who groan at the anguish to come. How silent I go to my home. Cease your sorrowful bell. I'm well. und jenes unsterbliche Lied, in welches sie alle vier einstimmen, die Marseillaise der Arbeit, der nach Befreiung ringenden Arbeit. Von uns wird einst die Nachwelt zeugen, schon blickt auf uns die Gegenwart. Ja, die Gegenwart, welche bereit war, einer besseren Zukunft die Wege zu ebnen, nicht die, welche in ohnmächtiger Blindheit eine begrabene Vergangenheit wieder erstehen lassen wollte, hatte ihre Blicke in dieser Stunde auf sie gerichtet, voll Schmerz und Trauer. Der Sheriff erscheint. Die Verurteilten umarmen sich, drücken sich die Hände, die gefesselt werden. Die Hinrichtungsbefehle, tote Worte, mit denen die Gewalt ihren Mord zu beschönigen sucht, werden verlesen. Der Gang zum Tode wird angetreten. Sie durchschreiten die Tür, welche in den Hof des Gefängnisses führt. Der Galgen steht vor ihren Augen. Nacheinander steigen sie die Stufen zu ihm hinauf, blass, aber ungebrochen. Weiße Kappen werden über ihre Köpfe gezogen. In diesem letzten Augenblick erschallen hörbar durch die Verhüllungen ihre Stimmen. »Die Zeit wird kommen, wo unser Schweigen mächtiger sein wird als unser Reden«, ertönt die erste. »Hooray for Anarchy«, von einem Lachen noch begleitet die zweite. Und »Hooray for Anarchy, das ist der glücklichste Augenblick meines Lebens«, fällt die dritte ein. Endlich die vierte und letzte. »Wird mir erlaubt werden zu reden, o Frauen und Männer meines lieben Amerika?« Der Sheriff gibt das Zeichen. Da noch einmal. »Lassen Sie mich reden, Sheriff! Lassen Sie die Stimme des Volkes gehört werden!« Die Klappe fällt. Und Feiglinge sehen, wie Helden sterben. Bis hierher hatte Orban zu lesen vermocht. Den folgenden Satz hatte sein Blick nur gestreift. Denn vor ihm stand plötzlich in greifbarer Deutlichkeit der Gefängnishof von Chicago. Er sieht die Menge von 200 Personen, die ihn füllt, die 12 der Jury, die höheren Gerichtsbeamten, die Wächter, die Zeitungsreporter. Eine Herde feiger Knechte. Er sieht den Galgen, die vier Männer, deren Züge er so oft im Bilde gesehen, aufrecht, trotzig, groß. Und er sieht ihr Sterben, die zuckenden Bewegungen ihres Todeskampfes, welcher 14 Minuten dauert. 14 Minuten. Der Schlächter tötet sein Vieh auf einen Streich, der Räuber sein Opfer mit einem Schlag. Nur diese Mörder ergötzen sich in scheußlicher Freude an dem Sieg der Gerechtigkeit, die sie selber sind, und verschanzen die eigene Feigheit hinter dem Worte, mit dem immer und immer bisher die Gewalt alle Verbrechen entschuldigt hat. Sein Wille geschehe. So deutlich stand vor Orbans Augen wie eine Vision das Ende der Tragödie, dass er es nicht mehr ertrug und die Stirn vornüber auf die über den Tisch hingestreckten Arme sinken ließ. So lag er lange, denn er hatte alles niederzukämpfen, was von Neuem in ihm erwacht war an Schmerz, Groll, Wut, an Trauer und an Hass. Als er sich erhob, war er wieder er selbst, aber er durchmaß wieder und wieder die Länge seines Zimmers, mit seinen ruhelosen Schritten. Die Tragödie von Chicago. Welches Publikum. Jene ganze Menschheit, die sich zivilisiert nennt. Kein einziger unbeteiligt, alle genötigt, Stellung zu nehmen. Auf der einen Seite gestillter Blutdurst, viehische Freude, jubelnder Sieg der Gewalt, erleichtertes Aufatmen nach überstandener Gefahr. Prahlend die schmutzige Gesinnung der Alltäglichkeit mit Genugtuung über den Triumph der Ordnung, brüstend die Moral mit ihrer eigenen Borniertheit, erwachende Reue der Gewissen und beginnende Erkenntnis. Auf der anderen Schreie des Schreckens, von Grauen und von Furcht erdrosselt, ohnmächtige Empörung und knirschender Zorn, Scham über die eigene Feigheit, Wut und Schmerz über die der anderen, Bitterkeit bis auf den Grund der Herzen sich senkend, dumpfe Ergebung in das Unvermeidliche, tausend Hoffnungen auf irdische Gerechtigkeit begraben, tausend neue auf den endlosen Sieg der Sache entstanden, welche die Bluttaufe empfangen, Durst nach Rache am Tage der Abrechnung bis zur Unerträglichkeit gesteigert, sentimentale Wehmut und beginnende Erkenntnis. alle schlummernden Gefühle, deren das Herz fähig ist, geweckt. Alle Leidenschaften aus ihren Verstecken gerufen, sich bekämpfend in der rasenden Gier einander zu zerfleischen. In diese Wolken von Rauch und Blut jede Überlegenheit, jede ruhige Vernunft untergetaucht, das war es, was dieser Mord schuf. Die Tragödie von Chicago. Welche Szenen, welcher Wechsel in ihnen. Im ersten Akt das Erdbeben der Erde, welches den Ausbruch des Vulkans verkündet. Die Scharen sammeln sich auf beiden Seiten zum Kampf, überlegen, sich ermannen wollen, die Gefahr ahnen, alle Kräfte zu rufen, sich rüsten. Der Lärm des Feldgeschreis. 8-Stunden-Tag. Die ersten Zusammenstöße, das Pfeifen der Kugeln, das Knirschen der Zähne, das Geheul der Wut, die Schreie der Empörung, das Stöhnen der Sterbenden, das Weinen der Weiber. Über unzählige glühende Köpfe und jagende Herzen hin, das Rauschen fieberhafter Worte voll Glut und Feuer. Ein donnernder Krach, Rauch und Geschrei, Tod und Vernichtung. Der Reigen der Leidenschaften rast vorüber. Im zweiten Akt, nach dem lauten, offenen Kampfe auf dem Felde der Öffentlichkeit, der stille, versteckte, aber weit schrecklichere auf dem Boden des Gesetzes. Weite Gerichtssäle und enge Kerkerzellen, Gitterstäbe, welche die Freunde von den Freunden scheiden, und hohe Gefängnismauern, so hoch, dass die Sonne sie selbst nicht ersteigt. O goldene Sonne der Freiheit, 18 Monate dich nicht zu sehen und dann, ohne einen deiner Strahlen erhascht zu haben, nieder in die ewige Nacht. Und endlich im dritten und letzten Akt. Der Vorhang war gefallen, aber die Tragödie war nicht zu Ende. Nein, die, welche sie in Szene gesetzt hatten, das Nachspiel vergessen. Ein Nachspiel, ein ungeahntes Nachspiel musste folgen, mit unabwendbarer Notwendigkeit. Das war die Propaganda, welche diese fluchwürdige Tat geschaffen, das Echo, das die Geschichte des Lebens und Strebens in unzähligen noch schlummernden Herzen zur Antwort erwecken würde. Tausende würden fragen, warum mussten diese Männer sterben? Tausende würden antworten, für die Sache der Unterdrückten. Und weiter, die Unterdrückten sind wir, jede Stunde sagt uns das. Aber ist es nicht unsere Bestimmung zu leiden? Und wieder die Antwort, nein, eure Bestimmung ist, glücklich zu sein. Die Tage eurer Befreiung sind gekommen. Für euer Glück sind diese Männer gestorben. Lest ihre Reden, hier sind sie. Lernt aus ihnen kennen, wer sie waren, was sie wollten, dass sie keine Mörder, sondern Helden gewesen. Und die Unterdrückten werden wach. Sie erheben die arbeitsmüden Stirnen und es klirren die Ketten an ihren Händen. Und jetzt hören sie ihr Klirren. Da packt sie die Wut, sie bäumen sich auf und die Ketten reißen. Und hoch die eisernen Waffen durch die Lüfte schwingend, stürzen sie sich auf die Unterdrücker, greifen und würgen die um Gnade Schreienden. Ihre Hände wollen ablassen, aber eine Stimme ruft, »Chicago!« und alle Gedanken an Gnade schweigen. Ohne Barmherzigkeit wird der größte Kampf zu Ende gekämpft, den die erbebende Erde je gesehen. Zu den Gräbern ihrer Toten treten die Sieger. Sie entblößen ihr Haupt und sprechen, ihr seid gerecht, schlaft in Frieden. Und heimkehrend lehren sie ihre Knaben, wer jene gewesen sind, die so sie ehrten, wie sie lebten und wie sie starben. Das würde das Nachspiel der Tragödie von Chicago sein. Über die zerknitterten Zeitungen gebeugt lag Auburn, sie mit seinen Armen und seiner Stirn bedeckend, als könne er so ersticken, was betäubend aus ihnen aufstieg, wie der Dunst frischen Blutes. Sein klopfendes Herz schrie nach einem Worte der Erlösung aus dieser Stunde. »Torheit«, flüsterte sein Verstand ihm zu. Aber er fühlte, dass es ein zu wohlfeiles Wort war. Und so starb es auf seiner Lippe. Ende von Teil 16. Teil 17 von Die Anarchisten von John Henry Mackay. Gelesen von Ragnar. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Propaganda des Kommunismus. Trupp war auf dem Wege zu seinem Club. Es war der Abend eines Tages, an dessen Morgen die Londoner Zeitungen die näheren Nachrichten über den Mord in Chicago gebracht hatten, und seit Trupp sie gelesen, war er, wie getrieben von Gefühlen, für die er keine Bezeichnung hatte, und wie gehetzt und verfolgt von unsichtbaren Feinden, die er nicht kannte, durch das unermeßliche Häusermeer gewandert, ziellos, zwecklos, kreuz und quer, ohne zu wissen, was er tat. Er sah weder die Straßen, die er durchschritt, noch die Menschenströme, durch die er sich seinen Weg bahnte. Wo er gewesen war, er wusste es nicht. Einmal hatte die Themse vor ihm gelegen, und er hatte wohl eine Stunde lang an das Geländer einer Brücke gelehnt gestanden, starr und verständnislos niederblickend auf die schwarze Flut des Stromes. Mehrere Male hatte er die Hauptadern des Verkehrs gekreuzt und sich dann jedes Mal instinktiv stillere und abgelegenere Straßen gesucht, wo nichts den jagenden Gedanken seines überreizten Gehirnes in die Zügel fiel. Er hatte den ganzen Tag nichts gegessen als ein Stück Brot, das er sich, fast ohne es zu wissen, beim Vorübergehen in einem Bäckerladen gekauft, und nichts getrunken. Nicht einmal, was er gedacht hatte, hätte er zu sagen vermocht. Und doch hatte sich Gedanke an Gedanke in seinem Gehirn geschlossen, in rasend schneller Aufeinanderfolge, die sich ununterbrochen zu einer einzigen Kette gereiht hatten, deren zahllose Glieder sämtlich ein und dasselbe Zeichen trugen. Chicago. So oft er aufgesehen und sein Blick die gleichgültigen Gesichter der Menschen getroffen hatte, war eine unbezähmbare Wut in ihm emporgequollen, ihnen an die Gurgel zu springen, um sie aufzurütteln aus ihrer Ruhe mit brutaler Gewalt. Nur wenn er, den Kopf gesenkt, dahingeschritten war, hatte nichts an ihm von dem Sturme gesprochen, der sein Inneres bis auf die tiefsten Gründe aufwühlte und Wogen ohnmächtiger Empörung in ihm emportrieb. Erst als die Schatten des Abends sanken, war er erwacht. Wie aus einer dumpfen Betäubung, wie aus einem Opiumrausche. Nur, dass seine Träume nicht süß und bestrickend, sondern folternd und herb gewesen waren, wie der eiserne Druck einer Faust. Da erst hatte er sich umgesehen, denn er hatte keine Ahnung, wo er war. Er war im Edgware Road, im Norden vom Hyde Park, noch weit genug vom Club, noch eine halbe Stunde und länger, aber er hätte sich ja auch in den äußersten Vorstädten von Highgate oder Brixton finden können, stundenweit von Tottenham entfernt und unfähig, den Club heute Abend noch zu erreichen. Noch halb betäubt von dem Schlage dieses entsetzlichen Tages, aber noch nichts von der tödlichen Ermattung verspürend, die seinen Körper ergriffen haben musste nach dieser rasenden Wanderung, machte er sich mit schmerzenden Füßen, schweißbedeckt am ganzen Körper und zitternd vor Frost in der kalten Abendluft auf den Weg. Er wusste jetzt genau, welchen Weg er nahm, und er achtete darauf, den kürzesten zu finden. Zwei Gefühle hatten in diesen letzten beiden Tagen unablässig in ihm gekämpft. Das eine war das der tiefsten Niedergeschlagenheit. Der Mord in Chicago war vollzogen, ohne dass von den Genossen der Versuch gemacht worden war, die Vollstreckung zu hindern. Oder, wenn sie nicht zu hindern, so doch zu unterbrechen. Zwar hatte er daran nie mit voller Hoffnung zu glauben gewagt, denn er wusste nur zu gut, wie selten die Worte mit den Taten übereinstimmen, aber dennoch war dieser ungetrübte Sieg der Gewalt ein furchtbarer Schlag für ihn. Das andere Gefühl war ein Gefühl der Beruhigung, wenn er daran dachte, wie unerschöpflich die Quelle der Propaganda fließen würde, welche diesem Märtyrertode entsprang. Chicago war das Golgatha der Arbeiter geworden. Ewig wie hier das Kreuz, würden dort die Galgen ragen. Mit dem Instinkt aber, den eine fast 20-jährige Anteilnahme an der sozialen Bewegung ihm verliehen, ahnte er auch, dass die Frage des Anarchismus nun in ein anderes Licht gerückt war, indem sie für jeden Betrachtenden von allen Seiten erkennbar nun stehen würde, in das Licht des Tages. Vieles, was bisher, bedeckt mit den Schleiern einer geheimnisreichen und für die meisten unerreichbaren Zurückgezogenheit, zweifelhaft geblieben war, musste sich jetzt entscheiden. Ein wenigstens zeitweiliger Stillstand der Propaganda war ganz unvermeidlich. Die verlorene Spanne würde sich wieder einholen lassen, zweifellos. Aber über der Pforte der nächsten Jahre stand für ihn und seine Genossen Entmutigung, Lethargie, Unlust. Dies alles, aber auch noch manches andere, bedrückte ihn mit dumpfer Schwere. Zunächst die Stellung Orbens. Er verstand seinen Freund nicht mehr. Seine Beweggründe, seine Ziele waren ihm unerfasslich geworden. Dass er eins mit ihm noch war in den Mitteln, wie er glaubte, hielt sie noch zusammen. Wie aber sollten sie sich ferner noch verstehen, nachdem jener gerade das, was er, der Kommunist, als ersten und letzten Grund alles Elends und aller Unvollkommenheit betrachtete, das Privateigentum in Schutz nahm? An der lauteren Ehrlichkeit Orbens konnte kein Zweifel aufkommen. Er wäre lächerlich gewesen. Orben wollte die Freiheit. Er wollte auch die Freiheit der Arbeit. Er liebte die Arbeiter. Er hatte 1000 Beweise davon gegeben. Ihre Interessen waren die seinen. Eine solche Liebe starb nie. Trupp wusste das. Aber trotz alledem, er verstand ihn nicht. Er würde ihn nie verstehen. Nie würde er in dem Privateigentum etwas anderes erblicken können als die Hochburg der Gegner. Und auf deren Zinnen stand Orben, sein Freund, der Genosse so langer Jahre. Er konnte den Gedanken nicht fassen. Dazu kamen die persönlichen Zwistigkeiten und Missverständnisse im eigenen Lager, in der Gruppe, zu welcher er gehörte. Nie hörten sie auf. Immer waren sie gewesen, solange er denken konnte, und nie hatten sie etwas von der Widerwärtigkeit für ihn verloren, mit der sie die besten seiner Kräfte gelähmt hatten, seit er in London war. Die Genossen waren ihm zu schlaff, zu untätig, zu unentschlossen. Er hatte in den letzten Jahren seine Ansprüche an sich und andere maßlos gesteigert. Nun enttäuschte ihn alles, nun wurde keine seiner Erwartungen mehr befriedigt. Alles blieb hinter ihnen zurück. Er selbst hatte keinen anderen Gedanken mehr als den an die Sache. Dieser Gedanke nahm sein ganzes Denken und Handeln gefangen. Er verfolgte ihn während der mühsamen Arbeit seiner Tage mit der zähen Unablässigkeit, mit welcher sonst nur die Liebe das Wesen des Menschen beherrscht. Er hielt ihn wach bis in die Nacht und verscheuchte die Müdigkeit über den zahlreichen Arbeiten der Propaganda, mit denen man seine Schultern belud. Er drückte ihm die Feder in die des Schreibens so wenig geübte Hand, wenn die Spalten des Blattes Lücken aufwiesen, und entzog seinem durstenden Munde das Glas, um das Geld dafür auf den großen Altar zu legen, der beladen war mit Opfern der Arbeit. Dieser Gedanke an die Sache war es, der aus ihm die in ihrer Art bedeutende Persönlichkeit gemacht hatte. Er hatte seine Fähigkeiten verzehnfacht, seine Kraft in die Form der Beständigkeit und Unerschütterlichkeit gegossen, seinem Leben Ziel und Richtung gegeben. Er beherrschte ihn, und er war sein Sklave, wenn auch ein Sklave, der keine seiner Fesseln je fühlt, weil er glaubt, frei zu sein. Er hatte seinem Körper den Zaum dieses Gedankens auferlegt, und er hatte es dahin gebracht, dass er ihm gehorchte, wie ein Ross seinem Reiter. Es durfte keine Ermüdung und keinen Hunger kennen, wenn dieser es nicht wollte. Nicht, weil er selbst für sich frei sein, sondern weil er durch nichts in dem Dienst seiner Sache gehindert sein wollte, war er unverheiratet geblieben, oder vielmehr hatte er sich nie auf längere Zeit mit einem Weibe verbunden. Er war ein vorzüglicher Mensch, fast in jeder Beziehung. Er hatte keine Fehler der Kleinheit. Die Größe der Sache erstickte sie. Von nicht gewöhnlicher, wenn auch einseitiger und wenig durchgebildeter Intelligenz, von unerschütterlicher Gesundheit, ohne Nerven und mit Muskeln von Stahl, mit einem eisernen Willen und einem Zug schlichter Größe, so stand er da, an der Spitze des Volkes, gleichsam als sein bester und würdigster Repräsentant, hoch aufgerichtet mit dem Stolze des Proletariers, der im erkannten Bewusstsein seiner Kraft, im Bewusstsein dessen, dass er alles ist, von einer bereits im Sinken begriffenen Klasse die Welt fordert, und sie fordert mit dem Ungestüm eines Kindes, der Wut eines Empörers, der Sicherheit eines Feldherrn, welcher seine Truppen kennt und weiß, dass sie unbesiegbar sind. Und der sie fordert, ohne zu ahnen, was er verlangt. Die Geschichte braucht solche Menschen, um sie zu verbrauchen. Sie sind es, mit denen sie ihre äußerlichen Schlachten schlägt, indem sie diese Menschen an die Spitze der Massen stellt, deren Stärke entscheidet. Die Freiheit sieht in ihnen nur Hemmnisse, denn sie kämpft nur in den Einzelnen, welche nichts repräsentieren als sich selbst. Trupp war ein vorzüglicher Mensch, aber er war oft auf beiden Augen blind. Er war ein Fanatiker. Er war zudem der Fanatiker einer Fantasie, denn eine Fantasie ist der Kommunismus, welche die Gewalt zu Hilfe rufen musste, um trostlose Wirklichkeit zu werden. Trupp schritt dahin, und seine wachen Gedanken schnitten tiefer noch, und schmerzlicher empfand er sie als die Narkose der Betäubung, unter der er den Tag über gelegen hatte. Er näherte sich seinem Club. Die Revolutionäre des Sozialismus haben sich verstreut über die ganze Welt. Sie haben den fernsten Erdteil bereits erreicht und pochen mit ihren Fäusten an die entlegensten Pforten. Sie glauben, die Morgengänger des neuen Tages zu sein, welcher der Menschheit kommt. Überall schließen sie sich zusammen, hier nennen sie sich Partei und erstreben auf den Wegen des allgemeinen Wahlrechts und streng gefügter Organisationen unter erwählter Führung Einzelner die politische Macht, um einst in ihrem Besitz die soziale Frage von oben herab lösen zu können, vermittels Gewalt, und dort nennen sie sich Gruppe und lehren den gewaltsamen Umsturz der äußeren Verhältnisse als einzige Rettung aus der unerträglichen Not, die immer ihren Höhepunkt erreicht zu haben scheint und dennoch immer größer wird, der Wolke gleichend, die näher und näher kommt, die wir gestern noch kaum bemerkten, die heute schon mit ihrem drohenden Schatten über uns steht und die sich morgen entladen wird. Sicherlich morgen. Nur ihre Stunde, ihren Ort und die Größe ihrer Kraft kennen wir noch nicht. Überallhin verstreuen sie ihre Flugblätter, ihre Broschüren. Überall gründen sie ihre Zeitungen. Die meisten dieser Gründungen vergehen allerdings so schnell wieder, wie sie entstanden sind. Sie sterben an Erschöpfung, sie werden unterdrückt, aber ihre Zahl ist doch so groß, dass sie nicht mehr festzustellen ist. Es sind Samenkörner auf unfruchtbaren Acker und unter das Unkraut gefallen. Nur einzelne schlagen Boden, gehen auf, tragen Früchte für wenige Sommer. aber die Hand, welche sie säte, wird nicht leer. Mut, Ausdauer und Hoffnung füllen sie immer wieder. Über alle großen Städte der Welt haben sich die Revolutionäre des Sozialismus hin verteilt. Aber in keiner der ganzen Erde ist ihr Schwarm so bunt wie in London. Nirgends drängt er sich so zusammen, nirgends weicht er so auseinander. Nirgends bekämpft er sich bitterer untereinander, und nirgends steht er mit größerer Bitterkeit dem gemeinsamen Feinde gegenüber wie hier. Nirgends redet er so verschiedene Sprachen wie hier, und nirgends spricht er in verschiedeneren Lauten verschiedenere Ansichten aus. Er weist alle Typen auf, und er zeigt sie sämtlich, sowohl in ihren ausgeprägtesten und interessantesten, wie auch in ihren verwaschensten und banalsten Formen. Für den Neuling ist er ein Chaos. Aber das Chaos wird ihm bald zum besten Lernfelde, auf welchem er bald sich heimisch fühlt. Das Flüchtlingsleben von London hat eine große Geschichte. Als der englische Sozialismus, dessen langsames Wachstum noch heute nicht zur Reife gediehen ist, noch in den Windeln lag, kamen die Flüchtlinge der 40er Jahre nach London und begründeten in dem kommunistischen Arbeiterbildungsverein, auf Anregen von Männern wie Marx und anderen, den ersten Flüchtlingsbund der deutschen Arbeiter in London, der einst die Mutter so verschieden gearteter Kinder werden sollte, dass sich diese untereinander nicht mehr als Geschwister anerkennen wollten. Die Russen kamen, mit Herzen an ihrer Spitze, der von hier aus seinen Kolokol läutete, und Bakunin kam hierher aus seiner sibirischen Verbannung. Freiligrath kam mit herrlichen Liedern auf bebenden Lippen, und Kinkel kam für kurze Zeit aus dem Gefängnis von Spandau und Ruge mit den zerschlagenen Trümmern seiner Jahrbücher. Hier lebte Mazzini, der große Patriot, der republikanische Verschwörer. Hier endlich die Franzosen, Louis Blanc, Ledru Rolland und die Genossen ihres Schicksals. Alle fanden sie Ruhe und Frieden hier, die friedlose Ruhe des Exils und das dürftige Brot des Verbannten. Dann hören die großen Namen auf. Eine Pause tritt ein. Als die 80er Jahre nahen und die Lehre des freien Kommunismus, der den Namen Anarchismus sich beilegt, mit der Person eines ihrer ersten und tätigsten Vertreter nach London kommt und derselbe dort in der Freiheit ihr erstes Organ gründet, hat sich der kommunistische Arbeiterbildungsverein bereits in drei Sektionen geteilt, die sich bald gänzlich in bitteren Kämpfen untereinander trennen. Hier die Sozialdemokraten, die Blauen, dort die Anarchisten, die Roten. Einige Jahre später wird der Erscheinungsort der neuen Zeitung nach New York verlegt. London aber, wo seit 1878, dem Jahre der Annahme des Sozialistengesetzes in Deutschland, die Bewegung in ein ganz neues Fahrwasser getreten ist, wird abermals das Hauptquartier aller deutschen Flüchtlinge, wenn auch in anderer Weise als vor 30 Jahren. Ihre Physiognomien, ihre Bestrebungen, ihre Zwecke wie ihre Ziele, sie haben sich total verändert. Alles ist in Gärung geraten. Alle stehen gegeneinander. Alle, die kommen, ermüdet von den erlittenen Strapazen, erbittert durch die maßlosen Verfolgungen, gereizt zu jeder möglichen Tätigkeit, werden hineingezogen, denn in dieser Bucht des Exils branden die Wogen weit wilder noch als auf dem verlassenen Meere. Es scheint zeitweilig, als ob die Flüchtlinge den fernen Feind vergessen hätten, so erbittert bekämpften sie sich untereinander. Von den Sektionen des Muttervereins lösen sich schroff einzelne Gruppen ab, die selbst den alten Namen nicht mehr behalten. Einzelne Personen, von Unruhe und Ehrgeiz aufgestachelt, suchen den Zwiespalt zu benutzen, um die zerrissenen Fäden in der eigenen Hand wieder zu knüpfen und zu behalten. Die Kämpfe für und gegen dieselben werden bis zur Erschöpfung Wochen und Monate hindurchgeführt, bis sie im Sande verlaufen und keine Spuren zurücklassen, als Entfremdung, einen Stoß Flugblätter mit Verdächtigungen gegeneinander und eine zwecklose Broschüre. 1887, im Jahre des Mordes von Chicago, waren die vier deutschen Arbeiterclubs Londons nur noch durch das dünne und bereits brüchige Band der Affiliation miteinander verbunden. Nur einzelne der Mitglieder besuchten sich und verkehrten miteinander. Als Körperschaften trafen sie nur zusammen, wenn es galt, mit den englischen Sozialisten vereint eine Demonstration zu veranstalten, ein Meeting möglichst imposant in Szene zu setzen oder die Tage des März zu feiern. Trupp fand seinen Club an diesem Abend stark besucht. Gewöhnlich waren seine Räume nur an den Sonntagnachmittagen und Abenden geöffnet, wenn die Mitglieder nicht nur, sondern auch ihre Frauen und Kinder und die eingeführten Gäste kamen, um den regelmäßigen musikalischen und theatralischen Aufführungen beizuwohnen. Diese Aufführungen, zu welchem gegen Sixpence Entree jedermann Zutritt hatte, wurden veranstaltet, um den Propagandakassen, dem Zeitungs- und Broschürenfonds, den zahllosen Gelegenheiten, die unaufhörlich pekuniäre Unterstützung erheischten, neue Quellen zu eröffnen und um bei Tanz und leichter Unterhaltung in die oft nichts von den erregten Kämpfen der Diskussionsabende und der geschlossenen Versammlungen hineintönte, die Sorgen der vergangenen Woche zu vergessen und die Gedanken an die kommende zu bannen. Kaum vermochte sich Trupp durch den engen Gang zu drängen, der von der Tür her zu der schmalen, in den tiefer als die Straße liegenden Saal hinuntersteigenden Treppe führte. Der links vor der Treppe liegende Barraum war überfüllt. Die meisten standen vor dem Schenktisch, allein oder in Gruppen, das Glas in der Hand, während nur die kleinere Anzahl an den wenigen Tischen Platz gefunden hatte. Aber für Trupp fand sich doch noch ein Eckplatz auf einer der Bänke. Man rückte noch enger zusammen, und hastig ergriff er das nächste der ihm dargereichten Gläser, es mit einem Zuge leerend. Die Stimmung unter den Anwesenden war sehr verschieden. Während einige Gruppen von den lauten Auseinandersetzungen über irgendeine Frage bewegt wurden, saßen andere fast stumm. An dem Tisch, wo Trupp noch Platz gefunden hatte, herrschte drückendes Schweigen. An seinem anderen Ende saß ein junger Mann. Er las aus einer Zeitung vor, aber seine Stimme war undeutlich und Tränen stürzten aus seinen Augen, als er die Einzelheiten der Hinrichtung mitteilte. Man umstellte ihn von allen Seiten. Auf allen Mienen lag ein drohender Ernst. Aber nur unterdrückte Worte entflohen den zusammengepressten Lippen und nur die Blicke gaben Zeugnis von dem, was die meisten dachten. Plötzlich erkannte Trupp in einer Gruppe von Genossen, die an dem Ausschank standen, von dem aus der Wirt und seine Frau unermüdlich die Wünsche der Gäste zu befriedigen suchten, Orben. Sie hatten sich seit 8 Tagen, seit ihrem gemeinsamen East-End-Ausflug, nicht mehr gesehen. Weshalb Orben heute Abend gekommen war? Es war mehr ein Zufall als vorbedachte Absicht gewesen, der ihn in die Nähe von Tottenham Court Road geführt und ihm den Gedanken eingab, auf eine Stunde den Club zu besuchen. Der Tag war ihm in Arbeit schneller, als er zu hoffen gewagt, vergangen. Auf die Stürme der Morgenstunden war die Stille der Überwindung gefolgt. Wer ihn an diesem Abend sah, fand ihn unverändert kühl und beherrscht wie immer. Er war gleich bei seinem Eintritt vom Bekannten begrüßt worden. Man hatte ihm die neuen Räumlichkeiten des Hauses gezeigt, die oberen Zimmer, wo ein Billard stand und die kleinen Beratungen in geschlossenem Kreise abgehalten wurden, und den großen, im Erdgeschoss liegenden Versammlungssaal, der sehr geräumig war und mit seinen hellen, sauberen Wänden einen freundlichen Anblick bot. In früheren Jahren hatten die Clubmitglieder nur das düstere und unsaubere Hinterzimmer einer örtlichen Wirtschaft zu ihrer Verfügung gehabt, wo sie nicht mehr bleiben mochten, besonders nachdem es ihnen durch die Streitigkeiten, die es Wochen und Monate lang durchhalten, verleidet war. Und mit der immer bereiten Opferwilligkeit hatten sie sich nun dieses Haus gemietet, wo sie sich wohlfühlten. Im Barraum, der zu eng war für die sich dorthin immer zuerst drängenden, war Orben schnell in ein Gespräch geraten. Man hatte von der letzten Diskussion gehört, die bei ihm stattgefunden, und viele Einwände gegen seine Theorien bereit. Wie, er wollte das Privateigentum bestehen lassen und den Staat abschaffen? Aber der Staat sei ja gerade zum Schutze des Privateigentums da. Und einer der Anwesenden fragte auf Englisch, »Solange das Privateigentum besteht, wird es des Schutzes bedürfen. Folglich kann der Staat nur fallen, wenn auch jenes fällt. Was haben Sie darauf zu entgegnen?« »Es ist möglich, dass das Privateigentum des Schutzes bedarf. Ich werde mir diesen Schutz kaufen, und ich werde mich mit anderen zum Schutz unseres Eigentums verbinden, um es zu verteidigen, falls immer dies nötig sein sollte. Aber ich behaupte, dass 99% aller sogenannten Eigentumsverbrechen von denen begangen werden, welche von den heutigen Zuständen zur Verzweiflung getrieben, ihre Arbeit gar nicht oder nur tief unter der Grenze ihres Preises, angenommen, dass die Kosten die wahre Grenze des Preises bilden, verwerten können. Ich behaupte daher, dass diese sogenannten Verbrechen eine Seltenheit werden müssen, von der Stunde an, in der jeder sich den vollen Ertrag seiner Arbeit zu sichern imstande ist, das heißt von der Stunde an, in der die staatliche Einmischung aufhört. Ferner behaupte ich, dass dieser Selbstschutz eine viel wirksamere Waffe sein wird, als derjenige es ist, welchen uns der Staat aufdrängt, ohne uns zu fragen, ob wir ihn verlangen. Ein Beispiel: Ich wäre nicht fähig, einen Menschen zu töten, sei es im Kriege, im Duell oder auf irgendeine andere gesetzlich erlaubte Art und Weise. Aber ich würde nicht einen Augenblick zaudern, dem Einbrecher, welcher mit der Absicht, mich zu berauben und zu ermorden, in mein Haus dringt, eine Kugel durch den Kopf zu jagen. Und ich glaube, dass sich dieser Einbrecher dreimal besinnen würde, den Einbruch zu wagen, wenn er sicher wäre, so empfangen zu werden, als wenn er, wie heute, weiß, dass mir blödsinnige Gesetze die Verteidigung meines Lebens und meines Eigentums erschweren und ihm im schlimmsten Falle nur die und die Strafe erwächst. Ich habe dieses Beispiel zugleich für diejenigen gewählt, welche noch immer nicht ein defensives von einem aggressiven Verhalten zu unterscheiden vermögen, also auch nicht ein freiwillig eingegangenes und jederzeit wieder lösliches Bündnis zu gegenseitiger Stärkung in bestimmten Fällen, zum Beispiel eine Lebensversicherung und so weiter, von einem Staatswesen, welches dem Einzelnen einmal die Wahl des Eintritts nicht freistellt und ihm ferner den Austritt nur unter der Bedingung ermöglicht, dass er das Land seiner Heimat verlässt. Orben schwieg, aber die, welche ihm zugehört hatten, knüpften lebhafte Auseinandersetzungen an jeden dieser Sätze. Man suchte ihn in diese zu verwickeln, doch Orben war heute nicht aufgelegt, viel zu sprechen, und er lehnte es ab. Er stieg die Treppe hinunter, die in den Versammlungssaal führte. Der hatte sich nun fast gefüllt, und viele verlangten ungeduldig, man solle beginnen. Orben blieb unweit der Treppe stehen, am Eingang des Saales, dessen an der Wand sich hinziehende Bänke nun fast bis auf den letzten Platz besetzt waren. Da seine Mitte frei blieb, bildeten die Versammelten einen ovalen Kreis, in dem jeder Einzelne von allen erkennbar war. So blieben denn auch die meisten auf ihren Plätzen sitzen, wenn sie sprachen. An diesem Abend waren wenig Frauen anwesend. Die Männer waren meist jugendlich, in den 20er und 30er Jahren. Die Versammlung unterschied sich in nichts von ähnlichen Zusammenkünften der Arbeiter, es wäre denn die verhältnismäßig große Anzahl von kühnen und energischen Köpfen gewesen, die das Gepräge einer ungewöhnlichen Intelligenz und hervorragenden Willenskraft trugen. Indessen waren das auch hier wie überall immer nur die Einzelnen, welche sich so abhoben, dass man sie sofort erkannte als die Bahnbrecher einer neuen Richtung, der axttragenden Pioniere und die Rufer einer neuen und besseren Zeit. Man sprach über Chicago, viele sprachen. Sofort, wenn der eine geendet, begann ein anderer, und noch manche Hand streckte sich in die Höhe zum Zeichen, dass die Liste der Redner noch nicht zu schließen sei. Man sprach meist kurz, aber heftig. Schon tauchten Pläne auf, in welcher Weise die Propaganda des Todes der Märtyrer einzuleiten sei. Einig war man darin, dass etwas Außergewöhnliches geschehen müsse. Dann kam die Debatte über die Frage einer von den Clubs gemeinsam zu gründenden und zu leitenden Schule für die Kinder aller Mitglieder, welche diese Kinder nicht von dem Kirchen- und Staatsglauben der heutigen öffentlichen Schulanstalten vergiftet wissen wollten. Die lauten Stimmen störten plötzlich Orban. Sie passten nicht zu dem Zustande, in dem er war. Über Chicago heute Abend in einer Versammlung von solcher Größe. Er fühlte, das war nicht richtig. Und die Schulfrage, er konnte da doch nicht helfen. Seine Arbeit war eine andere. Daher zog er sich in den stilleren Hintergrund des Saales zurück, wo einige Genossen saßen, die sich hierhin mit ihrem Glase und ihren Zeitungen zurückgezogen hatten. Der eine las, der andere führte ein halblautes Gespräch mit einem Dritten, und der Vierte war eingeschlafen, überwältigt von der Müdigkeit der Arbeitstage. Ein junger, blonder Mann mit freundlichem Gesichtsausdruck hielt ein Kind auf seinen Knien. Die Mutter war nicht lange nach der Geburt gestorben, und dem Vater, der es nicht allein zu Hause lassen konnte, blieb nichts anderes übrig, als es mit in den Club zu bringen, wo es aufwuchs, gepflegt und gehätschelt von rauen Händen, aber bewacht von guten und treuen Augen und gehegt mit jener zarten Gesinnung der Liebe, welche nur in jenen Herzen wohnt, die nicht nur zu lieben, sondern auch zu hassen verstehen. Der junge Mann hatte sich des Kindes besonders angenommen, und es hing mit seinen mageren kleinen Armen oft stundenlang an seinem Halse, während sich der Vater an einer Diskussion beteiligte, und nichts war schöner als die Sorgfalt und Güte, mit der er und die anderen ihm die Mutter zu ersetzen suchten. Orban lächelte, als er dieses Bild wieder sah. Er setzte sich hinzu und scherzte mit dem Kinde, das keine Spur von Ermüdung verriet. Dann aber wurde er wieder überwältigt von seinen eigenen schweren und ernsten Gedanken, denn er hatte an demselben Tische ein Gesicht gesehen, das er nur zu gut kannte. Es war ein Genosse, der unter dem Druck beständiger Verfolgungen wahnsinnig geworden war. Erst überreizt, dann von Schwermut befallen, war sein Wahnsinn hier in London, wohin er sich zuletzt geflüchtet, hier, wo er sich in voller Sicherheit befand, zum Durchbruch gekommen. Er verbrachte die meiste Zeit in dem Club, wo er gewöhnlich in einer Ecke saß, keinen Menschen störte und von allen, die ihn sahen, mit freundlicher Teilnahme behandelt wurde. Helfen konnte ihm keiner mehr, aber man wollte ihn wenigstens vor dem Irrenhause bewahren. Orban redete ihn absichtlich nicht an. Er hätte ihn nur gequält. Denn der Unglückliche war am glücklichsten, wenn man ihn allein in seinem Winkel sitzen ließ, wo er stundenlang mit murmelnden Lippen vor sich hinstarren und mit hastigen Fingern unverständliche Figuren auf die Tischplatte zeichnen konnte. In Orban erweckte er stets die Erinnerung an einen anderen Genossen, den der Wahnsinn von einer anderen Seite erreicht hatte. Es war einer seiner jungen Pariser Freunde gewesen. Feurig, begeistert, hingebend lebte derselbe nur für die Sache. Er hätte sein Leben für sie lassen mögen. Er dürstete danach, seine Liebe auch zu beweisen, und er fand keinen anderen Weg als den einer Tat. Leidenschaftliche Reden und anfeuernde Verheißungen hatten ihn beeinflusst, aber seine Natur, die vor Blutvergießen und Gewalt zurückschauderte, widerstrebte. Und in dem langen Kampfe zwischen dem, was ihm als heiligste Pflicht erschien, und dieser Natur, die deren Erfüllung zur Unmöglichkeit machte, war sein Geist erlegen. Ende von Teil 17. Teil 18 von Die Anarchisten von John Henry Mackay. Gelesen von Ragnar. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Während Orben in dem Banne dieser Erinnerung stand, hörte er Trupps laute, klare Stimme, wie sie den ganzen Raum bis in seine Ecken durchdrang. Nicht nur mit den Ansichten der Ermordeten von Chicago, sondern auch mit dem Bombenwurf des 4. Mai, dieser glorreichen Tat eines Helden, haben wir uns solidarisch zu erklären. Und vernahm den Jubel, welcher diesen Worten von allen Seiten folgte. Es überlief ihn kalt. Er hätte aufstehen und seine Hände beschwörend den Toren entgegenhalten mögen, welche sich in den Abgrund zu stürzen bereit waren, der sich vor ihnen aufgetan. Aber seine Vernunft zeigte ihm auch sofort das völlig Zwecklose dieses Vorhabens. Statt die Leidenschaften zu dämpfen, würde sein Wort sie an diesem Abend nur höher noch angefacht haben. Er stützte den Kopf in die Hand. Wenn möglich, wollte er noch heute Abend mit Trupp ein entscheidendes Wort reden. Er fühlte, dass hier nichts mehr für ihn zu tun war. Er glaubte überhaupt nur noch an Selbsthilfe. Sie würden ihren Weg weitergehen und ihre Erfahrungen machen müssen, vor denen er sie nicht und keiner bewahren konnte. Und er stellte sich wieder die Frage, die ihm oft in den letzten Jahren gekommen war. »Hast du überhaupt das Recht zu helfen, zu beeinflussen, zu rächen? Gab es einen anderen Weg als den der Erfahrung?« Und musste nicht jede Erfahrung ihre Zeit haben, um gemacht zu werden? War es richtig, ihr vorzugreifen? Orban hatte daher, seit er in London war, sich nur noch selten an Diskussionen beteiligt. Mit Vergnügen aber erinnerte er sich immer eines Abends, als er in dem engen Barraum über ihm in einer Gesellschaft von 4 oder 5 anderen die Frage der Unentgeltlichkeit des gegenseitigen Kredits diskutiert hatte. Jeder hatte sich, nicht mit langen Auseinandersetzungen, sondern mit kurzen, knappen Fragen und Einwürfen an dieser Unterhaltung beteiligt, war zu Wort gekommen und imstande gewesen, seine Gedanken zu formulieren und auszusprechen, wie er es wollte, so daß jeder, als sie auseinandergingen, lebhaft angeregt und begeistert von dieser fruchtbaren Art und Weise des Gedankenaustausches die Fortsetzung dieses Abends verlangt hatte. Aber als man wieder beisammen war, diesmal nicht ausnahmsweise mehr in kleinem Kreise, sondern in der gewohnten größeren Anzahl, war alles wieder in die früheren Geleise gelenkt. Ein einzelner Redner stand auf, redete 2 Stunden. Gemäß dem Prinzip der persönlichen Freiheit hatte jeder das Recht zu reden, so lange wie er wollte, und keiner das Recht, ihn zu unterbrechen, schweifte ab, geriet bald auf ganz andere Gebiete, ermüdete die einen und langweilte die anderen, so daß Orban die Sache aufgegeben und sich missmutig entfernt hatte. Das war der letzte Versuch dieser Art gewesen, den er unternommen. Er hatte nicht nur Sympathie, sondern auch Bewunderung für diese Männer, welche sich nach der harten Arbeit ihrer Tage mit den ernstesten Fragen in hingehendster Weise beschäftigten, während sie sahen, wie die anderen sich bei blödem Kartenspiel oder seichtem Geschwätz erholten. Er achtete sie von Grund aus. Umso tiefer aber beklagte er die haltlose Unklarheit ihrer Bestrebungen, welche kein einziges Ziel erreichen, immer verzweifelter werden und nach tausendfachen Opfern enden würden, wie alle ähnlichen, im Blut und Niederlagen. Denn sie kämpften in Wirklichkeit nicht um die Verbesserung ihrer eigenen Lage. Sie kämpften um Ideale, die unerreichbar waren, da sie in der Luft schwebten. Mehr noch, sie hatten nur Verachtung und Spott für alle praktischen Bestrebungen ihrer Klasse, sich selbst zu helfen, welche ihren großen Zielen der Befreiung der Menschheit und so weiter gegenüber nüchtern und kleinlich erschienen. Die Verwirrung in ihren Köpfen schien Orban fast unheilbar, seit er sie erkannte. Er hatte öfters Versuche gemacht zu sehen, wie weit sie ging, und Resultate gefunden, die ihn erst entsetzten, dann entmutigten. So stellte er einmal eine Anzahl seiner Bekannten, einem wie den anderen, die erste und einfachste aller Fragen. »Wem gehört der Ertrag deiner Arbeit?« fragte er der Reihe nach. Zunächst einige eingefleischte Sozialdemokraten strengster Observanz, mehrere Kommunisten, und zwar sowohl solche, welche die Zwangsgesellschaft des Kommunismus in Schutz nahmen, als auch solche, welche in der Autonomie des Individuums das letzte Ziel sahen und sich für Anarchisten hielten, endlich mehrere englische Sozialisten. Wären sie alle konsequente Denker ihrer Weltanschauung des Sozialismus gewesen, so hätten sie sämtlich ohne Ausnahme antworten müssen: »Meine Arbeit gehört den anderen, dem Staat, der Gesellschaft, der Menschheit. Ich habe kein Recht auf sie.« So aber erlebte es Orban, dass ein Sozialdemokrat ohne Besinnen entgegnete, seine Arbeit gehöre ihm, und ein Autonomist, seine Arbeit gehöre der Gesellschaft, dass die, welche sich auf das Bitterste untereinander befehdeten, in dieser einen Frage, aus der sich alle anderen ergeben, übereinstimmten, und dass jene, welche auf ein und demselben strengen Boden standen, dieselbe in direkt entgegengesetzter Weise beantworteten. In der Tat, noch nichts war geklärt. Nicht klare Gedanken, sondern dumpfe Gefühle, die noch nicht die Schwere des Erwachens von sich geschüttelt hatten, hielten die meisten zusammen. Mit diesen Gefühlen schlägt man die Revolutionen, aber man ergründet mit ihnen keine Wahrheiten. Erst musste das kühle, frische Bad der Erfahrung den Erwachenden den Schlaf aus den Augen gespült haben, ehe sie an die Arbeit des neuen Tages zu gehen imstande waren. Es galt, geduldig zu sein und den Mut nicht zu verlieren. Orban dachte wieder an Trupp und verlangte, ihn zu sehen. Im Saale fand er ihn nicht mehr und stieg daher die Treppen wieder hinauf. Als er den Schenkraum wieder betrat, sah er den Gesuchten ganz allein im Gespräch mit einem Manne stehen, dessen Haltung und Kleidung sofort verriet, dass er kein Arbeiter war, aber gerne als solcher erscheinen wollte. Er stockte daher und fing in demselben Moment einen Blick seines Freundes auf, den er auf der Stelle verstand. Der Fremde, der einen Schluck aus dem vor ihm stehenden Glase genommen, konnte von diesem blitzschnellen, schweigenden Gedankenaustausch nichts bemerkt haben. Die meisten der Anwesenden hatten sich in den Saal hinunterbegeben. Nur an dem Tische saßen noch einige Genossen, lesend und kartenspielend. Orban setzte sich zu ihnen, und zwar so, dass er Trupp den Rücken zukehrte. Dann begann auch er in einer der herumliegenden Zeitungen scheinbar aufmerksam zu lesen. Er konnte von dem hinter ihm geführten Gespräch nur einzelne Worte vernehmen, besonders da Deutsch gesprochen wurde. Die beiden Redenden dämpften absichtlich ihre Stimmen. Aber er hatte noch keine 5 Minuten so gesessen, als er Trupps Hand auf seiner Schulter fühlte. »Du gehst wohl mit. Wir wollen noch ein Glas Bier trinken.« Er wandte sich sofort um und sah im Aufstehen noch, wie wenig der Fremde seine peinliche Überraschung über diese Aufforderung zu unterdrücken vermochte. Sie verließen alle drei zusammen den Club. Der Fremde verbarg seine Verlegenheit beim Durchschreiten der Tür hinter einer beflissenen Höflichkeit, mit der er Orben vorangehen ließ. Als sie auf der Straße standen, sagte Trupp laut zu Orben: »Ein ausgewiesener Genosse von Berlin, eine nette Gegend, nicht wahr?« Orben biss sich auf die Lippen. Bei solchen Gelegenheiten war sein Freund einzig. »Was sind Sie?« fragte er den Berliner in deutscher Sprache. »Ich bin Schuhmacher, aber ich finde hier keine Arbeit.« »So, Sie sind Schuhmacher. Womit reinigen Sie denn Ihre Hände, dass sie so weiß sind?« fragte Orben weiter. Nun wurde der andere ernstlich beunruhigt. Abwechselnd flog sein scheuer Blick vom einen zum anderen. Er ging zwischen ihnen. Er wollte stehen bleiben, aber Orben und Trupp gingen so unbekümmert weiter, dass er nur fragen konnte: »Sie glauben mir nicht?« Trupp brach in ein lautes Lachen aus, das so natürlich klang wie das eines Kindes. »Was, der Genosse macht ja nur Unsinn, wer wird ihn denn nicht glauben?« Und er wurde plötzlich sehr gesprächig, so daß keiner der andern zu Wort kommen konnte. Alles aber, was er erzählte, drehte sich um die Entlarvung von Spitzeln, Polizeiagenten und ähnlichem Gesindel. Er machte sich lustig über die Dummheit sowohl der Auftraggeber als auch der Beauftragten. Er sprach auch von den freiwilligen Spionen, die sich in die Clubs und die Versammlungen geschlichen hatten, so lange überall umherschnüffelten, bis sie herausgeworfen wurden, worauf sie schließlich die Zeitungen mit lügenhaften Berichten über die kaum gesehenen und gar nicht verstandenen Zustände gefüllt hätten. Trupps Absicht war nicht mehr zu verkennen, besonders da er sich um Orben, der, scheinbar in seine eigenen Gedanken versunken, dahinging, nicht kümmerte, sondern Schritt für Schritt dicht an der Seite des Fremden blieb, der ihm nicht entrinnen konnte und in dem jedes seiner Worte die Unruhe und Angst sichtlich steigerte. Sie hatten eine enge und völlig düstere Straße erreicht, die nur von einer einzigen Laterne erhellt wurde und ganz menschenleer war. Mehrere Häuser traten hier tief zurück und ließen eine weite Ecke frei, ehe sich die Gasse wieder verengte. Hier war Trupp an seinem Ziel, und er unterbrach sich plötzlich selbst. Der Spitzel sah, dass alles verloren war. »Wohin gehen wir?« stieß er mit Anstrengung hervor und blieb stehen. »Ich will nicht weiter.« Da hatte ihn bereits die Faust Trupps gepackt und wuchtig gegen die Wand gestoßen. »Du Schurke!« brach er los. »Jetzt hab ich dich!« Und zweimal fiel seine freie Hand auf die Wangen des Elenden nieder, einmal von rechts und einmal von links, und beide Male hörte Orben das klatschende Aufschlagen dieser eisernen Hand. Der Geschlagene war wie betäubt. Nur wie zur Abwehr hob er die Arme empor, sein Gesicht mit ihnen zu schützen. Aber Trupp herrschte ihn an. »Die Arme nieder!« Und willenlos wie ein Kind, das von seinem Lehrer gezüchtigt wird, ließ er sie wieder sinken. Noch einmal und noch einmal sauste Trupps Hand nieder, und mit jedem Schlag machte sich sein Zorn zugleich in Worten Luft. »Du Lump, du gemeiner Lump, hast uns verraten wollen, du Spion? Warte, du kommst nicht wieder!« Und wieder fiel seine Hand. »Helfen Sie mir, er erwürgt mich!« rang es sich keuchend von den Lippen des von Todesangst Ergriffenen. Aber Orben stand teilnahmslos, halb abgewandt, die Arme über der Brust verschränkt und rührte sich nicht. Und wie eine Puppe von Stroh schüttelte Trupp sein Opfer. »Ja, erwürgen sollte man euch, Hunde«, brach er wiederum los. »Das wäre das Beste, euch alle miteinander, euch Spitzel, euch Schufte!« Und indem er den halb zur Erde gesunkenen emporriß, schleifte er ihn immer mit der einen Hand, die sich in die Brust des andern unlöslich eingekrallt zu haben schien, näher in den Schein des Lichtes, das unruhig flackernd niederfiel und zeigte Orben das blasse, von Todesangst entstellte, unter dem Drucke dieser mörderisch eisernen Faust verzerrte, feige Gesicht. »Orben, sieh her, so sehen sie aus, diese Elenden, die das gemeinste aller Handwerke treiben!« Und er öffnete seine Faust, die wie ein Schraubstock auf der Brust seines Opfers lag, und dieses, kraftlos und von Schwindel ergriffen, taumelte zurück, fiel nieder, raffte sich wieder auf, murmelte einige unverständliche Worte und verschwand in dem Dunkel. Die beiden Freunde wandten keinen Blick mehr nach dem Gestürzten. Während sie schnell Oxford Street zuschritten, erzählte Trupp die Einzelheiten dieses neuen Falles. Von jetzt ab sprachen die Freunde Französisch. Eines Tages sei dieser Mann zu einem der Mitglieder gekommen, mit dem Empfehlungsbrief eines Berliner Genossen. Dieses Mitglied habe den Überbringer auch in den Club eingeführt und eine Anfrage in Berlin habe bestätigt, dass die Empfehlung in Ordnung sei. Dann aber habe sich herausgestellt, dass der eigentliche Empfänger desselben mit dem Überbringer nicht identisch sei, dass also dieser sie von jenem erhalten und sich unter fremdem Namen eingeführt haben musste. Daraufhin habe man einen der Genossen in unauffälliger Weise mit ihm zusammenwohnen lassen und eines Tages denn auch die ganze Korrespondenz des so auf Schritt und Tritt Beobachteten in die Hände bekommen, aus der sich ergeben habe, dass man es mit einem direkt im Solde der deutschen Polizei stehenden Spitzel zu tun hatte, der gegen ein monatliches Gehalt seinen Auftraggebern über alle Vorgänge in den anarchistischen Clubs Londons jede gewünschte Auskunft zu geben sich verpflichtete. Man habe einen Skandal im Club vermeiden wollen, um der englischen Polizei nicht die so gewünschte Gelegenheit zu geben, in den Club zu dringen. Er selbst, Trupp, habe die Züchtigung übernommen, von der Orban soeben Zeuge gewesen sei. Derartige Entlarvungen waren weder neu noch besonders selten. Meistens kamen die, welche sich diesem schmutzigsten und verächtlichsten aller Gewerbe widmeten, mit einer Tracht Prügel davon. Oft rochen sie Lunte und entzogen sich der Entdeckung rechtzeitig durch die Flucht. Das Misstrauen unter den Revolutionären war infolge der unablässigen Hetzereien, Verdächtigungen, Verfolgungen sehr groß geworden. Pläne von Wichtigkeit wurden nie in größerem Kreise mehr besprochen, blieben meist das Geheimnis ganz weniger Vertrauten, oft in der Brust eines einzigen verschlossen. Noch größer aber als gegen unbekannte Arbeiter war das Misstrauen gegen geistige Arbeiter geworden, infolge der trüben Erfahrungen, die man mit Zeitungsschreibern und Literaten gemacht hatte. Nichts war gerechtfertigter als die Vorsicht gegenüber diesen Leuten. Unter 10 waren sicher 9, die unter dem Vorgeben, die Lehren des Anarchismus studieren zu wollen, nur in die Geheimnisse der Propaganda einzudringen versuchten, um sodann ihren einsichts- und urteilslosen Lesern die haarsträubendsten Schauergeschichten über diese Banden von Mördern und Verbrechern auftischen zu können. Dass durch dieses Misstrauen manch einer aus den Reihen des geistigen Proletariats, welcher unter dem Druck der heutigen Zustände ebenso schwer, ja schwerer litt als der Handarbeiter und daher von demselben großen Hass gegen diese Zustände erfüllt war, verscheucht wurde, wenn er kam, seine geistigen Kräfte in den Dienst der vorgeschrittensten aller Parteien zu stellen, war eine Tatsache, die, wie Trupp sagte, nicht zu ändern war. Umso größer waren die Hoffnungen, welche Orban gerade auf diese zu setzen begann. Sie, durch keine Rücksicht gehemmt, im Besitz einer schweren, auf ihnen lastenden Bildung, würden sicher die ersten und vielleicht zunächst noch die einzigen sein, welche die Konsequenzen des Individualismus zu ziehen nicht nur bereit, sondern auch fähig waren. Trupp war in seinem Gespräch bei einem Punkte angekommen, der ihn stets sehr erregte. »Die Sozialdemokraten behaupten«, sagte er mit seinem bitteren Lachen, »alle Anarchisten seien Spitzel oder auch, wenn es ihnen gerade besser passt, es gebe überhaupt keine Anarchisten.« »Ah«, fuhr er empört fort, »es gibt nicht eine Gemeinheit, die von dieser Partei nicht gegen uns begangen worden wäre, vor allem von ihren ehrenwerten Führern, welche die Arbeiter an der Nase herumführen, dass es eine Schande ist. Erst haben sie uns verhöhnt und verlacht, dann haben sie uns verleumdet, vom Anfang an bis heute in uns die bittersten Feinde gesehen, alles aus dem einzigen Grunde, weil wir versuchten, dem Arbeiter die Augen über die Nutzlosigkeit seiner Opfer, des Stimmkastenschwindels, der ganzen Parteimeierei zu öffnen. Du machst dir keinen Begriff davon, Orben, wie korrupt die Partei in Deutschland ist. Die königstreuen Preußen sind nicht unselbstständiger und feiger ihrem Herrn und Meister als die deutschen Arbeiter, die zur Partei gehören, ihren Führern gegenüber. Wie soll das enden?« »Nun«, meinte Orben ruhig, »zwischen den Arbeitern als Klasse und den Sozialdemokraten als Partei ist ein gewaltiger Unterschied. Es ist nicht denkbar, dass die einen einmal in die anderen völlig aufgehen. Daher brauchen wir uns auch vor der Zukunft nicht so sehr zu fürchten. Ich glaube sogar, dass die wichtigsten Schritte zur Befreiung der Arbeit gar nicht von den sozialistischen Parteien ausgehen werden, sondern von den hier und da zur allmählichen Erkenntnis ihrer wahren Interessen gelangenden Arbeitern selbst. Sie werden die Partei einfach beiseite schieben. Aber von euch werden sie erst recht nichts wissen wollen. Das müsst ihr euch klar machen. Denn erstens können sie euch höchstens mit dem Herzen, nicht aber mit dem Verstande verstehen. Und zur wirklichen Verbesserung ihrer Lage haben sie gar nichts anderes nötig als ihren Verstand, der ihnen den rechten Weg allein zeigen kann. Ich meine den des Egoismus. Und zweitens habt ihr durch widersinnige Vermengung aller Lebensanschauungen, weit mehr aber noch durch eure Taktik, die Vorurteile der Dummheit derart herausgefordert und ihnen scheinbar recht gegeben, dass schon ein exzeptionell selbstständiger Wille und ein ganz seltener Erkenntnistrieb dazugehört, um euren Wegen nachzugehen. Oder aber ein heißes Herz. Das habt ihr ja alle.« »Als ob du das nicht hättest«, lachte Trupp bitter. »Ja, heiß genug, um die Sache der Freiheit immer zu lieben, wie ich hoffe. Aber nicht mehr heiß genug, um sie durch Torheiten zu schädigen. Was nennst du eine Torheit? Unsere Taktik?« »Ja.« »Das sagst du?« fragte Trupp fast drohend. »Ja, ich.« »Nun, dann ist es auch Zeit, dass wir uns eben darüber einmal gründlich aussprechen.« »Gewiss, aber lass uns erst allein sein, nicht hier auf der Straße.« Sie gingen hastig weiter. Trupp schwieg. Als das Licht einer Laterne auf sie fiel, sah Orben, wie er am ganzen Körper, wie von Frost geschüttelt, bebte, indem er mit dem Munde das einer Verletzung seiner Hand entströmende Blut aufsog, welche bei der Züchtigung des Spitzels die Wand gestreift haben musste. »Du zitterst?« fragte er, da er glaubte, die Aufregung sei daran schuld. Aber Trupp erklärte ihm mürrisch, es sei nichts, er sei nur den ganzen Tag herumgelaufen und das Essen darüber vergessen. Orben schüttelte den Kopf. »Du bist doch unverbesserlich, Otto. Den ganzen Tag nichts zu genießen, welcher Unsinn!« Er nahm ihn beim Arme und zog ihn fort. Sie traten in ein kleines, bescheidenes Restaurant, das in Oxford Street lag. Dort wussten sie ein wenig besuchtes Hinterzimmer. Als sie auf dem braunen Ledersofa in der stillen Ecke saßen und Trupp hastig und schweigend aß, während Orben ihm zusah, wie er mit seinen kräftigen Zähnen das Fleisch zerbiss, erinnerte er ihn daran, dass sie in diesem selben Raum auch den ersten Abend in London verbracht hatten, an dem sie sich nach Jahren zum ersten Mal wieder allein gegenüber saßen, und er sagte lächelnd, »Ist es nicht ganz wie damals?« Aber Trupp warf ihm einen bittern Blick des Vorwurfs zu und schob Teller und Glas von sich. Seine augenblickliche Schwäche war verschwunden, und er war ganz wieder der eiserne Mensch, dessen physische Kraft unerschütterlich war. »So, jetzt lass uns reden. Oder bist du müde?« »Ich bin nicht müde«, sagte Orben. Trupp sann einen Augenblick nach. Er fürchtete das kommende Gespräch, denn er ahnte, dass es entscheidend sein würde. Er wünschte von Herzen, seinen Freund durch seine Worte für die Sache der Revolution zurückzugewinnen, für den Kampf des Tages, in dem er und seine Genossen standen, denn er wusste, wie unschätzbar seine Kraft war. Er wollte nicht durch Schroffheit einen Bruch absichtlich herbeiführen, aber er konnte auch die Vorwürfe, welche sich in ihm angesammelt hatten, nicht unausgesprochen sein lassen. »Seitdem du in London bist«, begann er, »und das Gefängnis verlassen hast, bist du ein anderer. Ich kenne dich kaum mehr wieder. Du hast dich an nichts mehr beteiligt, an keiner Versammlung, keinem Plane, keinem Unternehmen mehr. Du hast nichts mehr geschrieben, keine Zeile mehr. Du hast fast jede Fühlung mit uns verloren. Welche Entschuldigungen hast du dafür?« »Welche Entschuldigung ich habe?« entgegnete Orben mit einiger Schärfe. »Wofür? Und gegenüber wem?« »Gegenüber der Sache«, antwortete Trupp heftig. »Meine Sache ist meine Freiheit.« »Einst war die Freiheit deine Sache.« »Das war mein Irrtum. Einst glaubte ich, bei den anderen anfangen zu müssen. Jetzt habe ich eingesehen, dass es nötig ist, bei sich zu beginnen und immer von sich auszugehen.« Trupp schwieg. Dann begann Orben, »Wir haben vor 14 Tagen bei mir über unsere Anschauung gesprochen und ich hoffe, dir gezeigt zu haben, wo ich stehe, wenn ich auch nicht hoffen darf, dir klargemacht zu haben, wo du stehst. Ich war bemüht, die eine Seite der Frage in ein grelles Licht zu rücken. Die andere Seite liegt noch zwischen uns im Dunkeln, die der Taktik. Wenn wir nun heute Abend auch diese beleuchten, so setze ich voraus, du bist davon überzeugt, dass es nicht moralische oder ähnliche Bedenken sind, die mich dazu veranlassen, dir zu sagen, ich halte die Taktik, die ihr befolgt, die sogenannte Propaganda der Tat, nicht allein für unnütz, sondern auch für schädlich. Ihr werdet nie mit ihr einen dauernden Sieg erfechten.« Trupps Augen waren starr auf den Sprechenden gerichtet. Sie glühten vor Erregung, und seine blutende Hand, die er mit einem Tuch umwickelt hatte, fiel geballt auf den Tisch. »Gut, dass wir reden«, rief er. »Du verlangst also, dass wir die Hände in den Schoß legen und uns ruhig morden lassen sollen.« Er sprang auf. »Du verteidigst unsere Feinde«, stieß er hervor. »Im Gegenteil, ich habe eine Waffe gefunden, gegen die sie machtlos sind«, sagte Orben ruhig und legte seine Hand auf den Arm des Erregten, mit deren Druck er ihn auf seinen Platz zurücknötigte. »Ich hasse die Gewalt in jeder Form«, sprach er weiter, und von nun an schien er es zu sein, der den anderen überzeugen und gewinnen wollte für seine Idee. »Es gilt, die Gewalt unmöglich zu machen. Das geschieht nicht, indem man ihr ebenfalls Gewalt entgegensetzt. Der Teufel lässt sich nicht durch Beelzebub austreiben. Schon habt ihr in so manchem Punkte eure Ansicht geändert. Einst waret ihr der Verteidiger der Geheimbünde und der großen Vereinigungen, welche die Proletarier aller Länder und jeder Sprache vereinigen sollten. Dann saht ihr ein, wie leicht es der Regierung ist, in die Ersteren eines ihrer unsauberen Elemente einzuschmuggeln, welches ihr das ganze Fadenbündel auf einmal in die Hand gibt, und wie die Letzteren noch jedes Mal der Zersplitterung, der Zeit und ihrem eigenen Schicksal erlegen sind, Und seitdem seid ihr immer mehr auf das Individuum zurückgekommen, lehrt als das einzige Zweckmäßige das Zusammenschließen in möglichst kleine Gruppen, die voneinander möglichst wenig wissen, und die individuelle Tat als das einzig Richtige. Seitdem verwerft ihr selbst das Vertrauen unter den intimsten Freunden in bestimmten Fällen gänzlich. Einst erschien eure Zeitung in Nirgensheim und wurde von der Freien Gemeindruckerei gedruckt. Heute erscheint sie, wie jede andere, mit Namen und Wohnung des Druckers auf der letzten Seite. Und so ist alles, die ganze Bewegung, mehr und mehr in das Licht der Öffentlichkeit gerückt. Er schwieg einen Augenblick. Dann sagte er eindringlich, »Eure ganze Taktik ist eine falsche. Vergessen wir doch nie, dass wir Krieg führen. Was aber ist das A und O aller Kriegführung? Jeder Leutnant kann es dir sagen. Mit möglichst geringem Verlust an Opfern dem Feinde möglichst große Niederlagen beizubringen. Die moderne Kriegskunst erkennt immer mehr den Wert der Defensive an, sie verwirft immer mehr den nutzlosen Angriff. Lernen wir doch von ihr, wie wir von allem lernen sollten, was irgend uns nur nützen kann. Aber meine Bedenken sind noch weit ernsterer Art. Ich werfe euch sogar vor, dass ihr die allererste Bedingung jeder Kriegsführung verachtet, die eigene Stärke wie die des Feindes genau kennenzulernen. Es muss gesagt werden, ihr überschätzt euch und ihr unterschätzt den Feind. Und was, fragte Trupp hohnvoll, sollen wir tun, wenn ich fragen darf? Was ihr tun sollt, weiß ich nicht. Das müsst ihr selber wissen. Aber ich behaupte, der passive Widerstand gegen die aggressive Gewalt ist das einzige Mittel, dieselbe zu brechen. Trupp lachte wieder und zwischen den beiden Männern entspann sich ein erregtes Gespräch. Jeder verteidigte seine Taktik, indem er Beispiele heranzog, ihre Wirkung zu beweisen. Es war spät, als sie endeten. Orben, durchdrungen von der Unmöglichkeit, seinen Freund je überzeugen zu können, und dieser erbittert und gereizt über seinen Abfall. Sie verließen das Public House und standen nach wenigen Schritten auf dem Platze, in dem Tottenham Court Road mit Oxford Street und den südlichen Straßen zusammenstößt. Aber noch trennten sie sich nicht. Indem sie einige der engeren und weniger überfüllten Straßen betraten und hier auf- und niederschritten, sagten sie sich ihre letzten und entscheidendsten Worte. »Ihr arbeitet den Regierungen mit eurer Propaganda in die Hände. Ihr erfüllt ihre liebsten Wünsche. Nichts kommt ihnen gelegener als eure Taktik, um zu Mitteln der Unterdrückung greifen zu können, für die ihnen sonst jede Entschuldigung fehlen würde. Beweis, die Agence Provocateurs, welche in ihrem Auftrag zu solchen Taten reizen. Es liegt eine schauerliche Komik in dem Gedanken, dass ihr, die freiwilligen Helfer der Gewalt, seid ihr, die ihr die Freiheit wollt. Er schwieg, und von fern her drang der Lärm der Oxford Street zu ihnen, in diese dunkle und stille Nebenstraße, nur von wenigen scheuen Gestalten durcheilt, die sich von dem Menschenstrom der Hauptstraße wie Aschenfunken losgelöst hatten. Trupp stand still. An dem gepressten Tone seiner Stimme erkannte Orben, wie schwer es ihm wurde, auszusprechen, was er ihm jetzt entgegnete. »Du bist kein Revolutionär mehr. Du hast dich losgesagt von der großen Sache der Menschheit. Früher hast du uns verstanden und wir verstanden dich. Heute verstehen wir dich nicht mehr, weil du uns nicht mehr verstehst. Du bist ein Bourgeois geworden. Oder vielmehr, du bist immer ein Bourgeois gewesen. Geh hin, woher du gekommen bist. Wir werden auch ohne dich ans Ziel gehen.« Da lachte Orben. Er lachte so laut, dass die Vorübergehenden stehen blieben und sich umsahen. Und mit diesem lauten, vollen, klaren Lachen, das bewies, wie wenig ihn diese Worte beleidigten, löste sich von seiner Brust, was sie bedrückt hatte in diesen Tagen. »Ich sollte euch nicht verstehen, Otto«, sagte er, und sein Lachen verschwand von dem Ernst seiner Worte. »Du glaubst selbst nicht, was du sagst. Ich sollte euch nicht verstehen, ich, der ich jahrelang mit euren Gefühlen gefühlt und mit euren Gedanken gedacht habe? Wenn ihr die Städte an 100 Ecken zugleich in Brand stecktet, wenn ihr die Länder verwüstetet, soweit euer Arm reichte, wenn ihr die Erde in die Luft sprengtet oder im Blut ertränktet, ich würde euch verstehen. Wenn ihr Rache nehmet an euren Feinden, indem ihr sie vernichtetet bis auf den Letzten, ich könnte es begreifen. Und wenn es nötig wäre, um die Freiheit zu erringen, ich würde in euren Reihen stehen und kämpfen bis zu meinem letzten Atemzuge. Ich verstehe euch, aber ich glaube nicht mehr an den gewaltsamen Fortschritt der Dinge. Und weil ich nicht mehr an ihn glaube, verwerfe ich die Gewalt als ein Kampfmittel der Toren und Uneinsichtigen.« Und da ihm wieder die Worte einfielen, die Trupp eben gesagt, stieg das Lachen von Neuem in ihm auf, und er schloss: »Wirklich, es fehlt nur noch nach allem, was du mir heute gesagt, die Behauptung, dass ich die Taktik der Gewalt verwerfe, um die Feinde zu schonen.« Aber wieder verstummte sein Lachen, als sein Blick dem Trupps begegnete, der mit harter und fast feindseliger Stimme sagte: »Wer nicht für uns ist, der ist wider uns.« Die beiden Männer standen sich gegenüber, so dicht, dass Brust sich mit Brust zu berühren schien. Ihre Blicke begegneten sich in eiserner Entschlossenheit. »Gut«, sagte Orben, und seine Stimme klang so ruhig wie immer, »werft weiter Bomben und lasst euch weiter dafür hängen, wenn ihr denn nie klug werden wollt. Ich bin der Letzte, der dem Selbstmörder das Recht bestreitet, sich selbst zu vernichten. Aber ihr lehrt eure Taktik als eine Pflicht gegen die Menschheit, und ihr selbst befolgt sie nicht. Das ist es, wogegen ich protestiere. Ihr nehmt eine furchtbare Verantwortung auf euch, die Verantwortung für das Leben anderer. Für das Glück der Menschheit müssen Opfer gebracht werden«, sagte Trupp finster. »Dann bringt euch selbst als Opfer«, rief Orben. »Dann seid Männer und keine Schwätzer. Glaubt ihr wirklich an die Befreiung der Menschheit mittels Gewalt, und kann euch keine Erfahrung von diesem wahnsinnigen Glauben heilen, dann handelt auch, statt in euren Clubs zu sitzen und euch gegenseitig an euren Phrasen zu berauschen. Dann erschüttert die Welt mit euren Bomben, dann zeigt ihr das Gesicht des Schreckens, damit sie euch fürchtet, statt euch wie heute nur zu hassen.« Trupp war erblaßt. Noch nie war dieser wundeste aller Punkte zwischen ihnen in solch mitleidsloser Weise berührt worden. »Was ich tun werde, und nur von mir kann ich sprechen, das weißt du nicht. Aber du wirst es eines Tages erfahren«, murmelte er. Nicht er war von den Worten Orbens getroffen worden. Er war eine Natur, die keine Feigheit und keine Unentschlossenheit kannte, und die stark genug war, das Gewollte auch zu tun. Aber er fühlte mit Bitterkeit, wie viel Wahres im Allgemeinen in dem Vorwurf lag, den er soeben gehört. Und er machte dem Gespräch absichtlich ein Ende, indem er sagte: »Was wollen wir denn eigentlich noch miteinander? Mein Leben ist meine Sache. Du bist mein Freund geworden, weil du mein Genosse warst. Meine Genossen sind meine Freunde. Ich kenne keine andere Freundschaft. Du hast dich losgesagt von der Sache, wir haben nichts Gemeinsames mehr. Du wirst sie nicht verraten, aber du wirst ihr nichts mehr nützen, so wie du jetzt bist. Es ist besser, wir scheiden.« Orbens Erregung hatte sich wieder gelegt. »Du musst handeln, wie du es für das Beste hältst, Otto. Wenn du mich suchst, so wirst du mich finden, indem du die Richtung nimmst, welche die Freiheit heißt. Wohin aber gehst du?« »Ich gehe mit meinen Brüdern, welche leiden wie ich. Sie gaben sich die Hand mit demselben festen Druck wie immer. Sie gingen auseinander, jeder von ihnen seinen eigenen langen, einsamen Weg, in Gedanken versunken, die so verschieden waren wie die Richtung, die sie nahmen. Sie wussten, dass es lange dauern würde, bis sie sich wiedersehen sollten, und sie ahnten, dass sie an dem heutigen Abend zum letzten Mal allein miteinander gesprochen hatten. Bis heute waren sie Freunde gewesen, von nun an würden sie Gegner sein, wenn auch nur Gegner im Kampfe um ein Ideal, das sie beide mit demselben Namen nannten. Freiheit. Ende von Teil 18. Teil 19 von Die Anarchisten von John Henry Mackay, gelesen von Ragnar. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Trafalgar Square. London lag im Fieber. Es erreichte seine höchste Höhe am zweiten Sonntage des November, dem, welcher auf die Ereignisse in Chicago folgte. Unter den vielen merkwürdigen Tagen dieses merkwürdigen Jahres sollte dieser 13. November eine erste Stelle einnehmen. Die Unemployed waren seit einem Monat je nach Laune der Polizeigewalt heute von Trafalgar Square, dem bestgelegenen öffentlichen Versammlungsplatz der Stadt, vertrieben, um morgen wieder zu ihm zugelassen zu werden. Dieser Zustand wurde auf die Dauer unerträglich. Die Klagen der Hungernden wurden immer verzweifelter, während Hotelbesitzer und Pfandleiher in den Versammlungen eine Schädigung ihrer Geschäfte sahen und die Organe der öffentlichen Gewalt ihre Diener zu ihrem Schutze herbeiriefen. Ein Dekret des Polizeikommissars verbot im Anfang des Monats die fernere Abhaltung irgendeines Meetings auf Trafalgar Square. 30 Jahre lang war dieser Platz, the finest site of Europe, von allen Parteien zu unzähligen Zusammenkünften bei den verschiedensten Gelegenheiten benutzt worden. Ein Handstreich sollte alle vertreiben. Die Frage nach der Gesetzmäßigkeit dieser Gewalttat war die erste, die sich erhob. Die Spalten der Zeitungen füllten sich mit Paragraphen aus vergilbten Gesetzesbüchern, denen solche aus noch vermoderteren entgegengehalten wurden, mit jenen Insignien einer usurpierten Macht, die den im Glauben an menschliche Autorität erzogenen mit so geheimnisvollem Schauder vor dem Unfassbaren erfüllen. Jeder Bürger des Staates ist Teilnehmer an den Gesetzen seines Landes, so sagt man. Gibt es wohl einen einzigen unter Tausenden, der weiß, was 57 George 3, Cap 19, Sec 23 oder 2 und 3 Wick, C 47, Sec 52 bedeutet? Hieroglyphen. Natürlich war es dem Polizeihäuptling völlig gleichgültig, ob seine Verfügung gesetzlich oder ungesetzlich war. Hatte er die Macht, ihre Anerkennung heute zu erzwingen, so war sie gesetzlich und Trafalgar Square Eigentum der Königin und der Krone. War das Volk stark genug, ihn und seine Leute morgen von Trafalgar Square zu vertreiben, so blieb der Platz, was er gewesen war, Eigentum des Volkes, und jedermann konnte auf ihm so viel und so lange reden, als er Hörer fand, die ihm lauschten. Oder auch noch länger. Die Frage der Arbeitslosen trat mit einem Schlage in den Hintergrund. Dem Tory-Regiment standen nun plötzlich in Schlachtreihen die radikalen und liberalen Parteien gegenüber, welche die Sozialen verstärkten, und sie erhoben gegen den Terrorismus jener ihren Ruf nach dem unveräußerlichen Recht der freien Rede. Sie beschlossen die Abhaltung eines öffentlichen Meetings auf Trafalgar Square für Sonntag, den 13., und setzten auf die Tagesordnung Protest gegen die neuerliche Einkerkerung eines irischen Volksführers. Die Vorbereitungen zu der Schlacht wurden auf beiden Seiten mit fieberhaftem Eifer betrieben. Jene waren fest entschlossen, jeden Versuch, in den Square zu gelangen, blutig abzuschlagen, diese ihn zu nehmen, um jeden Preis. Die Aufregung in der Stadt war mit jedem Tage gewachsen. Der Sonnabend brachte einen zweiten Ukas der Gewalt, in dem es verboten wurde, sich Sonntag in Form einer Prozession dem Square zu nähern. Es gab nicht wenige, welche wähnten, am Vorabend einer Revolution zu stehen. Orban war später aufgestanden als gewöhnlich. Sein Kopf war eingenommen. Dennoch hatte er sich an seine Arbeiten begeben. Aber ein Besuch unterbrach ihn. Als er den Namen Friedrich Waller auf der ihm überbrachten Karte las, zuckte er die Achseln. Was wollte dieser Mann noch immer von ihm? Als Knabe hatte er ihm seine Freundschaft angeboten, die Orban nicht begehrt hatte. Später, er hatte sich ein großes Geschäft in Lothringen gegründet und verfiel auf Reisen, hatte er ihn zweimal in Paris aufgesucht und Orban hatte diese Besuche auf Rechnung seines damals so viel genannten Namens gesetzt, ihn kühl empfangen, ihn kühl entlassen. Jetzt, nach Jahren, näherte sich aus jenen Kreisen, die ihm stets bis in die tiefste Seele hinein verhasst gewesen waren, abermals dieser Mann, mit welchem er nicht einen Gedanken, nicht ein Gefühl gemeinsam hatte. Aber er wollte es heute erfahren, was jenen zu ihm trieb. Er wollte ihn direkt nach seinen Absichten fragen. Doch der andere kam ihm zuvor, indem er äußerte, es sei wohl eine Pflicht, seine Verwandten nicht ganz aus den Augen zu verlieren. Es war dasselbe neugierige Interesse an dem fremdartigen Lebensschicksal, das ihn einst zu dem Knaben gezogen hatte. Er wusste wenig von Orban. Da er indessen die Freiheit seiner Ansichten ahnte, äußerte er vertraulich, auch er sei nichts weniger als konservativ. Doch Orban werde wohl begreifen, wie sehr ihn seine Stellung zwinge, die weitgehendsten Rücksichten zu nehmen. Aber Orban hatte weder Geduld noch Verständnis für Leute dieses Schlags. Er hüllte sich in seine eisige Überlegenheit, überging die Frage seines Verwandten nach seinem eigenen Schicksal vollständig, tat keine Frage und äußerte seine Ansichten so schroff, wie sie waren. Als der Besucher ging, musste er das Gefühl haben, als sei er beim Lauschen an einer fremden Tür ertappt worden, und nahm sich vor, den heutigen Versuch Orban beizukommen, der ihm diesmal so offenkundig gezeigt hatte, wie wenig er von ihm und seiner ganzen Sippschaft wissen wolle, für immer den Letzten sein zu lassen. Für Orban war dieser Besuch der Anstoß zu Erinnerungen an längst verrauschte Jahre, denen er sich lange hingab. Welcher Unterschied zwischen damals und heute! Und doch schien es ihm zuweilen, als ähnle sein jetziges Ich mehr dem Knaben, der einsam und verschlossen mit weichen und ungeübten Fingern die ehernen Pforten der Erkenntnis in stillen Nächten, wenn niemand ihn sah, zu öffnen sich mühte, als dem Jüngling, welcher sie mit Feuerbränden einst zu stürmen sich vermaß. Er war keine Natur, die es vertrug, unausgesetzt dazustehen, tausend Augen von allen Seiten auf sich gerichtet. Er besaß nicht genug Leichtfertigkeit, nicht genug Ehrgeiz, nicht genug Wichtigkeit und Selbstgefälligkeit dazu. Es war gut, dass sein Schicksal sich so gewendet hatte. Es war um die dritte Nachmittagsstunde. Orban kam langsam vom Norden der Stadt. Alle Straßen, die er durchschritt, waren fast verlassen. Nur in Oxford Street herrschte ein kümmerliches Leben. Die vierte Stunde konnte nicht mehr fern sein, als er sich zur Trafalgar Square näherte. In St. Martin's Lane musste er Halt machen. Menschenmassen versperrten die umliegenden Eingänge der Nebenstraßen. Er war in demselben Augenblick gekommen, in dem die eine der vier Prozessionen, die in dieser Stunde von vier verschiedenen Seiten aus den Square zu erreichen suchten, die von Clerkenwell Green nahende, mit der sie hier erwartenden Polizei zusammenstieß. Er drängte sich vor, soweit es ging, doch war es ihm unmöglich, die letzte Menschenreihe zu durchbrechen. Er musste zwischen den Köpfen durch über sie hinweg zu sehen suchen, was sich ereignete. Der Prozession voran schritt eine Frau. Sie trug eine rote Fahne. Orben glaubte in ihr und den sie umgebenden Männern, die fester ihre Stöcke umfassten, Mitglieder der Socialist League zu erkennen. Der Fahnenträgerin auf dem Fuße folgte die Musik. Sie spielte die Marseillaise. Der sich anschließende Zug war ziemlich lang. Orben konnte ihn nicht übersehen. Nur flatternde Fahnen erhoben sich über das schwarze Gedränge. In geschlossener Linie erwarteten die Polizisten den Zug. Sie lauerten, ihre Eichenknüttel gelockert haltend, auf das Zeichen des Superintendenten zum Angriff. Als der Zug sich ihnen auf Pferdelänge genähert hatte, tönten Zurufe hinüber und herüber, und noch in demselben Augenblicke erfolgte mit solcher Wucht ein Angriff der Polizei, dass die geschlossenen Reihen des Zuges wie auseinandergerissen erschienen. Ein wildes Handgemenge entstand. Ein baumlanger Polizist war auf die Frau losgesprungen und wand ihr die Fahne aus den mit Aufbietung aller Kraft hochgehaltenen Händen. Sie taumelte und brach ohnmächtig zusammen, während ein heftiger Stockhieb den Hals des Angreifers traf. Die Musikanten rangen um ihre Instrumente, die ihnen entrissen, zertreten und zerschlagen wurden. Einige suchten sie zu retten und flohen. Mit eiserner Wucht fielen von Seiten der Polizei die Knüttel nieder, unbekümmert, wohin sie trafen. Die meisten trugen schwere Stöcke und schlugen in rasender Wut um sich. Das Durcheinanderwogen war unbeschreiblich. Die Luft war erfüllt von Flüchen, Schmerzensschreien, Schimpfworten, dem schrillen Geheul der Menge, die, wo sie konnte, sich in den Kampf stürzte, den dumpfen Schlägen, dem Gestampf schwerer Schuhe auf dem harten Boden, dem Klirren der durch Steinwürfe zerbrochenen Laternen. Man schlug, trat, kratzte sich, packte sich, suchte sich gegenseitig zu Fall zu bringen, krallte sich aneinander fest, so sich niederreißend. Immer weiter drang die Polizei vor, die Menge vor sich her treibend, von ihr umschlossen, aber sich gegenseitig zu Hilfe eilend, mit den Schlägen ihrer Knüttel sie zerstreuend. Immer weiter wichen die Angegriffenen zurück. Von einer geschlossenen Ordnung war keine Rede mehr. Die einen enteilten in ungeordneter Flucht, die anderen kämpften um den Platz, auf dem sie standen, bis sie überwältigt, in die Mitte genommen und abgeführt wurden. Nach 10 Minuten war der Sieg der Uniformierten entschieden. Die Fahnen waren erbeutet, die Musikinstrumente zerschlagen, der ganze Zug in flüchtender Unordnung. Teils wurden die letzten seiner Reihen die ganze Länge von Martins Lane hinauf verfolgt, teils in die engen Nebenstraßen hineingetrieben, wo sie sich mit der heulenden Menge vermischten und von ihr mit- und fortgerissen wurden in hoffnungslosem Wirrwarr. So auch Orben. Er sah, wie eine kleine Abteilung von Polizisten sich mit hochgeschwungenen Knütteln auf den Eingang der Straße stürzte, wo er stand, fühlte, wie sich der ihn umschließende Menschenknäuel plötzlich in Bewegung setzte, und willenlos von ihm fortgeschoben, befand er sich in der nächsten Minute am entgegengesetzten Ende der Straße, wo der Schrecken der Gejagten sich in Zornworten, Gelächter und Geheul löste. Dann strömte alles wieder der Richtung auf Trafalgar Square zu. Auch Orben nahm sie. Er wollte ihn zu erreichen versuchen, ohne von Neuem in ein allzu großes Gedränge zu geraten. Doch blieb ihm kein anderer Weg als der an der Kirche von St. Martin vorbei. Nach dem, was er eben gesehen, war er überzeugt, dass keine der Prozessionen je den Square zu erreichen imstande sein würde. Trafalgar Square lag vor ihm, im Norden begrenzt von dem ernsten Gebäude der Nationalgalerie, von großen Clubhäusern und Hotels im Westen und Osten, fällt er in allmählicher Senkung nach Süden nieder, wo er, sich ausweitend, noch einmal eine breite Buchtung bildet, bevor er sich in große und mächtige Straßenfluchten teilt. Seine innere, tiefer liegende Fläche durch die Terrassen der Straßen gebildet und südlich die Nelsonsäule als imposantes Wahrzeichen tragend, diese große, kalte, leere, nur mit zwei Riesenfontänen geschmückte Fläche, war heute, wie Orban auf den ersten Blick erkannte, völlig in den Händen der Gewalt. Ein Schrecken ergriff ihn, als er daran dachte, dass man den Versuch wagen könne, diese nicht an Zahl, aber an Ordnung und militärischer Kampfgeübtheit hundertfach überlegene Besatzung von dem Platze zu vertreiben. Es war in der Tat ein Heerlager, welches sich dort aufgestellt hatte. Eine flüchtige Schätzung ergab, dass seine Stärke 3.000 bis 4.000 Mann betragen musste. Wer wollte die vertreiben? Nicht 50, nicht 100.000 würden dazu imstande sein. Er verließ langsam seinen Stand und ließ sich an der Nationalgalerie entlangtreiben. Die Menschenmenge, welche hier durcheinander wogte, wurde von der Polizei in beständiger Bewegung gehalten. Wo der Blick der Konstabler auf eine Stockung fiel, dahin richteten sie ihre Angriffe, indem sie die Keile ihrer Leute dazwischen trieben. »Move on, move on!« trieb es unaufhörlich jeden Fuß, der stehen blieb, zum Weitergehen an. Auf Schritt und Tritt überzeugte sich Orban, während er jetzt die Westseite hinunterging, von dem wohlüberlegten Plan, der alle diese Vorbereitungen geschaffen. Die nach dem Norden hinaufführenden Treppen waren mit Mannschaften dicht besetzt. In doppelter Reihe standen hier und auf den beiden anderen geschlossenen Seiten die Polizisten, um jedes Überklettern der Einfassung und jedes Hinunterspringen in die Fläche des Platzes zur Unmöglichkeit zu machen. Ein Reporter, der Orban kannte, gab ihm außerdem noch einige Zahlen, die er eben gehört und sich nun selbst notierte, während dieser ihm mit einigen Einzelheiten über die Clerkenwell-Prozession aushalf. Seit 9 Uhr morgens sei der Square schon besetzt, seit 12 mit voller Macht. Etwa 1.500 Konstabler und an 3.000 Polizisten seien aufgeboten aus allen Enden Londons. Außerdem einige hundert Berittene. Die Life und die Grenadier Guards würden in Bereitschaft gehalten. Die südliche offene Seite des Square, in deren Mitte sich die Nelson-Säule auf einem mächtigen, in seinen Ecken von 4 gewaltigen Löwen belagerten Fundamente erhebt, war am stärksten besetzt, da keine Schranke hier den Eingang zur Innenfläche erschwerte. In 4- bis 5-facher Tiefe standen hier die Reihen der Beschützer der Ordnung. In langer Linie war hier eine Abteilung berittener Polizisten aufgestellt, welche von Zeit zu Zeit die Straßen bestrich. Hier, auf dem weiten Raum vor der Säule, der durch den Zusammenstoß von 4 großen Straßen gebildet wird, hier um das Denkmal Karls des Ersten herum, waren die Menschenansammlungen am größten. Mit jeder Minute schienen die Massen zu wachsen. Von allen Seiten strömten in kleineren und größeren Trupps Teile der gesprengten Prozessionen heran, nicht mehr mit Fahnen und Musik und in freudigem Kampfgefühl, sondern arm in arm aneinander geschlossen, aufs Höchste erbittert durch die erlittene Niederlage, kaum mehr in der Hoffnung, noch in den Besitz des Platzes zu gelangen, aber entschlossen, bei kleineren Zusammenstößen die eine oder andere Scharte noch auszuwetzen. Orban suchte die Physiognomie der Menge zu erkennen. Sicher bestanden 2 von 5 Teilen aller aus Neugierigen, die gekommen waren, ein nie gesehenes Schauspiel zu genießen. Sie ließen sich von der Polizei treiben, wohin diese sie haben wollte. Aber doch verlor wohl mancher unter ihnen seinen Gleichmut, wenn er Zeuge der Brutalitäten war, die um ihn her verübt wurden, und wurde, indem er sich auf die Seite der Angegriffenen stellte, gegen seinen Willen Teilnehmer an dem Ereignis des Tages. Sicher fiel ein weiteres Fünftel auf den Mob. Die Trübseefischer, die Pickpockets von Profession, die Washens, die Tagediebe, welche besser leben als der ehrliche Arbeiter, die Zuhälter der Dirnen, kurz auf alle die, welche überall dabei sind, da nichts sie bindet. Sie waren meist in sehr jugendlichem Alter. Als persönlichste Feinde der Polizei, mit der sie in täglichem Kampfe lebten, ließen sie keine Gelegenheit vorübergehen, an ihr Rache zu üben. Mit Stöcken, Steinen, kurzen Messern bewehrt, versetzten sie den Polizisten empfindliche Verletzungen, entzogen sich dann blitzschnell durch die Flucht, in die Masse spurlos unterduckend und im nächsten Moment mit Geheul und Geschrei an einer anderen Stelle wieder emportauchend, ihr Mütchen aufs Neue zu kühlen. Überdem waren sie bei allen Zusammenstößen dabei, den Tumult erhöhend, den Wirrwarr vermehrend, die Wut mit ihrem Schreien aufs Höchste stachelnd. Und es waren nur noch die übrigen 2/5, welche, wie Orban schätzte, auf die kamen, die in erster Linie an dem heutigen Nachmittage beteiligt waren, die, welche in diesem Kampfe eine ernste politische Aktion sahen, die Mitglieder der radikalen Parteien, die Sozialisten, die Arbeitslosen. Und jene wirklich Interessierten, die nicht nur Neugierde hierhergezogen, die beobachtenden und urteilenden Zuschauer, zu denen er selbst gehörte. Er war im Süden des Platzes angelangt, halb gestoßen, halb geschoben. Hier war das Gedränge enorm und die Massen in stetig wachsender Erregung. Die vierte Stunde hatte eben geschlagen, Orban erkannte den Zeiger auf Dents Uhr. Am Fuß der Nelson-Säule fand ein heftiger Zusammenstoß statt. 2 Männer, ein sozialistischer Führer und ein radikales Parlamentsmitglied, suchten sich mit Gewalt Einlass zu bahnen. Sie wurden nach kurzem Handgemenge überwältigt und verhaftet. Orban hatte nichts erkannt als geschwungene Knüttel und Stöcke und erhobene Fäuste. Er suchte seinen Weg fortzusetzen, was aber mit Schwierigkeiten verbunden war. Die berittene Polizei bestrich fortwährend den Weg zwischen der Säule und dem Denkmal Karls des Ersten, um ihn zu säubern. Die ineinandergekeilten Massen strömten nach allen Seiten auseinander, pressten sich bei den Laternenpfählen in kleine Gruppen angstvoll zusammen, flüchteten Whitehall hinunter oder wurden nahe an die Reihen der Polizei gedrängt, von der sie brutal weitergetrieben wurden. Orban wartete, bis die Pferdereihe an ihm vorübergebraust war, und erreichte dann einen der Übergänge, wo er sich an dem Laternenpfosten sicher glaubte. Aber ein Konstabler trieb die hier zusammengeflüchteten fort. »Move on, Sir!« herrschte er auch Orban an. Aber dieser sah ruhig in das erhitzte Gesicht des Zornigen und wies auf die von neuem anstürmenden Pferde. »Wohin?« sagte er. »Soll ich mich überreiten lassen oder in die Knüttel ihrer Leute laufen?« Seine Ruhe machte Eindruck. Als die Straße wieder für eine halbe Minute frei wurde, erreichte er sicher das Trottoir vor Morleys Hotel an der Ostseite des Squares. Dort fühlte er sich plötzlich am Arm ergriffen. Vor ihm stand ein bekannter Engländer. Sein Kragen war zerrissen, sein Hut beschmutzt. Er befand sich in höchster Aufregung. Nach einigen hastigen Fragen hin und her erzählte er, auch die große, von Süden herkommende Prozession sei aufgelöst. Während sie, von der Polizei in beständiger Bewegung erhalten, sich aneinander festhielten, um nicht auseinandergerissen zu werden, und mit der Menge, in die sie gekeilt waren, auf- und niedertrieben, erzählte der Engländer in atemloser Hast: »Wir versammelten uns in Rotherhithe. Die Radikalen und anderen Vereine und Clubs von Rotherhithe, Bermondsey und so weiter trafen auf unserem Wege den Peckham Radical Club, die Vereinigungen von Camberwell und Walworth und in Westminster Bridge Road auch die von St. George. Es war ein enormer Zug mit zahlreichen Bannern, Musikbanden, mit grün geschmückt, von einer unendlichen Menschenmasse auf beiden Seiten begleitet, der in bester Ordnung die völlig leere Brücke von Westminster überschritt. Wie verabredet sollten wir in Bridge Street am Parliament House mit dem Zuge von Lambeth und Battersea zusammentreffen. Dann sollte in gerader Linie von Süden nach Norden Whitehall hinauf hierher marschiert werden. Denken Sie sich, ein einziger großer Zug von imposanter Länge, der ganze Süden von London vertreten, der ganze jenseits der Themse gelegene Stadtteil, von Woolwich und Greenwich bis Battersea und Wentworth. Aber noch hatten unsere beiden Züge sich nicht vereinigt, noch hatten wir Parliament Street nicht erreicht, als der Kampf begann. Ich befand mich so ziemlich in den ersten Reihen. Ah, die Brutes im Galopp, mit ihren Pferden in unsere Reihen hinein, die Fahnen zerbrochen und zerrissen, niedergeschlagen, was ihnen im Wege war. »Es war gut, dass sie nicht weiterkamen«, unterbrach ihn Orban. »Denn ich habe gehört, dass in Whitehall die Lifeguards in Bereitschaft standen. Ich wundere mich, dass sie noch nicht hier sind, denn die Situation wird erregter.« »Aber wir haben uns gewehrt«, rief der andere. »Ich habe einen mit meinem Bleiknüttel.« Er beendete seinen Satz nicht. Denn eine Abteilung Polizisten begann, das Trottoir zu leeren, drängte die dort Stehenden fort, und im nächsten Augenblick war Orban wieder allein. Er war wieder in die Nähe von Morley's Hotel. Die Treppe war soeben bis auf den letzten Mann geleert worden und füllte sich nun mit Blitzesschnelle wieder. Auch Orban sicherte sich einen erhöhten Platz. Von hier aus bot der frei übersehbare Platz mit seinen Umgebungen einen großartigen Anblick. Seit 4 Stunden war diese Menge, die ihn umwogte, in beständigem Wachsen begriffen, und sie schien jetzt ihre höchste Zahl, wie auch den Gipfelpunkt ihrer Erregung, erreicht zu haben. Die Fenster und Balkons der umliegenden Häuser waren besetzt bis auf den letzten Platz mit Zuschauern dieses ganz ungewöhnlichen, einzigen Schauspiels, die jedem Zusammentreffen der Polizei mit dem Publikum mit leidenschaftlicher Aufmerksamkeit folgten und die Brutalitäten der Ersteren mit Beifall begrüßten. Von den Balkonen der gegenüberliegenden Clubs herab machte sich die goldene Jugend Londons, wie Orban vorhin bemerkt hatte, das harmlose Vergnügen, auf den Mob zu speien, vor welchem sie sich in ihrer erhöhten Position ja so sicher wie in der Kirche fühlten. Im Süden des Platzes, dort, wo die Massen wie ein reißend angeschwollener Strom das breite Bett der Straßen durchrauschten, schien die Situation immer bedenklicher zu werden. Der Omnibusverkehr dauerte trotzdem, oft unterbrochen, fort. Hochbeladen schoben sich die schweren Wagen Schritt für Schritt fort. Wie Barken schwammen sie langsam durch die schwarze Menschenflut. Auf ihren Verdecken standen aufgeregte Menschen, die mit den Händen in der Luft umherfuchtelten und sich die Gelegenheit, wenigstens mit vereinzelten Worten der Sympathie die Menge zu begrüßen, nicht entgehen ließen. Und wie Schweife folgten den Wagen jedes Mal eine Schar, der die Pferde und Räder Bahn brachen. Von dort aus sah Orban plötzlich eine außergewöhnliche Aufregung, wie ein elektrischer Strom durch die Massen gehen und näher kommen. Schneller flüchteten sie noch beiseite als vorher, und ängstlicher und lauter wurden die Schreie und Rufe. Was war es? Berittene tauchten auf. Und »The Lifeguards«, ertönte es in 100 Stimmen. Die Polizei schien vergessen. Alle Augen hingen an den blanken Kürassen und den Federbusch umwallten Helmen der Reiter, die, etwa 200 an der Zahl, langsam auf die Nelsonsäule zukamen, dann rechts schwenkten und in ruhigem Zuge an der Treppe, wo Orban stand, vorbei ihren Weg nach der National Gallery nahmen. Ein einzelner Herr in Zivil ritt an ihrer Spitze, zwischen den führenden Offizieren, eine Papierrolle in der Hand. »Und The Riots Act«, tönte es wieder. Laute Ausrufe empfingen den Abgesandten des Magistrats der Stadt. »Wir sind alle gute Engländer und friedliebende Bürger, wir brauchen keine«, schrie einer. »Du verdammter Narr, steck dein Papier ein«, ein anderer. Da, als die Truppen an der Treppe, wo Orben stand, vorbeiritten, hörte Orben, wie das Schlagen der Pferdehufe auf dem harten Boden von dem Beifallsgeschrei, dem Händeklatschen, den jauchzenden Zurufen der ihn Umstehenden übertönt wurde, und er wollte seinen Ohren nicht trauen. Waren das wirklich Zeichen des Beifalls? Es war nicht möglich. Es konnte nur Hohn und Spott sein. Aber so unverhohlen war die Freude des Haufens bei dem unverhofften Anblick dieses glitzernden Blechs, dieses pomphaften Aufzuges, und so berechnet war dessen Wirkung, dass er nicht mehr zweifeln konnte. Dieselben Menschen, die noch eine Minute vorher die sie niederknüttelnden und niederreitenden Polizisten mit dem Heulen ihrer Wut und dem Zischen ihres Hasses überschüttet hatten, diese selben Menschen jubelten jetzt in sinnloser Freude denen zu, welche gesandt waren, sie niederzuschießen. Erst hatte Orben ungläubig gestutzt. Nun lachte er, und ein Gedanke ergriff ihn. Er ließ einen scharfen Pfiff ertönen. Und siehe da, um ihn herum wurde dieser Pfiff aufgenommen und fortgepflanzt, so daß das Klatschen des Beifalls eine Minute lang von diesem Zeichen der Verachtung übergellt wurde. Und Orben sah, daß unter denen, welche jetzt pfiffen, dieselben sich befanden, die vorher zu den Beifallsrufern gehört hatten. Da lachte er. Aber sein Lachen schwand bald vor dem Ekel, der ihn überkam angesichts dieser sinnlosen Unzurechnungsfähigkeit. »Was für alberne Kinder«, dachte er, »eben noch bis aufs Blut von brutaler Hand gezüchtigt, jubeln sie jetzt, wie das Kind der neuen Puppe, den bunten Fetzen dieser lächerlichen Äußerlichkeit zu, ohne den furchtbaren Sinn dieses kindlichen Schauspiels auch nur zu ahnen.« Als er mit dem Entschluss, dem widerwärtigen Possenspiel zu entgehen, die Treppe und den Platz verlassen wollte, rückten die zur Verstärkung gesandten Grenadier Guards zu Fuß, mit aufgepflanzten Bajonetten an, überall mit ihrem blinkenden Stahl Furcht und Entsetzen verbreitend. Die Treppe füllte sich um die doppelte Anzahl mit den Erschreckten, die endlich, wie es schien, einzusehen begannen, um was es sich handelte und daß vielleicht ein Zufall dieses Spiel im Handumdrehen in den blutigsten Ernst verwandeln konnte. Aber alles schien Drohung bleiben zu wollen. Ruhig umzogen die Truppen mehrmals die Außenseite des Square. Nur einmal, als Orben bereits das Nordende bei St. Martin erreicht hatte, vernahm er wie ein furchtbarer Angstschrei aus der Mitte der vor den eisernen, unaufhaltsamen, in der ganzen Straßenbreite vorrückenden Bajonetten, angstvoll flüchtenden, das dumpfe Brausen und Branden laut übergellte. Was war geschehen? Lag jemand erstochen in seinem Blute? War eine Frau erdrückt in dem endlosen Haufen? Die Erregung war ungeheuer. Alles begann in der nun bereits sichtbaren sinkenden Dämmerung von dem Taumel der Furcht ergriffen zu werden, trotzdem sich die wenigsten durch ihn zum Verlassen des Platzes bewegen ließen. Orben ging dem Strand zu. Hinter ihm her drang noch lange der Lärm. Er ging so lange, bis die Menschenmassen, welche in weitem Umkreis die um den Square liegenden Straßen durchwogten, aufhörten und das gewöhnliche Getriebe begannen. Er hegte den Wunsch nach Ruhe und Abgeschlossenheit. Daher suchte er das Speisezimmer eines der großen englischen Restaurants auf und saß dort lange. Hier blitzte das Silber und dufteten die Blumen auf den schneeweißen Gedecken der Tische, die sich in den hohen Spiegelscheiben der Wände widersahen. Die Gäste, die meisten in Frack und in Gesellschaftsanzug, traten schweigend ein und ließen sich würdevoll auf ihre Plätze nieder, der Wichtigkeit dieses Augenblicks bewusst, indem sie sich an das Studium des Menüs begaben. Über den mit dicken Teppichen belegten Boden eilten die Kellner mit unhörbaren Schritten. Nichts war vernehmbar in diesem hohen, vornehmen, in dunklen Farbentönen gehaltenen Saale, als das leise Klirren der Teller und Messer, das Rauschen seidener Schleppen und zuweilen ein halblautes, melodisches Lachen, welches das gedämpft geführte Gespräch unterbrach. Orben aß so einfach wie immer, nur besser und zu einem zehnfachen Preise, mit dem er den Aufenthalt in diesen Räumen bezahlte. Und während er die Tafelnden um sich herum betrachtete, verglich er unwillkürlich ihre sicheren, leichten, eleganten, aber eintönigen und uncharakteristischen Erscheinungen mit den Gestalten, aus deren Mitte er kam, den schweren, herben Gestalten des Volkes, welche Hunger und Entbehrung in allem niedergedrückt und oft entstellt hatten, bis zur Unkenntlichkeit. Als er nach einstündiger Ruhe wieder die Richtung nach Trafalgar Square nahm, kam er zufällig an den Toren von Charing Cross Hospital vorbei. Der Eingang und die ganze Straße, in der das Krankenhaus lag, war dicht besetzt. Hier wurden die zerbrochenen Glieder wieder eingerenkt und die aufgeschlagenen Köpfe zugenäht, die man sich aus dem Kampf auf dem nahegelegenen Schlachtfelde geholt hatte. Der Anblick war ernst und komisch zugleich. Hier wankte, von zwei anderen gestützt, ein Mann heran, dessen Gesicht mit Blut überströmt war, welches aus einer klaffenden Stirnwunde schoss. Dort trat ein bereits Verbundener aus der Eingangstür, den einen Arm in der Binde, mit dem anderen aber noch sein zerbrochenes Blasinstrument haltend. Hier hinkte ein Polizist, der mit seinem Pferde gestürzt war, herbei, und dort wurde ein Ohnmächtiger auf einer Bahre herangetragen. Orben drängte sich näher und warf einen Blick in den Vorraum des Hospitals. An den Wänden saßen friedlich die Feinde nebeneinander, die einen bereits verbunden, die anderen wartend, dass endlich eine der übermäßig beschäftigten Hände der Helfer sich auch ihrer erbarmen möchte. »Es sind bis jetzt noch keine schwereren Verletzungen vorgekommen«, sagte einer der Umstehenden. »Es ist eine Komödie«, dachte Orben. »Erst hauen sie sich die Köpfe blutig, dann lassen sie sich von derselben Hand flicken. Ein harmloses Vergnügen. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich.« Und er ging weiter, sich seinen Weg nur mit Mühe durch die neugierige, gleichsam von dem frischen Blut angelockte, eng um den Eingang zusammendrängende und nur den Verwundeten Platz machende Menge bahnend. Als er den Strand wieder betrat, floh ihm ein schreiender, ungewöhnlich zahlreicher Menschenhaufe entgegen und zwang ihn zum Stillstehen. Die Polizei trieb also jetzt auch die Menge die Nebenstraßen weit hinauf. Dennoch wollte er nicht umkehren, ohne noch zu dieser Stunde, wo die Fittiche des Abends bereits tief über der Erde hingen, einen Blick auf das Schauspiel geworfen zu haben, das in dieser Zwielichtbeleuchtung einen ganz anderen Charakter angenommen haben musste. Er wollte daher versuchen, von Süden her den Square zu erreichen, und er bog vor dem Bahnhof Charing Cross in die links nach der Themse abfallende Willow Street ein. Dann durchschritt er den Tunnel, der unter dem Bahnhof durchführt. Genau 5 Wochen waren vergangen, seit er ihn zum letzten Mal, vom jenseitigen Ufer der Themse kommend, an einem Samstagabend des Oktober, nasskalt wie der heutige, durchschritten und, von traurigen Erinnerungen an frühere Erlebnisse erschüttert, geflohen hatte. Heute hatte er keine Zeit zu Erinnerungen. Er eilte vorwärts. Als er in Northumberland Avenue, dieser Palaststraße, stand, sah er, wie von Scotland Yard, dem Hauptquartier der Polizei, immer neuer Zuzug nach dem Square getrieben wurde. Er nahm denselben Weg. Alles auf dem Square hatte ein verändertes Aussehen erhalten. Die Nelson-Säule ragte wie der riesige Zeigefinger einer dunklen Riesenhand drohend empor in das Dunkel. Mächtig lag zur Rechten der enorme Rundbau des Grand Hotel mit seinen erleuchteten Fenstern, hinter denen die Neugierigen immer noch nicht verschwunden waren. Schweigend lag die innere Fläche des Platzes, noch immer von der Polizei besetzt. Und durch die Straßen um sie herum tobte noch immer der Kampf, der mit der einbrechenden Dunkelheit um so wilder geworden zu sein schien, je mehr er seinem Ende sich nahte. Die unzähligen Lichter der Laternen waren aufgeflammt und beleuchteten mit zitternden Strahlen die dunklen Massen, die unter ihnen in fieberhaftem Ungestüm vorbeiwogten. Noch immer ritten die Lifeguards in Zügen die Straße auf und nieder. Ihre Uniformen, die Brustpanzer, die weißen Hosen und die roten Röcke blitzten von den Lichtern übergossen. Immer maßloser, brutaler und ungerechtfertigter waren die Angriffe der Polizei, vor allem die der Berittenen, geworden. In die dichtesten Menschenhaufen in gestrecktem Galopp hineinsprengend, ritten sie nieder, was nicht schnell genug flüchtete, mit ihren Knüppeln auf die Fallenden und am Boden Liegenden niederschlagend, gleichgültig dafür, wohin sie trafen, ob auf die Arme, Schultern oder Köpfe der Wehrlosen. In einem Augenblick waren die Stellen, wo eben noch kein Stein hätte zur Erde fallen können, nur noch bedeckt mit Kleiderfetzen, zertretenen Hüten, zerbrochenen Stöcken. Trotzdem die Ermüdung der Angreifer wie der Angegriffenen unverkennbar war, schienen alle noch einmal so erbittert. Das Geheul klang jetzt, wo nichts mehr scharf zu erkennen war, tierischer als zuvor. Orben sah Szenen, wohin er sich wandte, die sein Blut in Wallung brachten. Er stand, ohne sich rühren zu können, in einem Haufen, der wie erstarrt war vor Angst, und zwar in der vordersten Reihe. Ein alter Mann flüchtete auf ihn zu. Seine weißen Haare waren mit Blut gefärbt. Einer der Reiter verfolgte ihn, mit seinem Knüttel auf ihn immer wieder niederhauend. Orben stürzte vor, aber er konnte nicht helfen, denn von den Nachfolgenden wurde er mit solcher Heftigkeit fortgerissen, dass er selbst zu fallen glaubte. Die Polizei war von der anderen Seite angeritten und hatte alles in Bewegung gesetzt. Im Eingang zu Charing Cross konnte er endlich Fuß fassen. Die Reiter kehrten um und rasten zurück. Orben stellte sich auf eine Treppe. »Seit den Tagen der Chartisten hat London solche Szenen nicht gesehen«, rief ein älterer Herr neben ihm. »Der Prinz von Wales hat die Bluthunde mit Branntwein betrunken gemacht, damit sie uns morden«, schrie ein Weib. Und es schien wirklich so zu sein. Aber nicht nur die Polizei war trunken, sondern auch das Publikum. Trunken vor Wut und Hass. Am Eingang derselben Straße, wo Orben stand, unfern des Grand Hotel, rottete sich ein neuer großer Haufe zusammen, offenbar bereit zum Widerstande und sich im Instinkt der Gemeinsamkeit eng zusammenhaltend. Eine neue Abteilung der Polizei zu Fuß rückte im Laufschritt an. Ein wütendes Handgemenge entstand. Steine durchflogen die Luft, Scheiben klirrten, man hörte das Ringen der Kämpfenden und das dumpfe Ausschlagen der Stöcke, die Schreie und das dumpfe Grollen. Fast wollte die Polizei zurückweichen, aber schon kamen die berittenen Reihen angesprengt und der Streit war entschieden. Weit nach Charing Cross hinein wurden die Flüchtenden getrieben. Orben war abermals willenlos von ihnen fortgerissen. Die Funken, welche die jagenden Pferdehufe auf dem Boden schlugen, sprühten in der Dunkelheit. So würden der Lärm und die Zusammenstöße noch eine, höchstens zwei Stunden wüten, dann nachlassen. Und dann würde der Kampf, auf der ganzen Linie zugunsten der Gewalt ausgefochten, beendet und das Recht der freien Rede auf Trafalgar Square dem Volke, vielleicht für immer, sicher aber für lange hinaus, verloren sein. Bevor Orban den Square verließ, nahm er noch einmal mit einem langen Blick das Bild dieses Schauspiels in sich auf, das ihm unvergesslich bleiben würde. Ohr und Auge, beide ermüdet, tranken noch einmal die dunkle Weite des Platzes, das schwarze Meer der Menschen, das Getöse seiner Flut, die flirrenden Lichter, all die tausend Laute der Leidenschaft in einen zusammengeballt. Und nicht mehr so lächerlich, sondern fast furchtbar war das Gebrüll, welches einem einzigen Munde zu entströmen schien. Orban entfloh ihm. Er sehnte sich nach Ruhe. Er sehnte sich nach einem Kampf, anders als dieser, den er in seinen jungen Tagen so leidenschaftlich wie kein anderer mitgekämpft hatte, nach einem Kampf, dessen Erfolg zweifellos war, weil er unerbittlich sein musste, indem es andere Kräfte zu erproben galt, als die, welche heute im Spiel miteinander gerungen hatten, gleichsam wie um sich kennenzulernen. Als er den Fuß in den Wagen setzte, der ihn zu seinem stillen Zimmer bringen sollte, hörte er noch, wie bereits die Abendzeitungen, die das schilderten, was er an diesem Nachmittage gesehen hatte, von den gellenden Stimmen ihrer Verkäufer ausgerufen wurden. Ende von Teil 19. Teil 20 von »Die Anarchisten« von John Henry Mackay. Gelesen von Ragnar. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Anarchie. Die Wochen vergingen. Der Bloody Sunday auf Trafalgar Square erregte die Gemüter nicht mehr zu leidenschaftlichen Auseinandersetzungen. Zwar hatte sich am folgenden Sonntag zur Unterstützung der Polizei eine Schar freiwilliger Vaterlandsverteidiger eingefunden, aber sie hatten, nachdem sie ein paar Stunden lang auf dem Platz dem Gespött und dem Hohn der neugierigen Menge, die keinen Versuch machte, ein verlorenes Recht zurückzuerobern, ausgesetzt gewesen waren, von Regen durchnässt und ohne die frisch gedrechselten Knüttel geschwungen zu haben, nach Hause ziehen müssen. Nach dem großen Schauspiel die Komik freiwilliger Selbsterniedrigung. Nach dem Bloody Sunday die Laughing Stocks. Der Square war und blieb leer. Die Frage der Arbeitslosen war natürlich nicht gelöst, aber sie war in den Hintergrund getreten und sie schrie nicht mehr in den gellenden Tönen des Hungers nach Antwort. In Chicago waren die Leichen der Gemordeten unter beispielloser Teilnahme der Bevölkerung zu Grabe getragen worden. Es war gewesen, als habe man eine Schuld wiedergutmachen wollen. Die Zeit der großen Geschehnisse war vorüber. Alles ging wieder seinen gewohnten Gang. Die Tage waren umso kälter und feuchter geworden, je schneller der Monat zu Ende ging. Orban hatte weder Trupp noch irgendeinen anderen seiner gewohnten Freunde wiedergesehen. Nur Dr. Hurd war zuweilen gekommen, seine Füße zu wärmen und seine Pfeife bei ihm zu rauchen. Sie lebten sich geistig mehr und mehr ineinander ein und verstanden sich besser und besser. Die Sonntagnachmittag-Zusammenkünfte schienen nicht nur unterbrochen zu sein, sondern gänzlich aufgehört zu haben. Orban dachte auch nicht daran, sie wieder aufleben zu lassen. Er war nun von ihrer Zwecklosigkeit überzeugt. Auch die Clubs hatte er nicht mehr besucht seit dem Abend seiner Auseinandersetzung mit Trupp. Und, was die größte Veränderung in seinem Leben war, auch seine Wanderungen durch die Bezirke des Hungers hatte er aufgegeben. Er hatte viel zu tun. Er begann jetzt mit der Arbeit seines Lebens, gegen die alles, was er bisher getan, nur Vorbereitung gewesen war. Für sich selbst hatte er in dieser Zeit einen kleinen Sieg erfochten. Die Leitung des französischen Sammelwerkes, zu dessen Mitarbeiterschaft er vor 3 Jahren nach London berufen war, war nach und nach ganz in seine Hände übergegangen. Dank seiner Gewissenhaftigkeit, seiner Umsicht, seiner Selbstständigkeit hatte das Unternehmen, das dem Abschluss entgegenging, einen glänzenden Erfolg erzielt. Trotzdem er der buchhändlerischen Firma, einer der größten Englands, unentbehrlich geworden war, hatte diese es unterlassen, seine Dienste angemessen zu honorieren und seine Besoldung nur wenig erhöht. Er hatte lange auf die freiwillige Erfüllung dieser Pflicht gehofft. Er wartete, bis er alle Trümpfe in seiner Hand hielt. Dann hatte er sie eines Tages ausgespielt und seine Entlassung für das Ende des Jahres angezeigt. Eine lange Unterredung mit den beiden Inhabern der Firma war daraufhin gefolgt. Bei dem Ausbruch ihrer moralischen Entrüstung über den Bruch des Kontraktes, der zwar weder schriftlich noch durch irgendein Wort Orbens, sondern von ihrer Seite, wie sie sagten, nur auf Treu und Glauben eingegangen war, waren sie von Orben gebeten worden, doch jede Sentimentalität in einer geschäftlichen Auseinandersetzung beiseite zu lassen. Dann bewies er ihnen mit Zahlen, dass das einzige Verdienst, das sie sich bei der Herausgabe des Werkes erworben, das Herleihen des Kapitals gewesen war, dass dieses Verdienst sich aber so belohnt hatte, ihnen etwa 4/5 des Ertrages seiner Arbeit zu sichern. Daraufhin seine Forderungen, als die Bitte an ihn gestellt wurde, noch ein Vierteljahr zu bleiben, bis zum Abschluss des Werkes, zunächst das Dreifache des Monatsgehaltes als bisher. Noch nie hätten sie einem ihrer Angestellten ein solches Salär gezahlt. Noch nie seien ihnen wohl auch von einem Angestellten solche Dienste geleistet worden. Ferner, und das war Orbens Hauptschlag gewesen, mit dem er sich seine Zukunft wenigstens in etwas sicherstellen wollte, einen Gewinnanteil an jeder Auflage des Werkes. Ob eine solche Forderung wohl schon je gestellt worden sei, das sei ihm ganz gleichgültig. Es stünde in ihrem Belieben, sie anzunehmen oder zu verwerfen. Sie taten das Erstere. Endlich Orbens dritte Forderung. Eine Entschädigung im Verhältnis zu dem Erfolge seiner Arbeit stehend für die bisher geleistete Arbeit sofort auszahlbar. Das sehe verdammt einer Erpressung ähnlich. Mochten sie es nennen, wie sie es wollten. Er habe von ihnen gelernt. Ob sie das wundere? Drückten sie nicht auch etwa die Löhne ihrer Arbeiter nieder, so tief wie es nur ging? Er stemmte sich dagegen und drückte wieder. Als er gegangen war, knirschten die Kompagnons mit den Zähnen. Als gewiegte Geschäftsleute aber gestanden sie sich stillschweigend ein, dass sie nie eine größere Hochachtung für Orban empfunden hatten als in diesem Augenblick. Den Kontrakt, den beide Parteien daraufhin aufsetzten, ließ Orban von einem der ersten Rechtsanwälte prüfen und für richtig befinden, ehe er ihn unterschrieb und sich für weitere 3 Monate band. Dann war er frei für einige Zeit, und nie hatte er mit solcher Deutlichkeit gefühlt, wie nötig diese pekuniäre Unabhängigkeit war für das, was er tun wollte. Noch ein Vierteljahr, und er war in der Lage, nach Paris zurückzukehren. Nach Paris! Sein Herz schlug höher bei diesem Gedanken. Er liebte London und bewunderte es, dieses wunderbare, mächtige London, und er liebte Paris, aber dieses liebte er doch anders. London begann auf ihm zu lasten, mit seinem ewig grauen Himmel, seinem fahlen Nebel, seiner traurigen Dämmernis. Eine Sonne stieg ihm auf, und diese Sonne hieß Paris. Bald würde er wieder beschienen sein von ihren Strahlen, die so warm waren, so belebend, so schön. Orbens Schreibtisch waren die Stöße mit Zeitungen und Broschüren über Chicago verschwunden, und neue Arbeiten bedeckten ihn, die seine spärlichen, freien Stunden erfüllten. Er war sich klar über das, was er wollte. Er stand allein. Keiner seiner zahlreichen Freunde war in den letzten Jahren mit ihm gegangen. Keiner unter ihnen war imstande gewesen, mit ihm die letzten Konsequenzen zu ziehen. So hatte er sie hinter sich zurücklassen müssen, er, der rastlos vorgeschritten war, der Freiheit zu. Aber er hatte neue Verbindungen angeknüpft und oft und immer wieder richtete sich sein Auge nach Amerika, wo von einer kleinen, aber stetig und sicher wachsenden Schar ausgezeichneter Männer seit Jahren bereits die Arbeit getan wurde, die in der alten Welt noch nicht angefangen war. Alles drängte dahin, auch hier mit ihr zu beginnen. Zwei Umstände erschwerten vor allem die Ausbreitung der Idee der Anarchie in Europa. Entweder sah man in einem Anarchisten einen Dynamitarden, oder, hatte man einen Einblick in den Ideenkreis der neuen Partei geworfen, einen Kommunisten. Während in Amerika bereits einige Lichtstrahlen die trüben Blicke des Vorurteils und der Voreingenommenheit zu treffen begonnen hatten, waren in Europa noch alle verschleiert. Zuvor musste der überall missverstandene Sinn des Wortes neu geprüft, erkannt und erklärt werden. Die einen, die, welche alles nehmen, wie man es ihnen gibt, und in der Anarchie nur das Chaos und in dem Anarchisten nur den gewaltsamen Umstürzler sahen, mussten belehrt werden, dass Anarchie im Gegenteil das Ziel der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft ist und jenen Zustand bezeichnet, in dem die Freiheit des Individuums und seiner Arbeit Bürge ist für sein Wohl, wie für den Wohlstand der Allgemeinheit. Und den anderen, jenen, die mit Recht an das Ideal der Freiheit im brüderlichen Kommunismus nicht glaubten, musste gezeigt werden, dass die Anarchie die Freiheit des Individuums, weit entfernt sie in Gütergemeinschaft und Aufopferung zu sehen, sie im Gegenteil durch Bekämpfung und Beseitigung ganz bestimmter gewaltsamer Hemmungen und künstlicher Schranken zu erreichen sucht. War diese erste, roheste und undankbarste Vorarbeit geschehen und hatte sich, wenn auch vorerst nur unter wenigen, die Erkenntnis Bahn gebrochen, dass die Anarchie kein Himmel auf Erden ist und dass die Menschen nur ihre wahre Natur und deren Bedürfnisse zu erkennen, nicht aber diese von Grund aus zu ändern brauchen, um die Freiheit zu ermöglichen, so war die nächste Aufgabe gegeben, die Institution des Staates zu kennzeichnen, als großes und einziges Hemmnis der Menschheit auf ihrem Wege der Entwicklung zur Kultur. Es galt zu zeigen, dass der Staat die privilegierte Gewalt ist und dass Gewalt es ist, die ihn erhält, dass er es ist, der die Harmonie der Natur in die Unordnung des Zwanges verwandelt, dass seine Verbrechen es sind, die die Verbrechen schaffen, dass er hier unnatürliche Vorrechte verleiht, während er dort natürliche Rechte schmälert, dass er die wetteifernde Entfaltung der Kräfte auf allen Gebieten lähmt, den fruchtbaren Handel unterbindet und damit den Wohlstand des ganzen Volkes untergräbt, dass er in allem die Mittelmäßigkeit vertritt und dass alles, was er zu tun unternimmt, weit besser, allgemein zufriedenstellender, vorteilhafter ohne ihn ausgeführt werden könnte, wenn es der freien Konkurrenz der Privaten überlassen bliebe, dass eine Nation, je reicher und glücklicher ist, desto weniger sie regiert wird, dass der Staat, geschweige jeder Ausdruck des Willens, der Gesamtheit zu sein, vielmehr immer und immer nur der Wille derjenigen ist, die an ihrer Spitze stehen. Und dass die, welche an der Spitze stehen, zwar immer für sich und die ihrigen, nie aber für die sorgen, welche ihnen ihre Sorge anzuvertrauen, töricht genug sind, dass der Staat nur geben kann, was er zuvor genommen hat, da er unproduktiv ist, und dass er immer weniger zurückgibt, als er erhalten. Kurzum, es galt zu zeigen, dass er, alles in allem genommen, nichts anderes ist, als ein ungeheurer, fortgesetzter, schamloser Betrug, vermittels dessen die einen auf Kosten der anderen leben, mag er sich nun genannt haben oder nennen, wie er will. War so auf einigen Punkten der Glaube an das allein selig machende Idol des Staates erschüttert und damit das Vertrauen in die eigene Kraft der Initiative gestärkt, so musste jenen Gesetzen nachgegangen werden, die das wirtschaftliche Leben beherrschen. Es musste die Wahrheit zur Erkenntnis gebracht werden, dass die Interessen der Menschen sich nicht feindlich gegenüberstehen, sondern dass sie sich harmonisch vereinen, wenn ihnen nur der freie Spielraum zu ihrer Entfaltung nicht genommen oder geschmälert wird. Die Freiheit der Arbeit, errungen durch den Fall des Staates, der das Geld nicht mehr monopolisieren, den Kredit nicht mehr lähmen, das Kapital nicht mehr vorenthalten, die Zirkulation der Werte nicht mehr hemmen, mit einem Wort die Angelegenheiten der Einzelnen nicht mehr kontrollieren kann, war sie zur Tatsache geworden. So war die Sonne der Anarchie aufgegangen. Ihr Segen, man würde ihn wie Wärme fühlen, nach der langen Nacht voll Kälte und Not. Aber versprechen sollte man nichts. Nur die, welche nicht wissen, was sie wollen, versprachen. Es galt zu überzeugen, nicht zu überreden. Das erforderte andere Kräfte als die der geschwätzigen Zunge, welche die Massen beredet, gegen ihren Willen zu handeln, statt dem Einzelnen die Wahl seiner Entschlüsse zu lassen und seiner Einsicht zu vertrauen. Die verschiedensten Wissensgebiete mussten herangezogen werden, um die Theorie der neu erwachenden Lehre zu beweisen, die Geschichte, um die Irrtümer der Vergangenheit in der Zukunft zu vermeiden, die Psychologie, um zu erkennen, wie die Seele den Bedingungen unterworfen ist, die der Körper ihr vorschreibt, die Philosophie, damit sie zeige, wie alles Denken nur vom Individuum ausgeht, damit es zu ihm zurückkehre. Nachdem so alles getan war, um die Freiheit des Individuums als Gipfelpunkt der Entwicklung zu beweisen, blieb noch eine Aufgabe übrig. Nicht nur die Ziele mussten gezeigt, sondern auch die besten und sichersten Wege gesucht werden, auf denen dieselben zu erreichen waren. In der Gewalt, die größte Feindin erblickend, galt es, die Gewalt zu vernichten. Auf welche Weise? Auch sie war gefunden. Nicht zu einem Kampfe galt es dem bis an die Zähne bewaffneten und in allen Machtmitteln noch weit überlegenen Staat herauszufordern. Er wäre entschieden, noch ehe er begonnen hätte. Nein, dieses Ungeheuer, das sich von dem Blute unserer Arbeit nährt und erhält, musste ausgehungert werden, indem man ihm den Tribut vorenthielt, den es als selbstverständlich forderte. Es musste an Erschöpfung sterben, verhungern, langsam zwar, ohne Zweifel, aber sicher. Noch hatte es die Macht und das Ansehen, seinen Raub unweigerlich einzufordern oder den Verweigerer zu vernichten. Eines Tages aber würde es eine Anzahl von Männern, von besonnenen, ruhigen, unerschütterlichen Männern begegnen, die mit verschränkten Armen seinen Angriff mit der Frage zurückschlagen würden: »Was willst du von uns? Wir wollen nichts von dir. Wir verweigern dir jeden Gehorsam. Lass dich von denen ernähren, die dich brauchen, uns aber lass in Ruhe.« An diesem Tage würde die Freiheit ihren ersten Sieg erfechten, einen unblutigen Sieg, dessen Ruhm die Erde mit der Eile des Windes durchfliegen und überall die Stimme der Vernunft zur Antwort erwecken würde. Was waren die Streiks, vor welchen die Ausbeuter zitterten, anderes als passiver Widerstand? Mussten die Arbeiter mit ihnen nicht Erfolge ohne Gleichen erzielen können? Erfolge, auf die sie vergeblich warten würden, vertrauten sie weiter dem ruchlosen Spiel politischer Gaukler. Bisher in der Geschichte des Jahrhunderts nur in vereinzelten Fällen hier und da und nur zeitweilig zur Erzwingung gewisser politischer Forderungen benutzt, müsste einst der prinzipiell angewandte passive Widerstand gegen die Regierung, vor allem in der Form der Steuerverweigerung, zur vorgehaltenen Waffe werden, an welcher der Staat langsam verbluten würde. Bis dahin aber, bis dahin galt es zu wachen und zu warten. Es gab keinen anderen Weg, das Ziel endlich zu erreichen, als den der ruhigen, unermüdlichen, sichern Aufklärung und den des selbstgegebenen Beispiels, das eines Tages Wunder wirken würde. So lag vor Orben in ihrem ganzen Umfange die Arbeit der er sein Leben zu widmen entschlossen war. Er überschätzte seine Kraft nicht, aber er vertraute ihr. Denn sie hatte ihn geführt durch die Irrtümer seiner Jugend. So konnte sie keine gewöhnliche Kraft sein. Noch stand er allein. Bald würde er Freunde und Mitkämpfer haben. Schon begann sich in Paris unter den Kommunisten eine stark individualistisch-anarchistische Strömung bemerkbar zu machen, die das Privateigentum in Schutz nahm. In diesen Tagen waren ihm die ersten Hefte einer neuen Zeitschrift, offenbar mit den bescheidensten Mitteln gegründet, zugeflogen, die ein glänzender Beweis für die in gewissen Arbeitskreisen seines Landes herrschende Intelligenz war. Die Lautonomie individuell hatte sich frei gemacht vom Kommunismus und wurde nun von ihm ebenso angegriffen wie dieser einst von den Sozialdemokraten. Orban vertiefte sich in die Lektüre der wenigen Blätter, aus denen ihm ein Geist der Freiheit entgegenwehte, der ihn entzückte. Ein Klopfen an der Tür unterbrach ihn. Ein Brief wurde ihm überbracht. Sein Inhalt bat um ein Rendezvous noch für diesen Abend und trug keine Unterschrift. Orban wollte ihn zuerst beiseite werfen. Dann aber, als er ihn zum zweiten Male las, nahm sein Gesicht einen nachdenklichen Ausdruck an. In der Art und Weise, wie der Brief abgefasst war, musste etwas liegen, das seinen Entschluss änderte, denn er sah nach der Uhr und blickte auf den großen Stadtplan von London, der an der Wand hing. Mit der unterirdischen Eisenbahn fuhr er über Blackfriars von King's Cross nach London Bridge. Er musste umsteigen und wurde dadurch aufgehalten. Dennoch erreichte er noch vor der angegebenen Stunde die Straße und das bezeichnete Haus. Als er an der verschlossenen Tür klopfte, wurde diese sofort geöffnet. Orban brauchte den Namen nicht zu kennen, der ihm angegeben war. Er starb auf seinem Munde in einem unwillkürlichen Ausruf des Erkennens und des Erschreckens, als er den Öffnenden erkannte. Vor ihm stand ein Mann, der einst eine der gefürchtetsten und gefeiertsten Persönlichkeiten in der revolutionären Bewegung Europas gewesen war, dessen Name nun aber von den meisten nur noch mit Hass und Verachtung genannt wurde. Jeden anderen hätte Orban jemals eher wiederzusehen geglaubt als diesen Mann, der ihn schweigend empfing und jetzt schweigend die Treppe hinauf in ein kleines, niedriges Zimmer führte. Dort an dem einzigen Fenster standen sie sich gegenüber und Orbans Erkennen wich dem Gefühl innerster Erschütterung, als er sah, was die wenigen Jahre, in denen er ihn nicht mehr gesehen, aus seinem einstigen Bekannten gemacht hatten. Damals war er aufrecht und stolz gegangen. Jetzt stand er vor ihm wie gebückt unter der Last eines furchtbaren Schicksals. Noch konnte er das 35. Jahr nicht erreicht haben, und schon waren seine Haare grau wie die eines 50-Jährigen. Einst war sein Lächeln so siegesgewiss und zwingend gewesen, dass keiner ihm widerstehen konnte. Heute war es traurig und schmerzlich, als er sah, wie wenig Orban sein Erschrecken und seine Erschütterung bei seinem veränderten Anblick zu verbergen vermochte. Da nannte ihn Orban leise, als fürchte er, die Wände könnten ihn hören, bei seinem wirklichen Namen, diesem einst so viel genannten, heute fast vergessenen Namen. »Ja, ich bin es«, sagte der andere, ohne dass das traurige Lächeln von seinen Lippen verschwand. »Sie hätten mich wohl nicht einmal wiedererkannt, Orban.« Orban schüttelte gewaltsam seine Erregung ab. »Wo kommen Sie her? Wissen Sie nicht...« »Ja, ich weiß, man ist mir überall auf den Fersen, selbst hier in England. In Frankreich würde man mich ausliefern und in Deutschland begraben für Lebenszeit, wenn man mich hätte. Auch hier bin ich nicht sicher. Aber ich musste noch einmal hierher, ehe ich untertauche. Für immer. Sie wissen weshalb.« Gewiss, Orban wusste es. Auf diesem Manne lag der furchtbare Verdacht, einen Genossen verraten zu haben. Wie viel, wie wenig Wahrheit an diesem Verdacht war, Orban konnte es nicht entscheiden. Von sozialdemokratischer Seite war er zuerst ausgesprochen worden. Aber von dort waren schon so viele geflissentliche Lügen über die Kommunisten ausgegangen, dass auch diese aus der Luft gegriffen sein konnte. Dann war er wiederholt worden von einer feindlichen Richtung im eigenen Lager. Der Beklagte hatte darauf geantwortet. Aber wollte oder konnte er nicht, kurz, die Sache war, trotz vieler Worte, nie ganz aufgeklärt worden. Sicherlich war das überhaupt in der Öffentlichkeit unmöglich. Über zu vieles musste geschwiegen werden, was der Feind nicht erfahren durfte. Zu viele Namen mussten ungenannt, die genannt, zu viele Verhältnisse unberührt bleiben, welche von Grund aus hätten erörtert werden müssen, als dass der so Angeschuldigte je hoffen durfte, in aller Augen wieder unantastbar dazustehen. Das war der Fluch der Knechtschaft, mit dem die falsche Taktik einen an den anderen band, so dass keiner sich rühren und regen konnte, wie er wollte. Noch immer hätte der von allen Seiten bereits Angegriffene aufrecht weiterwirken können in dem alten Kreise der Genossen, wenn diese selbst nicht auch wankend geworden wären. Da hatte er eines Tages alles hinter sich abgebrochen und war verschwunden. Sein Name wurde vergessen, vergessen wurde, was er getan hatte, nachdem mit seiner Person ihr großer Einfluss, der bezaubernd gewesen war, wo er sich geltend gemacht hatte, gewichen war. Orben wusste es und er sagte daher, »Ihre Reise war nutzlos.« »Ja«, war die Antwort, und die Stimme war so trüb wie die Augen dessen, der sie gab. »Sie war nutzlos.« Er ließ wie völlig gebrochen die Stirn sinken, als er noch leiser fortfuhr, als schäme er sich seines Wiederkommens wie einer Feigheit. »Ich konnte es nicht mehr aushalten. 2 Jahre bin ich allein gewesen. Da entschloss ich mich wiederzukehren und einen letzten Versuch zu wagen, mich zu rechtfertigen. Man glaubt mir nicht. Keiner glaubt mir.« »So glauben Sie an sich selbst«, sagte Orban. »Heute dachte ich an Sie. Man hat mir von Ihnen gesprochen. Man warf Ihnen vor, dass Sie Ihre eigenen Wege gehen. Nun ja, Sie sind noch der Einzige, der sich in der Wirrnis den freien Blick bewahrt hat. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind.« Er schien wie erschöpft, als hätten ihn schon diese wenigen Worte ermüdet. Vor 3 Jahren war er ein glänzender Redner gewesen, welcher 3 Stunden lang gesprochen hatte, ohne Ermattung zu zeigen. Orban war tief erschüttert. Er hätte ihm gern gesagt, dass er ihm glaube. Aber wie konnte er das, ohne unehrlich zu sein? Ihm war jene ganze Angelegenheit fast fremd geblieben, so viel er auch über sie gehört hatte. Der andere schien es zu fühlen. »Ich müsste Ihnen die ganze Geschichte erzählen, um Ihnen ein Urteil zu ermöglichen. Aber das würde Stunden dauern und vielleicht wäre es dann doch nutzlos gewesen. Nur so viel, und das können Sie mir glauben. Ich habe einen Irrtum begangen, aber an dem Verbrechen, das man mir zur Last legt, bin ich unschuldig. Außerdem habe ich vieles versäumt, was ich zu meiner Verteidigung gleich hätte tun müssen. Das alles ist jetzt zu spät.« Er sah nach der Uhr. »Ja, es würde Stunden dauern und ich habe keine halbe mehr. Ich will noch heute fort.« »Wohin?« fragte Orban. »Zunächst die Themse hinauf mit einem Schiff. Und dann...« Und traurig lächelnd machte er eine Bewegung mit der Hand in die Weite. »Und dann weiter. Irgendwohin.« Er griff nach einer kleinen Reisetasche, die fertig gepackt neben ihm lag. »Ich habe nichts mehr hier zu tun. Lassen Sie uns gehen, Orban. Begleiten Sie mich bis zur Brücke, wenn es kein Umweg für Sie ist.« Sie verließen das Zimmer und das Haus, ohne dass ihnen jemand nachsah. Bis zur London Bridge gingen sie schweigend nebeneinander her. Aber als sie die Brücke überschritten, brach der niedergekämpfte Groll des Ausgestoßenen doch los. »Ich habe der Sache alles gegeben, was ich besaß, meine ganze Jugend und mein halbes Leben. Nachdem sie mir alles genommen, hat sie mir nichts zurückgelassen, nicht einmal den Glauben an sie selbst. Es bleibt ihnen noch ein halbes Leben, um den Glauben an sich dafür zurückzugewinnen, diesen einzigen Glauben, der nie enttäuscht. Aber der andere schüttelte nur den Kopf. »Sehen Sie mich an. Ich bin nicht mehr der ich war. Allen Verfolgungen habe ich Trotz geboten. Dem Hunger, dem Hass, dem Gefängnis, dem Tod. Aber von denen, die ich mehr geliebt habe als mich selbst, davongejagt zu werden wie ein räudiger Hund, das hat mich getroffen. Ach, ich bin so müde, so müde, so müde.« Er trat in einen der Ruhepunkte der Brücke und ließ sich auf eine der Bänke fallen, während der Menschenstrom weiterbrauste. Orben setzte sich neben ihn. Der Ton, mit dem der unglückliche Mann die letzten Worte wiederholte, erschütterte ihn von Neuem aufs Tiefste. Und während hinter ihnen das grandiose Leben die Brücke überspülte, erzählte er ihm, um ihm Zeit zu lassen, sich zu fassen, von seinen eigenen trüben Erfahrungen und Erkenntnissen und wie dennoch seine Kraft unerschüttert und sein Mut ungelähmt sei, seit er sich wiedergefunden habe und nun, auf eigenen Füßen stehend, tuend und lassend, was er wolle, von keiner Partei, keiner Clique, keiner Richtung mehr abhängig, keinem mehr Eingriffe in sein eigenes Leben gestatte. Aber der andere saß teilnahmslos. Er schüttelte den Kopf und sah vor sich hin. Plötzlich sprang er auf, griff nach seinem Gepäck, zeigte auf das Chaos von Schiffen und murmelte einige unverständliche Worte. Dann, noch ehe Orben ihm antworten konnte, umarmte er den Überraschten mit Heftigkeit und eilte, mit der Hand ein Zeichen gebend, er wolle nicht weiter begleitet sein, davon. Orben sah ihm lange nach. Opfer über Opfer. Und alle umsonst, dachte er. Lange noch sah er vor sich das gealterte Gesicht und die ergrauten Haare des Verfolgten, der, ein ruheloser Verbannter, einer neuen Welt voll Geschicken entgegenzog, ohne Kraft mehr und ohne Mut, ein Leben noch weiter zu bestehen, das ihn betrogen hatte. Der Abend begann. Die Sonne ging unter. Über London Bridge fluteten zwei unermessliche Menschenströme. Herüber und hinüber zogen in zwei ununterbrochenen Reihen rasselnd und dröhnend die Wagen. Das schwarze Gewässer der Themse floss träge. Orben stand an dem Brückenrand und nahm, gegen Osten gewendet, das große Bild auf, das sich ihm bot. Überall über die Häusermassen zu beiden Seiten der Flut erhoben sich Türme, Säulen, Schornsteine, Kirchturmspitzen. Unten aber ein Wald von Masten, Stangen, Segeln. Links Billingsgate, Londons großer, berühmter Fischmarkt. Weiter dort, wo die vier Türme ragen, das dunkle, unheimliche Gebäude des Tower. Rötlich lag die untergehende Sonne, die blasse, müde Sonne Londons, minutenlang auf seinen Fenstern. Dann war auch ihr Schein plötzlich erloschen, und grauhelle Dämmerung zog ihre Streifen um die dunklen Massen der Warenhäuser, die Riesenleiber der Schiffe, um die Pfeiler der Brücke. Schon zeigte die Zifferuhr an den Adelaide Buildings auf die 7. Stunde. Aber noch immer war das Ausladen des mächtigen Überseesteamers zu Orbens Füßen nicht beendet. Starke Männer trugen Kisten und Ballen in langen Reihen über schwankende Bretterstege ans Ufer. Die Stirn, den Kopf und den Nacken mit eigentümlich geformten Polstern gegen den zermalmenden Druck der schweren Last geschützt, sahen sie, wie sie gebückt unter ihrer Bürde einherschritten, aus wie Stiere im Joche. Eine große, wunderbare Stimmung überkam Orben. Das war London, das riesige London, welches mit seinen 5 Millionen menschlicher Wesen 700 Meilen Erde bedeckte. Das war das London, wo jede 5. Minute ein Mensch geboren wurde, jede 8. ein Mensch starb. Das war das London, welches wuchs und wuchs und bereits unermesslich das Grenzenlose erstreben zu wollen schien. Ungeheure Stadt, unbegreiflich und unerfasslich lag sie da, zu beiden Seiten des Flusses, und die Wolken von Rauch, Dunst, Lärm, die sie ausspie, lagen wie Schleier über ihrem schnaufenden Leibe. Lichter um Lichter erflammten und vermengten der Feuchtigkeit Nebel die Wärme der Glut. Ihre rötlichen Reflexe durchzitterten die Dämmerung. London Bridge donnerte und dröhnte unter den Lasten, welche sie trug. Tag so für Tag, Woche für Woche, Jahr auf Jahr, raste so dieses gewaltige Leben, das nie ermüdete. Immer fieberhafter wurden die Schläge seines Herzens, immer gewaltiger die Taten seines Armes, immer kühner die Pläne seines Gehirns. Wann erreichte es den Höhepunkt seiner Ziele? Wann würde es ruhen? War es unsterblich? Und wieder sah Orben sie nahen, die Wolken des Verderbens, die den Blitz senden würden, der diese ungeheure Masse von Zündstoff entladen würde. London, auch du bist nicht unsterblich. Du bist groß, aber die Zeit ist größer. Es wurde dunkler und dunkler. Da wandte er sich dem Norden zu, und wie er mit seinen schweren, langen Schritten dahinging, fest auf den Stock gestützt, sah, wie immer, mancher Vorübereilende der hohen, hageren und stolzen Gestalt nach, die der weite Mantel umflatterte. Und wie Orben Straße um Straße kreuzte und sich mit jeder seiner Wohnung näherte, hatte er bereits die Erschütterung dieser letzten Stunden überwunden, und schon kreisten wieder mit unruhigen Schlägen die Flügel seiner Gedanken um das ersehnte Licht der Freiheit. Wie würde sich entwickeln und gestalten, was noch als eben erst befruchteter Keim im Schoß der Zeit ruhte? Eines war ihm sicher. Schmerzlos musste sie sich vollziehen, die Geburt der neuen Welt, sollte sie lebensfähig sein. Die soziale Frage war eine wirtschaftliche Frage. So und nicht anders konnte sie sich lösen. Mit der Schwächung der staatlichen Gewalt stellt sich mehr und mehr das Individuum auf die eigenen Füße. Dem Gängelbande des Paternalismus entfliehend, gewinnt es die Selbstständigkeit eigenen Wollens und Handelns. Das Recht der Selbstbestimmung uneingeschränkt in Anspruch nehmend, zielt es zunächst dahin, alle bisherigen Vorrechte null und nichtig zu machen. Nichts durfte von denselben übrig bleiben als ein ungeheurer Haufe modernden Papiers. Das unbenutzte Land, nicht länger mehr beschlagnahmt von denen, die es nicht bewohnen, wird bebaut und bevölkert von jenen, die es okkupieren. Bisher brachgelegt, trägt es nun Frucht und Saat, und reichlich nährt es die befreiten Geschlechter. Das Kapital, unfähig länger sich zu mästen von dem Schweiße fremder Arbeit, sieht sich genötigt, sich selbst aufzuzehren. Ernährt es den Vater und den Sohn noch, ohne dass sie die Hand zu rühren brauchen, so steht doch schon der Enkel vor der Alternative, den Ruhm der Väter zu schänden und zu arbeiten oder zu verhungern. Denn mit dem Schwinden aller Privilegien ist die Pflicht der Selbstverantwortlichkeit auf die Schultern des Individuums gelegt. Ob es an ihr schwerer tragen wird als an den 1000 nächsten Pflichten, mit denen bis dahin der Staat seinen Bürger, die Kirche ihr Mitglied, die Moral den Gerechten belud? Nur eine Lösung der sozialen Frage, nur die eine gibt es. Sich nicht länger in gegenseitiger Abhängigkeit zu erhalten, sich und damit den anderen den Weg zur Unabhängigkeit zu öffnen, nicht länger mehr an die Starken die lächerliche Anforderung zu stellen, werdet schwach. Nein, den Schwachen endlich zuzurufen, werdet stark. Nicht länger mehr der Hilfe von oben her zu vertrauen, sondern endlich sich ermannen zu eigener Tat. Das 19. Jahrhundert hat den Vater im Himmel abgesetzt. Es glaubt an keine göttliche Kraft mehr, der es untertan ist. Die Kinder des 20. Jahrhunderts aber erst würden die echten Atheisten sein. Zweifler an der göttlichen Machtvollkommenheit mussten sie beginnen, die unerbittliche Kritik ihrer Vernunft auch an die Berechtigung jeder menschlichen Autorität zu legen. Das Bewusstsein der eigenen Würde musste sie durchdringen. Statt wie bisher in der Unterwürfigkeit, der Hundetreue, der Hingabe ihren Stolz zu suchen, würden sie erkennen, dass Befehlen eine Anmaßung, Gehorchen ein Entäußern, beides aber eine Selbstentehrung ist, die der Freie verachtet. Das in den Uniformierungen verkrüppelte Geschlecht mochte lange Zeit brauchen, um den natürlichen Wuchs und die aufrechte Haltung des Stolzes wiederzuerlangen. Orban war kein Träumer. Während er die Forderungen der Freiheit stellte, verlangte er von der Zeit nicht deren sofortige Einlösung. Die großen Verschiebungen der sozialen Organe würden vielleicht Jahrhunderte erfordern, ehe sie den normalen Zustand gleicher Lebensbedingungen für alle erreicht hatten. Desto länger würde der Prozess der Entwicklung zur Freiheit dauern, je mächtiger und siegreicher die große Gegenströmung der Autorität werden würde. Gewaltsame Ereignisse würden den friedlichen Gang der Entwicklung überall unterbrechen. Sie waren unvermeidlich. Zu groß war der Hass, die Blindheit, die Unsicherheit auf beiden Seiten geworden, als dass nicht Zusammenstöße erfolgen mussten, unter denen die Erde in Schauern erbeben würde. Die Natur der Dinge musste ihren Lauf nehmen. Die Logik der Tatsachen zerstörte die Wünsche der Unmöglichkeit. Immer müssen sämtliche Torheiten ihren Zoll der Erfahrung gezahlt haben, ehe sich diese an das Licht nötigen lässt. Der Sozialismus war die letzte Universaldummheit der Menschheit. Auch diese letzte Leidensstation auf dem Wege zur Freiheit musste zurückgelegt werden. Dann erst konnte der Gott des Wahnes ans Kreuz geschlagen werden. Dann erst, wenn aller Glaube mit zerbrochenem Genick zu Boden lag und keine Hoffnung mehr, um in die Himmel zu enteilen, die Flügel leihen konnte, dann erst war die Zeit gekommen für das wahre Reich auf Erden, das Reich des Glücks, der Freude, des Lebensgefühls, welches die Freiheit war. Aber die Freiheit hatte auch einen mächtigen Helfer, die Zwietracht im Lager ihrer Feinde. Überall Zerrissenheit, überall Unruhe, überall Angst und überall der Ruf nach mehr Gewalt. Gewalt, Gewalt, sie sollte alle Schäden heilen. Und die Armeen wuchsen aus der Erde, die Völker starrten in Waffen und die Angst vor der blutigen Zukunft scheuchte den Schlaf aus den Augen der Sehenden. Die Gewalthaber wussten nicht mehr ein und aus. Gleich jenem Feldherrn des Altertums riefen sie, man solle das Meer peitschen, das mit seiner Woge das Deck überschwemmte und Mann und Maus zu verschlingen drohte. Kriege, mit deren Blut strömen die Inhaber der Macht, die Flammen der Empörung ihrer Völker zu löschen versuchen würden, waren unvermeidlich. Kriege, wie die Welt sie nie gesehen. Zu groß war die begangene Schuld geworden, und furchtbare Sühne würde genommen werden. Dann, nach dem Chaos der Revolutionen und den Metzeleien der Schlachten, wenn die verwüstete Erde in Erschöpfung zusammengebrochen war, wenn die bitterste Erfahrung den letzten Glauben an die Autorität vernichtet haben würde, dann würde vielleicht verstanden, wer sie waren und was sie wollten, Sie, die Einzigen, welche ruhig und gefasst in dem Taumel um sich her der Freiheit vertrauten, die sie nannten mit dem Namen Anarchie. Wie es wogte und brauste, dieses London. Wie mit dem Sinken des Abends seine Pulse schneller und schneller schlugen. Was deuteten diese tausendfachen Stimmen? Weiter und weiter war Orban gegangen, bis er seine Wohnung erreichte. Nun war er wieder in der erst vor Stunden verlassenen Stille seines Zimmers. Noch glühte das Feuer im Kamin. Aber bevor er seine Arbeit wieder aufnahm, rückte er einen Stuhl heran und saß so kurze Zeit, die Hände gegen die Wärme gestreckt und, vornübergebeugt, die Blicke in die Glut gerichtet. Eine große, fast gewaltige Freude überkam ihn, wie er sie nie gefühlt. Die Mauern dieses Zimmers, die Nebel Londons, das Dunkel des Abends, alles versank vor dem Bilde, welches er sah. Eine lange Nacht ist vergangen. Langsam erhebt sich die Sonne über die schlafenden Dächer und die ruhenden Felder. Ein einsamer Wanderer durchschreitet die Weite. Auf den Gräsern am Wegrande zittert noch der Tau der Nacht. Aus den Hainen am Hügelrande erklingen die ersten Stimmen der Vögel. Über die Gipfel der Berge kreist der erste Aare. Allein geht der Wanderer, aber er fühlt seine Einsamkeit nicht. Die keusche Frische der Natur teilt sich ihm mit. Er fühlt, es ist der Morgen eines neuen Tages. Dann begegnet ihm ein zweiter Wanderer und ein dritter, und sie verstehen sich mit ihren Blicken, während sie aneinander vorüberziehen. Das Licht steigt und steigt, und der Morgenwaller breitet weit seine Arme und begrüßt es mit dem befreienden Schrei der Freude. So war Orban, ein Frührotgänger bei Anbruch des neuen Tages war er. Nach einer langen Nacht voll Irrtum und Wahn ging er durch einen Morgen voll Licht. Die Sonne der Erkenntnis war ihm aufgegangen und sie stieg höher und höher. Viele Jahrtausende mussten vergehen, ehe die Idee der Anarchie erwachen konnte. Alle Formen der Knechtschaft mussten durchgangen werden. Immer die Freiheit suchend, um in der gewechselten Form nur dieselbe Unfreiheit zu finden, waren die Völker durch sie hingetaumelt. Nun war die Wahrheit gefunden, alle Formen zu verwerfen, welche Zwang waren. Die Gewalt begann zu unterliegen. Die wilde Jagd nahte sich dem Ende. Noch aber galt es zu kämpfen, zu kämpfen, zu kämpfen, nicht zu ermüden und niemals zu verzweifeln. Nicht um nichtige Ziele handelte es sich. Das Glück der Freiheit, das erstritten werden sollte, war unverwelklich. Wie der Wanderer war Orban, und wie der Frühlichtgänger breitete auch er die Arme, grüßte die Zukunft mit dem Rufe der Freude und nannte sie mit dem unsterblichen Namen Anarchie. Dann ging er an seine Arbeit. Auf seinen hageren, herben Zügen lag ein ruhiges, großes, sicheres Lächeln. Es war das Lächeln der Unbesiegbarkeit. Ende von »Die Anarchisten« von John Henry Mackay, gelesen von Ragnar.